Sieh, wie die Feder der alten Standuhr sich abwickelt. Sieh, die Hände meiner Nachkommen Windmühlen erschaffen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Und Don Quixote oder was? Könnte man als Assoziation da durchaus haben. Guten Abend. Guten Abend. Die drei sind's, die euch jeden Sonntag heimsuchen mit Unsinn. Willkommen zu The Kulturmarxismus. Tretmühle. Wir werfen den Kulturmarxismus wieder in den Schicksalsberg. So bestimmt irgendwo auf Sardinien, wo der Gramsci herkommt. Kann Gramsci nicht mit dem Kulturmarxismus da reinspringen? Das wäre näher an der Vorlage. Das sind die ganzen, die davon abhängig sind, von dem Kulturmarxismus, die da mit reinspringen. Da lebt das auch wären aber ganz schön viele. Ist der Krater groß genug, ist die Frage. Ja, wahrscheinlich schon. Der passt sich immer an. Da lebt er auf so einer schönen Insel und hat so fiese Ideen, dieser Gramsci. Ja, der war ja auch ein bisschen krank und der hat ja auch gedacht, dass seine Ideen nicht fies sind. Also daher denkt ja kaum jemand, dass seine eigenen Ideen fies sind. Ja, sieht man heute so jeden Tag bei unseren Woken-Freunden, die einfach nicht begreifen wollen, wie übergriffig ihr Unsinn ist. Wie sehr sich das durchgesetzt hat, hätte er wahrscheinlich auch nicht vermutet. Wie sehr das angewendet wird, wie doll und so. Das ist ja auch erstaunlich. Ja, das war der Hegemonie-Theorie, denke ich mal schon, so, dass er das, weil das ist ja quasi die Theorie, dass man in alle Bereiche reingeht und dann halt nichts anderes mehr hat, sondern nur noch diese eine Erzählung. Und insofern hat er das schon vorher gesehen. Das ist mit so Theorien. Wenn du nicht vorher schon eine Stimme hast, dann kannst du dir das mit der Theorie auch sparen. Da hört sich eh keiner an, ne? So ungefähr. Vielleicht hätte der schon vorher eine Stimme, ich weiß es nicht. Jetzt ändert sich ja auch die Zeiten manchmal ein bisschen. Ne? Kann sein, dass das früher ein bisschen anders war, dass da auch die Sachen so ein bisschen ernster genommen wurden. Ich glaube, sowas würde heute untergehen in der Masse einfach. Ne? Solche Vorschläge oder so. Strategische Ziele. Es gab ja genug Replikatoren von der ganzen Sache heute, die ganze Gefolgschaft von sind westlichen marxistischen Ideen. Ja, heute ist das ein rechter Trip, ne? Ja, wenn die Banken dann wenigstens Leute, also Staaten, die woke Ideen umsetzen, sofort auf Gramsch-Niveau runterstufen würden. Ja, genau. Dass sie sich kein Geld mehr leihen können. Das würde helfen. Andererseits droht uns ja jetzt eine große Flüchtlingswelle, habe ich gelernt in der Taz. Och. Bei Volkan Agar. Ach so, Volkan ist ja immer so ein bisschen der lustige Migrant, der irgendwie Satiren schreibt, die dann halt irgendwie cringe sind. So wie auch in diesem Fall. Nichts wird mehr so sein, wie es ist, denke ich, als ich in mein saftig-öliges Shawarma-Sandwich beiße. Die große Flüchtlingswelle habe ich da schon vor Augen. Hunderttausende nach Schweiß riechende Männer und Frauen mit verfilzten Haaren vor den Toren West-Berlins, ihr komisches Deutsch unverständlich, die Gesichter ihrer blonden Kinder mit Rotz und Staub verschmiert. Ich sitze bei meinem arabischen Lieblingsimbiss im Wedding und denke über die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg nach. Okay, machen wir jetzt die Nummer mit die Ostdeutschen flüchten zu euch und müssen dann da um einen Döner bitten aufs Haus oder was? Horrorvisionen, völlige Überforderung der Verwaltung, Kinder in den Schulen, die nicht einmal die Basics auf Türkisch und Arabisch beherrschen und vor allem Horden junger ostdeutscher Männer, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als auf dem Leopold- und Nettelbeckplatz herumzulungern. Wer soll sich da noch sicher fühlen? Oh Gott. Weißt du, wir hatten das schon mal, sowas Ähnliches wie eine ostdeutsche Flüchtlingswelle im Westen. Das war kurz nach der Eröffnung der Mauer. Da sind eine Menge Leute einfach, weil die keine Arbeit mehr hatten im Osten oder bessere Chancen im Westen gesehen haben, hierher gekommen. Und ganz ehrlich, natürlich gab es Animositäten, aber es gab halt weder das Innenstädte voller ostdeutscher junger Männer waren, weil es kamen ja ganze Demografien und es kamen eben nicht nur Männer einer einzigen Altersklasse, wie das momentan ist. Und man konnte die gut erkennen an den Stonewash Jeans, ne? Ja, die haben ja praktisch das auch nach außen getragen. Nee, aber wer das vergleicht, lieber Volkan, nee, wer vergleicht Äpfel mit Birnen und ich weiß, was du hier machen willst, nur es ist halt ein bisschen geschmacklos in Anbetracht der Einseitigkeit, der Verluste an menschlichem Leben in letzter Zeit in unseren Innenstädten. Ich würde mal vermuten, die meisten Leute, die abhauen wollten aus dem Osten, sind schon weg. Die ganzen Frauen, die Jüngeren, davon sind viele gegangen. Ne? Manchmal, gerade an heißen Sommertagen, weiß ich nicht, ob ich in Berlin oder doch in Ankara bin. Deshalb fühle ich mich hier so wohl. Hier ist längst vollzogen, was die AfD auch in diesem Wahlkampf als Schneckenszenario bemüht. Eine Multikulturalisierung der Gesellschaft, die niemand rückgängig machen kann. Ihre No-Go-Areas sind unsere Safe Spaces, alter Schwede. Ist das diese ständigen Stechereien, Schlägereien, Schießereien, ist das Teil eurer Safe Spaces? Weil dann solltet ihr das Konzept überdenken. Soll ein Nazi doch einmal hierher kommen und Ausländer rausschreien? Ja, den hört man gar nicht, weil ihr euren Judenhass rausbrüllt in Neukölln. So, aber das nur nebenbei. Der Danger Seeker oder was, ja. So doof muss man sein, ne? Thüringen soll nicht wie NRW werden, sagte ein rechtsextremer Demagoge kürzlich und meinte damit auch den Wedding. Arme Thüringer war mein erster Gedanke. Andererseits, das wissen wir doch alle, leben wir in einer globalisierten Welt, in der alles mit allem zusammenhängt. Wo sind wir bei den Kalendersprüchen angekommen, Volker? Wenn jener Demagoge aus Thüringen sein Bundesland auch noch möglichst unattraktiv für Migranten machen möchte und es damit auch für alle anderen Menschen unerträglich macht, dann sollte das Menschen in Wedding, Neukölln, Mülheim und Kalk aufhorchen lassen. Denn wenn der Demagoge an die Macht gekommen ist, sein Land zugrunde gerichtet hat, dann werden auch viele derer, die ihn gewählt haben, bei uns Schutz suchen. Sofern der demografische Wandel sein Werk nicht längst vollendet hat. Guck mal, da verlinkt er. Wohin verlinkt er denn da? Der Osten schrumpft und altert. Ja, na wunderbar. Ja. Menschenverachtender Scheißdreck, Volkanager. Aber wir können doch nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen. Protestier deine Stimme in mir, als ich mit dem Fladenbrot in den hervorragenden Humus dippe. Auch im Sinne dieser Flüchtlinge muss man unterscheiden zwischen denen, die wirklich Hilfe brauchen, denen, die nur unsere Sozialsysteme einwandern, um dann Geld an ihre Verwandten in Görlitz, Sonneberg und Cottbus zu schicken. Führt die Stimme weiter aus. Mittlerweile gestikuliere ich heftig mit einer eingelegten roten Rübe. Der Gedanke an Sachleistung, Bezahlkarten und Arbeitspflichten besänftigt mich schließlich wieder. Wir müssen das ja nicht alles mit uns machen lassen. Außerdem, wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Ja. Eure Heimat ist unser Albtraum. Ja, scheinbar. Ich meine, Berlin als funktionierendes Beispiel hinzustellen, ist das auch ein Witz, oder nicht? Muss ja ein Witz sein. Ein Dreckloch, das nur existieren kann, weil es von anderen Gegenden in Deutschland hier noch keine kompletten Drecklöcher sind. Wo nichts vernünftig läuft und so. Ja. Nur weil da viele Türken wohnen oder was, ne? Bitte. Also. Hey, Hummus. Willst du keinen Hummus mehr? Willst du keinen Hummus mehr kriegen? Könnte ja schlimm, könnte ja, also. Der bekannte Plagiatsjäger, wie heißt er nochmal, Weber, glaube ich, hat bei dem Professor Dr. Mario Vogtmann nachgeguckt. Der ist ja Spitzenkandidat der CDU in Thüringen und hat einiges gefunden in seiner Untersuchung. Das Ganze läuft wohl mit verschiedenen Software-Sachen und man vergleicht Inhalte und nicht nur Wortgleichheiten oder sowas oder Satzgleichheiten, sondern auch wirklich inhaltliche Ähnlichkeiten. Also das ist irgendwie, wenn man sich das durchguckt, ja, ich hätte jetzt spontan gesagt, ist vielleicht gar kein Plagiat oder so, hat er ja ordentlich umformuliert, aber umformulieren reicht halt nicht. Ne? Und so gesehen, wenn man eben streng ist, und der Weber ist ja relativ streng, dann kommt man auf 140 Plagiatsfragmente in seiner Buchfassung der Dissertation und 60 Plagiatsfragmente in 5 Publikationen, die zwischen 2004 und 2018 erschienen sind. Ja. Ich dachte mir nur so vor der Wahl, wäre das vielleicht nicht schlecht, das zu wissen, so als Wähler. Ich meine, ich bin ja nicht in Thüringen, ne? Ich muss ja nicht wählen, aber wäre vielleicht ein Grund, irgendwie da die Finger zu funzeln lassen von dem Vogt, für den einen oder anderen. Ja, ich finde es mal wieder bezeichnend. Ne? So. Noch schöner fand ich ja diesen zweiten Absatz hier. Besonders bitter sind 4 Plagiatsfragmente im Schlussteil der Dissertation, wo, wenn nicht dort, hätte man seine eigenen, also sich eigene Gedanken Mario Vogts erwartet. Jo. Aber auch hier griff Vogt an verschiedenen Stellen auf unzitierte Textvorlagen zurück. Und da geht es irgendwie um George Bush-Kampagne in 2004 mit einem österreichischen Text, der schon vor dem Wahlkampf Auseinandersetzung erschienen ist. Peinlich sind auch Seiten, auf denen Wikipedia plagiiert wurde. Gehacktes. Ja, genau. Es heißt das gehacktes Brötchen. Mario Vogt schreckte nicht einmal davor zurück, ausgerechnet aus dem Buch Die verlogene Gesellschaft, SICK, eines Parteikollegen zu plagiieren. Ja, passend. Sollen wir mal die Hochrechnung angucken? Ist schon soweit? Ich habe bisher nur Prognosen gesehen. Ach so. Ah ja, Prognose tatsächlich. Okay, dann das war's noch. Ja, ob das irgendwie noch eine Auswirkung hat mit dem Professor- oder Doktortitel, dann weiß ich nicht. Ich dachte, Professor darf man sich nur nennen, wenn man auch an der Uni arbeitet oder was. Ja, war vielleicht viel Schluss. Steht doch da, Professor an der Quadriga Hochschule Berlin. Ja. Ach so, dann ist er das dann auch womöglich. Ja, okay. Ja, aber zu Recht, Fragezeichen? Ja, gute Frage, ne? Als, wenn das so stimmt, wie er das hier schreibt, nämlich dass Vogt über 15 Jahre hinweg systematisch plagiiert hat, dann wohl eher nicht zu Recht, ne? Und die Sache ist halt, Professorenstellen sind hoch dotiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die Quadriga eine private ist. Wegen mir können die da einstellen, wenn sie wollen, wenn sie privat sind. Aber wenn hier Staatsgelder in irgendeiner Form an ihn gezahlt werden, weil er gesagt hat, ich bin Professor, die Stelle passt zu mir, wunderbar, dann sollte er die verlieren, meiner Meinung nach. Weil da sollte jemand sitzen, der halt einen echten Doktor hat. Ja, das ist ja auch nochmal eine Frage, wo er dann vielleicht seinen Doktor oder den Professor abgeben muss. Ja, schauen wir mal, ne? Also es scheint so momentan, dass sie sich damit rumdrücken wollen, dass das irgendwie, dass das spitzfindig wäre oder sowas in der Art. Also da kommen sie nicht raus aus der Nummer, denke ich mal. Ich finde es auch schon lustig, dass man mit irgendwelchen oberflächlichen Gedanken zu irgendwelchen amerikanischen Präsidentschaftswahlen Doktortitel kriegt in Deutschland. Also, ja, allerdings aber das so ist, glaube ich, auch einen ich, ne? verdient. Also. Ja, aber vielleicht hat er noch eine Hochschule gemacht, weil die ist privat und wir wissen ja, dass man aus dem Völkerrecht kommen. Und dann steht ja auch praxisnah und top akkreditiert. Die Quadriga Hochschule bietet Ihnen berufsbegleitende MBA-Masterstudiengänge aus 7 Themenfeldern, anwendungsorientierte Forschung und ein exklusives Netzwerk. Ja, wunderbar. Mit vielen Freunden aus der CDU. Okay, ein ausschließendes Netzwerk, ja. Das klingt aber nicht sehr demokratisch. Das heißt gehacktes Netzwerk. Ja, viel schlimmer ist ja noch, was sie da als Jägerschnitzel bezeichnen. Was denn? Ach so, so eine Jachtwurst, ne? Ja. Gebraten Jachtwurst oder so. Oh, wir wollen jetzt hier keine Konflikte losgeben. Wir sind immer noch nach irgendwie 35 Jahre immer noch ein gespaltenes Land, was das Jägerschnitzel angeht. Die Mauer im Kopf muss weg. Es gibt aber nur eine richtige Antwort. Es gibt ja, 2 Geschlechter, aber nur ein Jägerschnitzel. Also. Da habt ihr es. Hier sagt der Beamtenbund BBW, da haben die Grünen sich sowas überlegt, sowas Lustiges, dass sie nochmal ein paar zig Geisteswissenschaftler irgendwie in die höhere Beamtenlaufbahn integrieren möchten. Und das riecht und eigentlich stinkt es schon gegen den Wind irgendwie danach, als wenn die irgendwelche Kumpels eben versorgen wollten oder so. Und genauso schätzt der BBW das auch ein, lehnt Verordnungsentwurf ab und spricht von Versorgungsabsichten. die die Grünen da eben haben. Ja, und das scheint aber erstmal nicht durchzukommen. Das ist schon mal eine ganz gute Meldung, finde ich. Wir sollten auch mal was Positives melden, ne? Hier ist es doch, glaube ich. Ja, genau. Und sie, also der Grund, warum sie sagen, dass das halt Quatsch ist, ist, dass diese Leute aus diesen sozialwissenschaftlichen Fächern, wie sie hier schreiben, nur sehr selten hoheitliche Aufgaben wahrnehmen und sie nur Zweck von den Beamten. Wohl auch nicht können von der Ausbildung her oder so, ne? Das würde auch irgendwie nicht gehen. Ja, es gibt einfach diese, ich meine, ja, hoheitliche Aufgaben, was ist das? Irgendwie Polizei halt, ne? Mhm. Ja, da endet es auch schon so ziemlich bald mit aktuell. Oder halt, ja, Exekutive, irgendwas in den Ministerien oder so. Ja, auf jeden Fall ist die Laufbahn des höheren Geistes und sozialwissenschaftlichen Dienstes doch sicher relativ schnell voll, sagen wir mal so. Da braucht man ja vielleicht nicht Tausende von Leuten oder so. Ich weiß nicht genau, wen sie da einstellen wollten. Ja, es ist jedenfalls nicht eine hoheitliche Aufgabe, irgendwelche Literatur einschätzen zu können oder irgendwie Sozialarbeiter zu sein oder so. Ja, das heißt, du kannst mit den Leuten praktisch nichts anfangen, hast hier aber für Beamtete rumhängen und wirst du nicht mehr los, ne? Das war auch so die Idee dabei wohl. Ja, was anfangen kann man mit denen vielleicht schon, aber halt eben das Beamtentum ist halt dafür nicht vorgesehen. Ja, das ist auf jeden Fall auch. Ja. Und das machen die dann, weil die Leute ja, klar, Beamter bist du halt immer für immer. Also da gibt es ja nur... Eben. Also es ist ja eigentlich auf Lebenszeit, es sei denn, man stellt sich halt dumm an, dann nicht, aber... Ja, das ist über eine Regelfall, oder so. Ne? Es ist im Regelfall ist es auf Lebenszeit, ja. Kritisch beleuchtet hat der BWW auch noch, dass der Verordnungsentwurf aus dem grün geführten Staatsministerium kommt und nicht aus dem für solcherlei Angelegenheiten zuständigen Innenministerium, bevor die Stellungnahme mit der Feststellung endet. Endet der BWW auch vor der aktuellen Debatte um den Landeshaushalt darauf hinweisen, muss er darauf hinweisen, dass eine Verbeamtung kein Selbstzweck ist. Vielmehr ist aufgrund des vorliegenden Entwurfs zu befürchten, dass vorhandene Beschäftigte im Staatsministerium, den Ministerien oder im parlamentarischen Beratungsdienst, die Voraussetzungen des aktuellen Laufbahnrechts nicht erfüllen können, rechtzeitig vor der Landtagswahl versorgt werden sollen. Ja, genau. Ja, finde ich immer ganz gut, dass sie da schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ne? Peng. So nicht, Freunde. Ja, das gab es ja auch bei der Wahl, so ein komisches Video mit irgendwie Adolf Hitler, der hier den Höcke wie so eine Puppe da irgendwie steuert. Und so einer merkwürdigen Musik dazu. Aber Höcke ist doch gar kein Kanadier. Ist doch nicht von Partei. Er redet aber wie ein Kanadier. Ja, stimmt. Und hey, schau mal, ich lasse einen fahren. Pipi-Kaka. Die Musik ist auch irgendwie so, ja. Das ist ja, wie man sieht, auf dem CDU Thüringen Instagram-Account irgendwie veröffentlicht worden. Und sie schreiben, ach so, das muss ich im nächsten Tab haben. Sie sagen, dieses Video ist nicht von der CDU Thüringen erstellt, beauftragt oder willentlich gepostet worden. Also, da spukt wir es. Wir waren in einer psychischen Notlage. Auf dem CDU Thüringen Mausgerutscht. Du weißt aber auch, was da im Background abgeht, so, ne? Die sich dann schicken, so was dann aus Versehen dann doch mal auf X landet. Ne? Der Fehler ist durch eine, nee, das war Instagram, aber ja, prinzipiell. Der Fehler ist durch eine Verwechslung eines Accounts passiert und so fälschlicherweise bei uns veröffentlicht worden. Wir distanzieren uns von Darstellung, Intention und Inhalt. Und ich denke mal, dass wahrscheinlich der Account, zu dem es eigentlich gehörte, da wurde nämlich am Ende irgendwie ein Kandidat irgendwie eingeblendet und vermutlich war das vorgesehen, das auf dessen Account irgendwie zu posten, könnte ich mir vorstellen, aber das ist jetzt nur... Oder auf dem Privataccount vom Social Media Praktikanten. Oder das, ja. Das kann natürlich auch gut sein, ja. Da, wo alle heiklen Dinge landen, ne? Im Privataccount vom Social Media Praktikanten. Junior Business Developer ist das. Bitte nicht. Genau, wir distanzieren uns von Darstellung, Intention und Inhalt. Ja. Das seien Sie, fanden es gut, dann wählen Sie uns bitte. Also ist jetzt mein Anhängen. Jo. Genau. Hermanina Apin, Redakteurin Meinung der Taz. AfD, Klimastreik, Bauernproteste, 4 Wissenschaftler. Innen haben die Verwerfungen rund um sozialökologische Transformation untersucht. Auf Deutsch, warum sind die Leute so scheiß sauer auf die Grünen? Sachsen im Hochsommer. Alle paar Meter grüßt ein aggressives Wahlplakat. Die AfD findet, keine Heizung ist illegal. Das ist ein aggressives Wahlplakat für dich. Vielleicht einfach in der Wohnung bleiben, Sonnenbrille aufsetzen, Jalousien runter, Noise-Canceling-Kopfhörer auf und dann da bleiben, bis der Angstanfall vorbei ist. Die rechtsextremen Freien Sachsen wollen ausländische Kriminelle nach Berlin abschieben. Ja, das ist grausam. Ja, nur weil die Kriminelle sind und sich hier nicht aufhalten dürfen, muss man denen nicht zumuten, nach Berlin zu müssen. Die kann man auch in ihre Heimatländer. Auf anderen Plakaten wird über Lasten, Fahrräder, Bio-Essen und Gender-Sternchen hergezogen. Ja, da ist die Frau wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit schon völlig am Ende. Weil genau. Zu was? Zu Recht. Überhaupt nicht zu schaffen. Ja. Wer wissen will, warum es gerade die Grünen sind, die derzeit nicht nur im Osten zur Zielscheibe politischer Hetze werden, sollte die soziologische Analyse von 4 WissenschaftlerInnen der Universität Jena lesen. Die haben in einer repräsentativen Umfrage 4000 Menschen zu ihren Einstellungen und Gefühlen bezüglich des gesellschaftlich-ökologischen Wandels befragt. Das Ergebnis haben sie in dem Band Der neue sozial-ökologische Klassenkonflikt zusammengefasst, der eine Art Mentalitätslandkarte Deutschlands entwirft. Heiter ist diese Landkarte nicht gerade. Die sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft drohe zu scheitern, schreiben die AutorInnen. Im Gegensatz zur vielbeachteten Triggerpunkteanalyse der Wissenschaftlerin um Steffen Mau, die Ende 2023 noch eine stabile Mitte und einen Konsens für notwendige Veränderungen in der deutschen Bevölkerung vorfanden, sieht das Quartett aus Jena diesen Konsens nun ausgehöhlt. Und das nicht nur in den politischen Rändern. Die WissenschaftlerInnen sprechen von einer gemeinsamen Frontstellung gegen eine Klima- und Transformationspolitik, die als sozial unausgewogen, übereilt und ideologiegetrieben wahrgenommen wird. Nein, doch. Oh. Echt? Aber ihr habt einfach nicht, den letzten Satz habt ihr einfach nicht wahrgenommen. Ne? Also da steht ja alles drin. Da steht genau drin, warum die Leute keinen Bock haben. Sozial unausgewogen, übereilt, Ideologie getrieben. Aber muss ja an den Rechten liegen irgendwie. Dieser Veränderungskonflikt werde politisch und medial allerdings überbetont und falsch dargestellt, finden die AutorInnen. So sei das ökosoziale Spektrum sehr uneinheitlich und die pauschale Unterstellung von sozialer Unsensibilität ungerechtfertigt. Viele Wohlhabende treten sehr wohl für sozialen Interessenausgleich ein. Andere wiederum ökonomisch prekär und seien eher konservativ verzichtsorientiert eingestellt. Das ist, glaube ich, einer der für mich auch wichtigsten Punkte. Diese ganze Rückzahlungsnummer, die sie sich da vorgestellt hatten, die schon albern genug war, die hat ja nicht die Bohne funktioniert. Das heißt, es ist einfach nur alles teuer geworden für die Leute. Ja, und so hatten sie das ja eben auch nicht gesagt, dass sie das so machen wollen. Ne? Im Gegenteil. Die entscheidenden Widerstände gegen transformative Politik kämen aus den Zentren wirtschaftlicher Macht und von einer besitzenden Klasse. Gegen eine angemessene Beteiligung großer Vermögen an den Kosten, gegen Sozialbindung und verbindliche Regeln. Ein Verteilungskonflikt also auf Kosten derer, die im Buch als innere und äußere Peripherie bezeichnet werden. Pflege- und Dienstleistungsbeschäftigte, landwirtschaftliche Saisonkräfte, Mittellose und diejenigen, die anderswo die Grundlagen unseres Wohlstands erwirtschafteten. FDP und AfD versuchen von dieser Konfliktdimension abzulenken, indem sie im übergeordneten Überlebensinteresse aller liegende Klimapolitik zum Spezialanliegen der Grünen umdeuteten und so die Interessen wohlhabender Eigenheim- und AutobesitzerInnen schützten. Kann es unter diesen Vorzeichen eine Klimawende überhaupt geben? Die jener AutorInnen bejahen das sehr vorsichtig und geben politische Empfehlungen. Keine Moralappelle an die Einzelnen, sondern verbindliche politische Weichenstellungen für alle, also ne, verordnet den Leuten, nagelt die Vernunft in das Volk. Samt Ausbau einer ressourcenschonenden öffentlichen Infrastruktur. Ja, genau, und die Menschen leiden, gibt dem Staat Geld, der muss die Infrastruktur bauen. Am Ende stehen dann wieder so drei Bretterverschläge auf der Friedrichstraße mit einer verweckten Pflanze drin. Umverteilung durch höhere Belastung der Vermögens- und Verschmutzereliten. Das fand ich, deswegen habe ich den Artikel eigentlich mitgebracht, weil ich dieses Wort so schön finde. Verschmutzereliten. Ja klar, je mehr Reichtum, desto mehr Konsum, desto mehr Verschmutzung. Ne? Aber sag das Globalisten und du bist ein Antisemit, ne? Aber ja. Verschmutzereliten. Das ist auch so ein kurzer Schluss. Ich glaube nicht, dass das so einfach so 1:1 richtig ist. Mehr Konsum, gleich mehr Ausstoß, das ist irgendwie... Zumal das ja eigentlich oben gesagt wurde von den Forschern direkt, dass es eben auch Leute gibt, die halt sehr vorsichtig und eben halt mit einem Auge für ihren Fußabdruck agieren. Auch unter den Reichen. Jo. Mehr demokratische Partizipation statt Werben um Akzeptanz. Ach, guck. Akzeptanz ist nicht mehr so wichtig, wenn genug Leute dafür stimmen. Dann und nur dann könnte die ökosoziale Transformation, so schlecht sie derzeitig politisch durchsetzbar sei, doch noch gelingen. Ja, lasst uns alles tun, dass das nicht so ist. Fördert, was der Freiheit ihn zerschmettert, was ihr schadet. Ja, freiheitlich ist es aber, glaube ich, nicht so gedacht von ihr, oder? Also... Von wem? Von dem? Ja, von der Autorin hier. Nee, das steht doch da ganz klar drin, dass das überhaupt nicht freiheitlich ist. Mehr demokratische Partizipation statt Werbe um Akzeptanz. Keine Moralappelle an die Einzelnen, sondern verbindliche politische Weichenstellung, was nichts anderes ist als Verbote. Özdemirs 30 Gramm Fleischimitat am Tag. Ja. Und so weiter und so fort. Ressourcenschonende öffentliche Infrastruktur. Gebt uns Geld. Wir müssen hier Wärmepumpen installieren. Gebt uns noch mehr Geld. Ja. Ich sehe immer noch Prognosen. Ich weiß nicht, wenn jemand Hochrechnungen sieht, schreit da einfach rein. Hier spricht Jan Böhmermann. Achtung, Achtung. Reichssender Grömitz. Hier spricht Jan Böhmermann. Sein Rundumschlag. Ja, ich habe den ja mal eingereicht. Wir wollten ja mal drüber reden, glaube ich. Was er sich da vorgenommen hat. Ja, wollten wir das? Ich glaube, am Donnerstag hatten wir gesagt, wir wollten das. okay. Ja, und anstatt irgendwie die Leute in Schwarz und Weiß oder Frauen und Männer aufzuteilen, teilt er sie von heute und von gestern ein und meint dann, das wäre weiß wie innovativ oder so. Irgendwo gab es doch hier noch so eine... Ist es aber nicht. Ne? Irgendwo gab es doch hier noch so eine, mich hat so das eine Auflistung, so ein oder? Hier waren auch noch irgendwie so ein paar Punkte, die man sich vielleicht mal angucken kann. Ja. Ich meine, das ist halt wie der Islam, ne? Also... Ihr dürft alle eure Religion haben, aber meine ist die einzig richtige. Und wenn ich Bock habe, dann ihr seid von gestern. Ne? Ja, ihr wisst schon, was euch dann passiert. Religion ist halt das einfach passungsgerecht gemacht. Ist all die jungen Leute oder die neue Generation gegen die alte Generation ausgespielt. Das ist Bullshit, das muss für jeden funktionieren. Ne? Für alle Generationen muss das gleichermaßen funktionieren. Nö, für Jan nicht. Nö, für Jan ist nur für eine Gruppe. Der interessiert sich nur für Leute. Ja, er sagt, du bist gestern stehen geblieben, dann kriegst du heute auch nichts mehr ab. Peng. Tja, der Jan ist von heute, die anderen sind von gestern und trotzdem treffen sie sich irgendwie. Komisch. Irgendwer lebt da ja in der falschen Realität. Ja, er muss ja zu uns in die Realität kommen, um sich sein Geld abzuholen. Sie lassen ihn einfach nicht in Ruhe, diese Geister von gestern. Ja, gute Liste. Der Verbrennungsmotor ist am Ende. Elektromobilität ist die Zukunft. China baut viel bessere E-Autos. Ja, so das super. Ist jetzt einfach so, ohne dass man das begründen muss oder so. Ja. Der Diesel ist so ein geiles Gerät, wenn man den weiterentwickelt. Fährt er irgendwann mit einem halben Liter auf 100 Kilometer in einem Truck. Okay, aber man kann natürlich auch sagen, der Verbrenner ist komplett am Ende, wir machen das nicht mehr. Ja, weil China baut ja so gute E-Autos. Und daran wird sich in den nächsten 10 Jahren nichts ändern. Ich weiß das, denn ich bin Jan Böhmermann. Inklusive Sprache ist eine prima Idee. Was schon mal hingeframed ist, dass das irgendwie inklusiv ist. Was sagen denn die ganzen Behindertenverbände dazu? Auch der inklusiven Sprache. Ne? Ja, aber ich meine, inklusive Sprache ist eine prima Idee, ist halt so Orwell. Ich muss das nicht mal mehr begründen. Ich muss euch nur sagen, ich finde das gut. Und auch Idee, ne? Das ist nicht eine Praxis, die man irgendwie durchführen sollte, sondern es ist einfach eine prima Idee. Es wurde noch nie richtig versucht, wahrscheinlich. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist in erster Linie nicht eine linkspopulistische demokratische oder gar linke Bewegung, sondern eine autokratische. Da habt ihr es. Jan, Politikwissenschaft, Böhmermann. Messerscharf Analyse, Jan, messerscharf. Eine unumstößliche Wahrheit hat er hier öffentliches gesagt. Parken von Kfz ist viel zu billig. Bußgelder weißt du? Für Verkehrsverstöße sind hier. Ja, ist denn einer, der zu viel Geld hat, ne? Und anderen Leuten erzählt, sie müssen mehr ausgeben oder so. So ein Elfenbeinturmprinz, der sich sein Zimmer im Elfenbeinturm von uns fürstlich bezahlen lässt, sagt uns, ihr müsst mehr Geld ausgeben für Dinge, um euer Leben zu organisieren. Alter Schwede, ey. 120 km/h auf der Autobahn ist schnell genug. Ist schnell genug. So, wir haben es ja gehört, wir wollen nicht mehr nach Akzeptanz. Und der Jan hat sich ja auch die Rede von der Imke gehört, dass man nicht mehr alles in Pro und Contra, sondern dass man es einfach abschafft. Ja, und da kommt mein Lieblingspunkt, Chris, bitte mit. Google für Gesellschaften Meta regulieren, X zur Verantwortung ziehen. Für deine Tweets, oder wie? Ja, am besten. Dass sie dich immer noch nicht gesperrt haben. Wer aus dem Gefühl der Abgehängtheit freiwillig Menschen von gestern wählt, darf sich nicht wundern, wenn das Gefühl der Abgehängtheit danach noch stärker wird. Es wird ganz, ganz finster werden für Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das ist am Rande der Volksverhetzung, würde ich sagen. Er wird halt nicht deutlich genug, aber im Endeffekt ruft er hier dazu auf, Leute, wegen ihrer Herkunft aus der Gesellschaft auszuschließen oder sie zumindest nicht wie vollwertige Menschen zu behandeln. Ich verstehe es nicht ganz. Aber ich denke, die Rechtsabteilung wird das halt gelesen haben. Deswegen ist es so wieselig formuliert. Ich wüsste gern, kommen die in Lager oder was ist deine Idee? Ich habe ja letzte Woche schon gefragt, kann er malen? War er in Festungshaft? Also für mich ist das das Manifest von einem Diktator. Weil, ja, ein Diktator ist der Einzige eigentlich, der nichts erklären muss. Kraft-Wärmemaschinen statt Windkraftmaschinen. Nein, statt Wärmekraftmaschinen. Wärmekraftmaschinen. Okay. Ja, das bin ich so mein Implosionsstrudel. Wärmepumpen sind spitze. Ihnen gehört die Zukunft. Das ist Wer jetzt weiß hier, das? Wieder keiner. Das sind jetzt hier auch hier so die PowerPoint-Dinger von ihm, die er für die Klasse hier vorbereitet hat, oder wie? Achso, er hat sich doch mit seinem Scheiß zwei Geschlechter schon auf die Nase gelegt. Er hat doch dann gesagt, dass das falsch ist von der. Und dass sie selber gesagt hat, eine Professorin, dass das so nicht gemeint war. Das würde ja bedeuten, dass er sich das anhört, was Leute an Kritik zu ihm zu sagen zu haben. Und das muss er doch nicht. Er hat doch schon recht. Also. Ja, nur wenn ich so ein Ding hier schreibe, will es faktisch richtig sein. Es gibt mehr als zwei Geschlechter und endlich viel mehr Geschlechtsidentitäten. Alle Menschen stehen unabhängig von Geschlechtsidentitäten und sexueller Orientierung. In Klammern, die etwas vollkommen anderes ist, Ausrufezeichen, dieselben Rechte zu. Dieselben Rechte. Ist das was anderes? Ja, Geschlechtsidentität oder sexuelle? Ja, okay. Vielleicht. Ja. Vollkommen anders, was hier alles. Meine Damen und Herren, wir haben eine Hochrechnung aus Thüringen. Linke 12,4%, AfD 30,8%, CDU 24,5%, SPD leider 7%, Grüne glücklicherweise 4%, FDP, was habe ich euch gesagt, 1,2%, BSW 15,8% und damit aus dem Stand. Holy moly. Ja. Stärker als die Linke und die SPD. Oder sogar stärker als die Grünen und die SPD zusammen. Haben die überhaupt und so viele Kandidaten? Sonstige 4,3%. Mit dem Koalitionsrechner sieht es, glaube ich, nicht so gut aus momentan. Also wir könnten die Schwarzen, die Roten und die Linke reicht es nicht aus. Wie ist das, wenn ich den BSW da rein tue? Oh, es könnte eine SPD-CDU-BSW-Regierung geben in Thüringen. Die hätte eine knappe Mehrheit von einem Sitz. Also, um das mal also kurz zu sagen, mein Eindruck davon ist, dass die BSW, hier die Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei, der AfD, beide Regierungsmehrheiten. Ja, natürlich, dafür ist sie gegründet worden. Genau, super, ne? Also in Sachsen, wenn ich das richtig sehe, sind wir weiterhin bei der Prognose. Jupp, und die SPD-Zahlen spiegeln das ähnlich wieder. Aber grüne 4 ist schon nicht schlecht, so dass sie wenigstens raus sind. Die SPD sieht 3% mehr bei der AfD in Thüringen. Bisschen weniger bei der SPD, bisschen weniger bei allen anderen. Also im ZDF liegt die 3% weiter vorne als in der ARD. Warten wir mal ab, was passiert. Ja, ist wohl keine große Überraschung bisher, ne? Also. Oh, und auch in Sachsen kommt brandheiß eine Hochrechnung rein. CDU und AfD liegen Kopf an Kopf. 31,9% für die CDU, 31,3% für die AfD. Leider, sage ich jetzt mal vorsichtig, geht uns in Sachsen erstmal nur eine Partei verloren, nämlich die Linke. Die Grünen sind bei 5,2, die SPD bei 7,8. Die BSW bei 11,6. Die anderen haben zusammen 7,7% und irgendwo bei den anderen drin hätte man dann die FDP. Achso, hier könnte eine Schwarz-Grün-SPD-Regierung oder eine Schwarz-BSW-SPD-Regierung oder eine Schwarz-BSW-Grün-Regierung. Du musst mir nur noch mal erklären, warum die Ossis alle die CDU wählen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Das ist mir auch unklar. Wegen Helmut Kohl, ne? Weil sie noch dankbar sind. Oder das Hackbrötchen. Es heißt Hackbrötchen. Nee, gehacktes Brötchen. Gehacktes Brötchen heißt es. Das ist wegen der Volksinitiative der CDU, glaube ich. Nee, es heißt Schokokurs. Sagt. Hat genau. Mindestens eben noch jemand behauptet. Sagt hier Böhmermann. Wer Alice Schwarzer hinterherläuft, hat keinen besonders anstrengenden und langen Weg mehr vor sich. Haha, Alice ist alt. Hahaha. Gott, oh Gott, ist der doof. Ja, Russland muss besiegt werden. Ja, probier's mal. Russland! Das könnte 1:1 vom Ali stammen. Maler, ja. Wir brauchen also, eine Vermögensteuer. Ja, wenn man meint, Bernie, ist das so. Wir brauchen eine Vermögensteuer. Eine signifikante Erhöhung der Erbschaftssteuer, damit ich den Leuten schon versteuertes Geld nochmal wegnehmen kann. Wir brauchen eine vernünftige und gerechte Besteuerung irgendwie. Oh, okay. Scheiß. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen und private Seenotrettung auch nicht. Privat vor allem. Total privat ist es Seenotrettung. Und dann halt dieses verlogene Ding da drunter als letztes, da könnte ich gerade kotzen. Du hast mich nicht und ich will dich nicht haben, ja. Da steht nämlich... Ja, und wenn schon, wenn er nichts anderes hat, dann kriegt er das, was er da oben sich vorgestellt hat, darüber nicht jedenfalls. Ja, das ist dieser Trick, dass man einfach den Leuten sagt, so, das muss so laufen, so laufen, so laufen und so laufen. Wenn die dann sagen, nee, dann sagst du, hier, der Zusammenhalt geht kaputt. Also wenn du hier nicht hier auf meiner Position stehst, dann geht uns aber hier wirklich der Zusammenhalt kaputt. Und hier, wir sind doch, wir müssen noch zusammenhalten, hallo? Sonst schaffen wir das doch nicht. Machst du hier wieder hier alles kaputt oder wie unseren schönen Zusammenhalt oder was? Jan. Oh, der Jan Fleischhauer hat mir was gesagt. Nicht von mir. Ausländerfeindlichkeit kannten wir. Jetzt lernen wir Inländerfeindlichkeit kennen. Mhm. Wer hat es mitgebracht? Das war von Mars, der noch stumm geschaltet ist. Wenn er schon redet, dann... Nee, ich war gerade verwirrt, weil der kam mir bekannt vor, aber ich habe ihn nicht hier auf meinem... Oh. Auf meinem Tableau offen. Jetzt habe ich ihn offen. Ja, mal wieder der Herr Fleischhauer, der ja auch immer mal ein Korn findet. Ja, hier würde ich sagen, ein paar Jahre Verspätung, oder? Die Regierung sagt, nach Solingen wirklich etwas ändern, alles zu kompliziert. Dabei ist die Lösung relativ einfach. Das Parlament schafft das Asylrecht ab und ersetzt es durch kontrollierte Einwanderung. Ba, ba, ba, ba, ba. So schnell kann man alte AfD-Positionen erklettern, wenn man das Gefühl hat, dass einem gerade die Leser in die falsche Richtung abhanden. Ja, der Witz ist ja, da hat auch heute die Fethina Kelani im Presseclub darauf hingewiesen, das habe ich auch gleich noch, dass ja die Asylfälle, also die Leute, die tatsächlich Asyl kriegen, in dem Sinne, was das Asylrecht vorsieht, ist ein ganz geringer Teil von dem. Das Allermeiste, was wir hier im Land haben, ist dieser sogenannte subsidiäre Schutz. Und das kann ja, oder Leute, sein. Die halt weder ein Asyl bekommen, noch eigentlich subsidiären Schutz genießen sollten. Ja, aber... Also ne, Marokkaner also, zum Beispiel. Ja, aber auch bei denen ist das ja halt so... Also steht ja eigentlich außer Frage, dass also die fallen halt gar nicht in das Asylding rein. Also selbst wenn man jetzt das halt eben streicht, dann bleibt es eigentlich bei fast allen Fällen genauso. Und was das Asylrecht angeht, ist es ja nämlich auch so, dass sie das ja dahingehend angepasst hatten, dass jemand außerhalb der EU von vornherein erstmal gar kein Asylrecht hat in Deutschland, sondern nur, wenn es in Gesetz gemacht wird, dass das möglich ist für bestimmte Länder, dann kann das überhaupt nur sein. Und das war ja auch damals diese Sache mit Merkel und so, dass sie da quasi erstmal die Leute reingelassen haben und dann hinterher hat der Bundestag entschieden, dass das dann irgendwie so gehen soll. Also in dem Artikel steht irgendwie drin, Bundestag und Bundesrat müssen das entscheiden. Und ich vermute mal, dass man dafür dann ein Gesetz machen muss, um das zu entscheiden. Und da könnte man jetzt natürlich auch einfach wieder ein Gesetz machen, wo man sagt, okay, Afghanistan, irgendwie, keine Ahnung, Pakistan, hier, was haben wir noch, Türkei, irgendwie, oder Maghreb-Länder ist halt schon mal Asylrecht ausgeschlossen aktuell. Aber damit kriegst du halt immer noch die Leute nicht weg, weil ja, subsidiärer Schutz und so, und da finde ich es auch mal wieder bemerkenswert, dass, wenn davon immer gesprochen wird, von diesem Schutz und so, aber nie ausgeführt wird, wo ist denn jetzt eigentlich aktuell noch dieser Krieg? Wo ist denn jetzt überhaupt Krieg? Wo fliehen die Leute denn jetzt überhaupt her? Und das wird nirgendwo ausgeführt. Das war auch heute im Presseclub wieder so, dass es keiner irgendwie probiert hat, da irgendwie drüber zu reden. Und es wird auch überhaupt gar nicht mehr drüber geredet. Es wird einfach so hingenommen, dass die Leute ja irgendwie schutzbedürftig sind. Ja, ohne, das ist ja eigentlich der Grundtenor des Narrativs. Also ohne den würde es ja gar nicht funktionieren. Dann würde ja niemand, da würden ja auch die Teddybären-Schwinger nicht mitmachen, wenn du denen nicht allen erklärst, dass da jeder Einzelne von Schutz bedürftig ist. Ich meine, wir müssen uns für die Diskussion zu diesem Abschiebeflug, ich weiß nicht, ob wir das Thema noch haben, angucken, wo 28 Afghanen abgeschoben worden sind und die Wokeria sich fragt, was denn jetzt wohl passieren wird in Afghanistan. Und oje, oje, und da denke ich mir halt auch, ist mir scheißegal, diese Leute haben sich unter anderem an Kindern vergangen, Gruppenvergewaltigungen begangen, etc. pp. Das geht mir komplett hoch am Hintern vorbei. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt niemanden gesehen, der das gesagt hat. Ich habe nur Leute gesehen, die das vermutet haben, dass es jemand sagt. Und ich habe ein paar Leute gesehen, die gemeint haben, so, ja, aber wäre das nicht viel besser, wenn wir die dann in Deutschland ins Gefängnis packen? Und da ist halt der Witz, die waren alle in Deutschland im Gefängnis. Also ich hatte mindestens eine Dame, die geschrieben hat, irgendwie, man muss sich doch Gedanken machen, dass die Vergewaltiger in Afghanistan jetzt Afghaninnen vergewaltigen würden. Echt? Okay. Ja. Ja, das mit diesen 1000 Euro war ja natürlich auch irgendwie im Gespräch, haben ganz viele Leute drüber geredet und da wurde ja irgendwie behauptet, es gäbe irgendwelche rechtlichen Gründe dafür, man könnte das wohl sonst nicht machen oder so. Wo ich mir auch wieder denke, ja, das mag ja sein, aber dann muss man halt diese rechtlichen Begründungen halt irgendwie ändern. Also. Ja, aber ja, eben eine demokratische Mehrheit in Deutschland möchte, dass das geändert wird. Und dafür haben wir unsere Parteien und dann sollten sie sich daran machen, das zu ändern. Und zwar zügig, Ja, weil wir das haben hat man halt in der 5 nach 12. Diskussion auch gemerkt. Es hilft halt nichts, den Leuten ganz schlau zu sagen, dass das ja aktuell so sein muss. Weil man merkt ja schon daran, dass sich die Leute überhaupt damit beschäftigen und das halt nicht verstehen und nicht fassen können und sich fragen, wie das sein kann, dass ja die Leute das so nicht haben wollen. Und dann einfach nur zu sagen, ja, es ist jetzt aber so und das ist ja die Nötigkeit und wieder dieses Ding von wegen, ja, aber es ist ein Rechtsstaat, wir sind ein Rechtsstaat und dann kannst du doch nicht einfach und so weiter und so fort, diese Spitzfindigkeiten da irgendwie, das. Ja, wie der Kühnert, der sich gehindert sieht, wenn die entsprechende Aufnahmestelle in Sofia am Flughafen nicht irgendwie länger auf ist als zwischen 9 und 15 Uhr oder so, dann können sie da nicht irgendwie Ja, und die außerdem, Leute was hinschicken. passiert denn, Das ist wenn wir die albern, jetzt abschieben und denen diese 1000 Euro nicht geben? Klagen ne? die dann Nichts. gegen uns oder wie vom EuGH und wir müssen die dann zurücknehmen oder was? Wahrscheinlich, genau. Ja, eher nicht, ne? Genau. Ja, also, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, was das irgendwie nach sich ziehen soll. Ja, ich habe übrigens mal geguckt, einen Fallschirm gibt es auch schon ab 1000 Euro. Ja. Es gibt doch sowieso auch ziemlich viele unterschiedliche Regelungen in den Ländern. Also, die werden ja sicher nicht in jedem Land 1000 Euro zum Abschied kriegen. Glaube ich nicht. In manchen anderen Ländern kriegen sie aber auch nichts ausgezahlt als Lebensunterhalt oder so. Wieso sollte das dann drin sein? Also, das sind Ja, nur unsere Gesetze, unsere Sachleistungen. Regeln und unsere Gerichtsentscheidungen, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen, ne? Ja, Welche genau, das haben wir jetzt ja Präzedenzfälle, die quasi, gelaufen glaube ich, sind auch und so. nicht mit dabei. Jetzt, sie haben ja diese Woche sich auch überschlagen mit Forderungen irgendwie, was man jetzt ändert. Ich glaube, wir haben nur die Messergeschichte dabei. Aber da ging es auch nochmal um dieses mit der, wenn die Leute Urlaub machen in ihrem Herkunftsland und ja, diese ganzen Dinge, über die Leute da reden, das ist alles schon längst so. Das ist jetzt auch schon die Regel. Und ich fand es auch bemerkenswert, dass sie dann irgendwie dann aber sagen, so, ja, okay, die Regel mit den Urlaubsreisen irgendwie, die gilt ja nicht für Ukrainer, wo ich mich dann auch frage, ja, wer soll das denn, wem soll man das denn verkaufen können oder was? Das ist auch komisch selektiv, ne? Ja, weil ich meine, ich sehe das ja ein, dass, also ich würde auch meinen, dass ein Ukrainer mehr Anrecht irgendwie darauf hat, hier Schutz zu bekommen, als irgendwelche Leute aus Afghanistan oder aus der Türkei oder so. Aber wenn die aber in ihre Heimat zurückkommen, dann können, dann, nee, dann gibt es keine Berechtigung dafür, dass wir hier für deren Unterhalt aufkommen. Also, sorry. Na, Wir sind also. bereits viel zu lang für ihren Unterhalt aufgekommen. Weil die hätten von Anfang an nicht hier sein dürfen. Und damit sind sie ein paar Monate hier gewesen. Wir haben alles gezahlt. Jetzt sollen sie mal aufhören, Ansprüche zu stellen. Wo sonst gibt es sowas? Völlig lächerlich. Wenn ich in Urlaub jetzt auch mal praktizieren, dann, wenn ich 2 Wochen irgendwo in Griechenland war, gehe ich dann zum Vermieter und sage so, jetzt gibt Geld. Ich muss ja wieder nach Hause kommen. Ist ein Sozialamt in Griechenland. Ja, war noch was mit dem Artikel oder? Ja, also Fleischhauer zitiert hier einen 16 Jahre alten Artikel vom zu früh verstorbenen Frank Schirmacher, wo es um die ersten Sachen geht, wo es halt antideutsche Übergriffe von Migranten gab. Scheiß Deutscher war die verbale Signatur der Gewaltausbrüche. Uns war historisch unbekannt, dass eine Mehrheit zum rassistischen Hassobjekt einer Minderheit werden kann, schrieb Schirmacher, um dann eindrücklich fortzufahren. Dort, wo wir es bemerken, sind nicht Auswüchse zu beobachten, sondern hat der Übergang stattgefunden. Jedenfalls spricht unendlich viel mehr für die Vermutung, es handle sich um eine Entwicklung, um Tendenzen, die auf Dauer angelegt sind, wenn nichts geschieht. Vor 16 Jahren. Weitsichtiger Mann, der Herr Schirmacher, war ja auch einer der Förderer von Don Alfonso. Also der Mann hat klar gesehen. Ja. Und Fleischhauer sagt jetzt ja, heute müssen wir uns da keine Gedanken mehr machen. Heute ist es da. Warum wird Solingen als Zäsur empfunden? Es ist die Beiläufigkeit der Tat, die erschreckt. Jemand nimmt ein handelsübliches Messer, Klingenlänge 15 cm, und sticht auf die Besucher eines Stadtfestes ein. So ein Messer findet sich in jeder Schublade. Die deutsche Gesellschaft hat den Täter ernährt und mit einer Unterkunft versorgt, als er notlitt. Sie hat darüber hinweggesehen, dass er widersprüchliche Angaben machte, als er das Land betrat. Sie hat dem Wort geglaubt. Zum Dank hat er 6 Menschen verletzt, 3 davon so schwer, dass sie auf der Stelle tot waren. Aber reicht das als Erklärung für die anhaltende Beschäftigung mit der Tat? Ich glaube, Solingen fungiert als Kumulations- und Umschlagpunkt. Darin liegt die Bedeutung. Wir werden nach diesem Anschlag anders über Inländerfeindlichkeit reden, als wir es vorher getan haben. Da gebe ich ihm gewisserweise recht. Das ist ein weiterer Punkt. Ich denke, für uns alle war ja ein wichtiger Punkt die Silvesternacht. Ich glaube, 15/16 war es, ne? In Köln auf dem Platz da und in anderen europäischen Städten als organisiert von solchen Banden halt auf Frauen losgegangen wurde. Ja, das hier ist der nächste Wendepunkt. Und wenn wir noch ein paar von denen verpassen, dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr zu machen, aus meiner Sicht. In Köln mit dem Silvester, das hätte schon der erste Kumulationspunkt werden können, nur haben wir die Frauen verhindert oder die Feministinnen, ne? Die haben sich alle so solidarisch erklärt, komischerweise. Wir erinnern uns noch, ja. Die gesamte Feministinnenriege dann hingegangen ist und gesagt hat, ey, das hat nichts mit dem Islam zu tun, das hat nichts mit Einwanderung. Ja, was war das Ausnahmslos, ne? Das war auch diese Ausnahmslos-Geschichte, wo auf dieser Unterstützerunterschrift sogar irgendwelche internationalen Leute wie diese Linda Sassoor, die dann später hier diese Frauenmärsche da in Washington angeführt hat, Kopftuchmuslime, da drauf standen auf dieser Liste. Also wenn man sich wirklich hinterher gefragt hat, was sind das alles für Leute und warum haben die ein Netzwerk nach Deutschland, um hier irgendwelche Aufrufe irgendwie zu unterschreiben. Also das war wirklich bemerkenswert. Und wenn du guckst, was die heute machen, wirst du wahrscheinlich bei allen Pro-Hamas-Zeug finden. Ohne jeden Zweifel. Ja, aber Vernetzung, ne? Bildet Banden, haben sie ja gesagt. Ja, machen sie auch. Da ändert sich auch nichts mehr. Ja, dann einen Moment. Ja, dann sagt er noch was über die Kosten und so weiter und so fort. Am Sonntag wurde die Vorsitzende der Partei, die den Kanzler stellt, gefragt, welche Lehren die Regierung aus dem Anschlag von Solingen ziehe. Dass man im Grunde keine Lehren ziehen könne, lautete ihre Antwort. Ich mag mich irren, aber ich glaube nicht, dass dies gut ausgehen wird. Nicht das ist für die doch eine SPD, Wissenschaft, die man nicht braucht, wenn man keine Lehren ziehen kann. Und nicht für das Land. Ja gut, wir wissen alle, wen er gefragt hat. Die Frau Esken, der traue ich nicht viel mehr als so Plattheiten zu, ganz ehrlich. Ja, aber nur weil wir alle Individuen sind, kann man nicht sagen, dass es keine deutsche Gesellschaft gibt. Ich finde, also ich hab's nur überflogen, ehrlich gesagt. Aber ich habe keine vernünftigen. Ja, man redet da wieder über Sachen, die halt mit dem aktuellen überhaupt nichts zu tun haben. Also, dass es halt Migration schon länger gibt und doch überall irgendwelche Migranten sind und so. Ja, natürlich, das ist so, aber das hat halt nichts mit dem zu tun, was wir jetzt aktuell für Probleme haben. Gar nichts. Nichts im geringsten. Im 17. Jahrhundert, genau. Jesus war ein Flüchtling. La, la, la, la, la, la. Ja, aber ich glaube, zu einem Teil stimmt das schon. Also, es gibt halt im Ganzen diese Gesellschaft nicht mehr. Aber ich glaube auch nicht nur in Deutschland. Also, weil man sich jetzt kulturell das zum Beispiel anschaut, wie früher Kultur an die Menschen rankam, wie Kultur verarbeitet wurde und wie wenig Quellen man im Endeffekt für Kultur hatte. Ja, wenn der neue Tatort gelaufen ist, haben sich die Leute am nächsten Montag darüber unterhalten. Weil es gab nicht viel anderes und so weiter und so fort. Und so ist es in vielen Bereichen. Die Sachen haben sich so aufgesplittert und so, ich meine, guck dir Vereine an, guck dir Ehrenamt an, all diese Sachen gehen verloren, weil die Leute sich nicht mehr verantwortlich fühlen. Man atomisiert die Gesellschaft, ne? Individualismus, yay und so. Aber dabei schafft man halt auch die guten Dinge ab. Rücksicht, etc. pp. Und ja, wir bringen ja schon den Kindern nicht mehr bei, Rücksicht zu nehmen. Es ist ja schon scheißegal, was die machen. Also das wird auch komplett verloren gehen. Also diese ganze, das ist halt die Basis der Gesellschaft. Ja, gut, man muss jetzt nicht unbedingt einen Konsens haben darüber, was man gestern im Fernsehen geguckt hat oder so. Aber nein, das war ja auch nur ein Beispiel für diese Zersplitterung in 1000 verschiedene. Mhm. Ja, heute gucken die Leute 30 Streaming-Services, 50 Fernsehsender. und halt YouTube und was weiß ich. Ja. Ja, nur wir haben halt immer noch eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Landesgrenzen. Alter, es gibt die Riz, Bla, Talaron, gemeinsame Sprache. Geh mal in die Innenstadt bei mir, da ist keine gemeinsame Sprache, Mama, und bei dir auch nicht. Ja, Mama meint jetzt wahrscheinlich, dass es unsere Kultur ist und die restlichen Leute. Ja, genau. Ne. Bei denen nicht das, weil das würde ich halt auch abgrenzen davon. Und dann geht es hier noch irgendwie um Abschiebung, dass sie noch nicht funktionieren, weil wir ja so viele Leute abschieben könnten, die wir nicht abschieben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das soll jetzt bedeuten, dass es ist doch egal, Deutschland gibt es eh nicht mehr, was weiß ich. Oder wie. Also, ja, das klingt für mich auch so, als wenn er sagen wollte, ja, es lohnt sich nicht, da jemand zu retten, klappt eh nicht oder so. Ne? Das ist ein bisschen, oder wir müssen die Leute ja eh integrieren, weil... Nihilistisch oder so. Frau Witzowitz hat angerufen, sie möchte ihre Talking Points von vor 10 Jahren zurück. Eine deutsche Kultur ist irgendwie nicht erkennbar, bla bla bla bla. Ja, nur weil ihr alles in soziologische Milieu oder sozioökonomische Milieus aufteilen müsst, heißt das nicht, dass es keine Gesellschaft mehr gibt. Das weiß ich nicht. Keine Gesellschaft ist Quatsch irgendwie. Also es geht ja sowieso bei diesem ganzen Scheiß nur um Städte, weil auf dem Land funktioniert das alles noch ganz anders, weil du einfach kleinere Einheiten hast mit höherer sozialer Kontrolle und so weiter und so fort. Aber hat er ja auch dann gesagt, hier mit Milieu und so, dass es ihm darum geht. So teilt die Soziologie heutzutage eben die Gesellschaft auf, ne? Wenn man darüber das der geforderte Integrationsprozess ist daher viel größer als gedacht. Nicht, wenn die Leute in ihrem Heimatland sind. Ja, und das setzt ja auch voraus, dass die irgendein Interesse daran haben, sich zu integrieren. Und das ist halt eben auch ein Unterschied bei diesen Leuten. Die haben die Zeit nicht mehr. Noch so einer. Der Martenstein, oh Mann. Ja, auch der Herr Martenstein stößt in dieses Horn. Ich denke, Solingen, ja, wir haben halt es mit einer, doch mit einem Fanal zu tun, mit einer Zäsur. Aber bevor ich darüber spreche, möchte ich die zweite Hochrechnung in Thüringen verkünden. Und zwar haben wir jetzt momentan die Linke bei 12,4, die AfD bei 31,2, die CDU weiterhin bei 24,5, die SPD hat, glaube ich, ein bisschen verloren gegenüber der letzten Hochrechnung, 6,8. Auch die Grünen 3,8 haben nachgegeben, ein bisschen. FDP 1,2, BSW 15,7, andere 4,4. Jetzt mal gucken, ob hier in Sachsen auch was passiert ist. Nee, das ist immer noch die von vorhin. Gucken, ob da hier noch was weiter. Okay, das ist von 46. Nee, da hat sich auch nichts geändert in Sachsen. Nee. Martenstein, genau. Und der spricht halt diesen Satz vom Herrn Wüst an, den wir alle, der uns zu den Ohren rauskommt inzwischen von diesen ganzen Apologeten, nämlich wir werden uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen. Wenn man sieht, wie die Volksfeste abgesagt werden und eingeschränkt werden, gerade, ne? Genau, passiert halt genau das. Ja, und der Herr Martenstein nimmt wie so oft kein Blatt vor den Mund und sagt, islamische Terroristen und ausländische Kriminelle haben es hierzulande allzu leicht. Ein paar Abschiebungen durch die Ampel kurz vor den Wahlen ändern nichts daran. Ein Kernproblem ist die Feigheit vieler Politiker, die sich bis heute nicht von ihren Lebenslügen zur Migration verabschieden. Und das ist mal mit Anlauf genau in die Mitte des Problems gestochen, weil ich glaube, das ist das große Problem. Für all diese Leute würde die Welt zusammenbrechen. Buchstäblich. Wenn sie diesen Stein rausziehen aus ihrem Gedankengebäude. Weil dann haben sie ja all diese Leute auf dem Gewissen. Weil sie einer falschen Ideologie gefolgt sind. Also nicht auf dem Gewissen im Sinne von, ich habe mitgemordet oder so. Aber sie müssten sich ja eingestehen, das war falsch und das hat zu diesen schrecklichen Tragödien geführt. Obwohl Tragödien ist schon wieder zu beschönigen, zu diesen schrecklichen Attentaten auf unsere Art zu leben geführt. Ja, aber ein bisschen Einsicht wäre jetzt trotzdem vielleicht mal angesagt. Also Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, oder wie heißt das? Von daher, also wird es echt Zeit. Ja. Buchstäblich in letzter Minute vor den gefürchteten Landtagswahlen im Osten zeigen unsere Regierenden plötzlich migrationspolitische Betriebsamkeit. Sie schieben sogar ab. Einem Afghanen, der hier eine 11-Jährige vergewaltigt hat, kündigt man nach langem Zögern tatsächlich die Gastfreundschaft. Geht also doch? Damit er uns in guter Erinnerung behält, bekommt er ein Abschiedsgeschenk von 1000 Euro. Davon kann er zu Hause fast ein Jahr leben. Korrigiere er zwei, Herr Martenstein. Was wird er zu Hause erzählen? Verbrechen lohnt sich. In Deutschland jedenfalls. Spätestens seit 2001 dachte ich, kann jeder wissen, was Islamismus ist und was er will. Jeder, der sich nicht absichtlich blind stellt, kann seit langem sehen, dass ein Eroberungskrieg geführt wird mit dem Ziel, die offenen Gesellschaften des Westens zu vernichten und einen globalen Gottesterrorstaat zu errichten. Dieses Ziel ist nicht ganz so unrealistisch, wie es scheint. Ein naiver Gegner, der sich nicht wehrt, ist leicht zu besiegen. 300 Spanier genügten, um das Großreich der Azteken zu erobern. Sie hatten aber tausende einheimische Verbündete, deren Naivität mit ihrem Untergang bestraft wurde. Die Azteken hielten die Eroberer anfangs für Götter, also für eine Art Erlöser. Erinnern diese Azteken nicht ein wenig an die Woke Linke, an all die Baerbocks und Fesers, an ihre Blindheit für die Risiken und Nebenwirkungen der Massenmigration kampftüchtiger, uns verachtender junger Männer aus Syrien und Afghanistan? Bei Corona konnte man bekanntlich nicht vorsichtig genug sein. Der Islamismus hat einen Plan, das unterscheidet ihn zum Beispiel von der Regierung. Olaf Scholz. Die Opfer wählt der Zufall aus. Jeden kann es überall treffen, auf der Parkbank, beim Volksfest, im Zug. Das soll so sein. Es kommt darauf an, unter den Ungläubigen ein Klima maximaler Unsicherheit zu schaffen. Dabei ist es völlig egal, ob auch Muslime unter den Opfern sind. Sie sterben ja in den Augen ihrer Mörder für die richtige Sache. Unsere Art zu leben, wie die Politikerfloskel lautet, gibt es in Wahrheit schon nicht mehr. Ein Volksfest, das gesichert werden muss, wie ein Hochsicherheitstrakt, ist keines. Ja, steht jemals arg unter Beschuss, habe ich auch den Eindruck, ja. Schon länger. Ich möchte nicht alles vorlesen, es ist ein Paywall-Artikel. Im New Yorker 9/11 Memorial gibt es eine Wand mit tausenden von Fotos und Namen. Auch Kinder sind darunter, die 2001 ausgelöscht wurden. Ich stand lange davor und habe mich gefragt, wie viele Leben 2015 und die Folgen bisher gekostet haben. Sind es schon mehr als die Mauertoten? Sie sind bis auf eine Tafel am Berliner Breitscheidplatz anonym geblieben. Niemand soll sich an sie erinnern. Ja, das stimmt. Bei den komischen, wie hießen die nochmal, diese... der Mundlos und so, wie haben sie die Nummer genannt? NSU. Trio, die NSU, da haben sie die ganzen Opfernamen immer wieder runtergebetet. Ne? Ja, Hanau, genauso, oh, Say the Names, genau. Das ist glaube ich der Klassiker. Hanau, ja. Ja, genau. Und die werden einfach vergessen und immer genannt. Also nun, kann mich auch nicht erinnern, dass sie mal jemals genannt wurden irgendwo. Also, ich müsste eigentlich instrumentalisieren. Das andere ist ja nicht instrumentalisieren. Das andere ist ja nur hinweisen, dass es keine Aufarbeitung dafür gegeben hat, weil auch das rassistische System, diese Leute... Vielleicht kann Höcke ja irgendwie so ein Mahnmal für die Opfer der deutschen Migrationspolitik. Das ist genauso bescheuert, wie die Palästinenser immer ihre Märtyrerkinder irgendwie auf dem Foto haben und rumzeigen und so. Furchtbar. Das ist genau dasselbe im Prinzip. Ja, kommen wir nun zu den Experten. Hier melden sich die Experten zu Wort. Hier haben wir eine Islamwissenschaftlerin und Feministin. Wirklich unglaublich, wie aus dem terroristischen Mord in Solingen ein Migrations- bzw. Asylproblem gemacht wird. Keine Frage danach, woher die IS-Radikalisierung kommt, wie sie gegebenenfalls hier in Deutschland erfolgen konnte. Es wird so weitergehen, als sei das kein deutsches Problem. Ja, weiß ich nicht genau, schon eigentlich, dass es ein deutsches Problem ist, aber die Radikalisierung muss einfach aufhören, weiß ich auch nicht. Also. Ja, hier wird ja nur davon ausgegangen, dass diese Leute quasi vollkommen neutral hier aufgeschlagen sind in diesem Land und dann kamen die bösen Deutschen und wollen die nicht haben und sind so rassistisch und keine Ahnung wie was und dann werden die hier radikalisiert. Die kriegen dann hier das TikTok da irgendwie und die AfD wird ja auch gewählt, das steht jetzt hier nicht drin, aber also dieses ganze Ding von wegen, ja, die Radikalisierung, die kann auch in Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, das war diese Woche überall. Ja, man will es einfach nicht einsehen, dass diese Leute vielleicht auch extra hierher kommen, um genau solche Taten zu begehen. Es darf nicht möglich sein, weil das würde ja dann ein Migrations- bzw. Asylproblem sein. Und das wollen wir ja nicht dazu gemacht haben. Also, Ja. weil das wird ja nur dazu gemacht. Das kann ja im Leben nicht so sein, dass die Leute schlechte Absichten hier haben. Das kann ja nicht sein. Also, muss ja Deutschland schuld sein daran. Ja, es kommt sicher Unmöglich. auch schon radikalisierte her, das glaube ich auch, ja. Ja, Ja, ich aber meine, so das ist ist das auch halt, wenn eine. irgendwelche Wohlstandskinder an der Uni Islamwissenschaften studieren und die wissen dann, hauen dann hier solche Expertentexte raus. Ja. Und die nächste Expertin, die ich habe, ist Lamia Nein. Och nee, nicht die Namen der Kador. Kadoi. Was stand da gerade? Versäumnisse? Versäumnisse bei der Abschiebung. Ja, was meint ihr? Versäumnisse bei der Abschiebung? Nein, glaube ich nicht. Im Gegenteil. Die haben versäumt, die Rechtsmittel vernünftig und überhaupt. Man hätte die gar nicht so schnell abgeben sollen. Das Phoenix-Tagesgespräch mit Lamia Kador. Sie ist beides Islamwissenschaftlerin und Politikerin, die innenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen und uns jetzt zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen, nämlich ihrem Wahlkreis in Duisburg. Ich grüße dahin. Guten Morgen, hallo. Ja, Frau Kador, es gibt seit dem Wochenende viele Vorschläge zur Verschärfung des Asylrechts. Es ist auch Wahlkampf. Das wissen wir. Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge? Brauchen wir schärfere Gesetze oder liegt es am Ende einfach an der Umsetzung? Eigentlich ist die Gesetzeslage klar. Menschen ausländischer Herkunft, die in Deutschland schwere Straftaten verüben, haben ihr Schutzrecht verwirkt. Das ist nun mal geltendes Gesetz und in der Regel ist es dann so, dass wir versuchen, diese Menschen in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Das geht aber nicht in jedem Fall, weil nicht überall ein sogenanntes sicheres Herkunftsland herrscht. Also beispielsweise bisher Syrien oder Afghanistan oder auch andere Länder auf dieser Welt, in denen beispielsweise Bürgerkrieg oder andere Umstände herrschen, wo zumindest nicht garantiert ist, dass wir diese Also Menschen dort mal eine abschieben. Nachfrage. Soweit Deshalb ich weiß, herrschen in Afghanistan die Taliban. Dort gibt es keinen offenen Bürgerkrieg. In Syrien ist der Bürgerkrieg eigentlich auch vorbei. Wer da noch richtig Stress macht, sind halt die Leute, die sich währenddessen hier in dem Land niedergelassen haben, wie die Türken. Was sind das für Argumente? Ja, der Ali Utlu hatte noch einen guten Tweet, der meinte, dass der Assad in Syrien gegen den IS kämpft und die Leute dann vom IS ja dann hier hinkommen mit der Begründung, sie werden verfolgt, so ungefähr, und Asyl beantragen. Ja, dann sind sie eben hier. Ne? Ja, Und aber ich weiß haben nicht, es da immer inwieweit noch. das stimmt, was Ali da meint. Also kann ich nicht genau sagen. Dann keine Folter oder andere Form von Gewalt herrscht. Das ist leider im Falle Syrien tatsächlich der Fall. Das kann ich, glaube ich, sehr zuverlässig sagen, dass in Syrien doch noch weiterhin Kämpfe stattfinden. Gleichzeitig, und ich glaube, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir solche Forderungen wirklich laut stellen, dass Syrien als Nachbarland Israels natürlich auch nochmal besonders komplex ist. Denn das würde bedeuten, wenn wir Menschen dorthin abschieben wollen in Zukunft, dass wir diplomatische Beziehungen aufbauen müssen zu einem Assad-Regime. Und ob wir das wirklich im jetzigen Krieg sozusagen in Gaza und dem vielleicht noch voranstehenden Krieg zwischen der Hezbollah und Israel tatsächlich in dieser Zeit diese Beziehung zu Assad normalisieren wollen, zumindest habe ich da offene Fragen und Bedenken und Ja, weiß irgendwer, ob Syrien das Assad-Regime, was sie hier sagt, überhaupt irgendwie da involviert ist in diesen Gaza-Konflikt? Also ich höre das zum ersten Mal. Ja, Syrien ist kein Freund von Israel. Immerhin besetzt Israel auch noch die Golanhöhen. Und es gibt ja auch von den Golanhöhen aus immer wieder Übergriffe der Hezbollah. Aber also Syrien ist kein aktiver Kriegsteilnehmer oder ähnliches. Nee. Ja, im Und Iran auch sind die doch wenn, alle was da ändert geschützt. das? Was ändert das? Diplomatische Beziehungen. Warum da nicht ein Büro aufmachen? Ich meine, wir haben mit Nordkorea vielleicht, ich weiß nicht, ob wir mit denen diplomatische Beziehungen direkt haben. Wir hatten zumindest eine Botschaft in Berlin eine Zeit lang. Also man hat mit ganz vielen Leuten diplomatische Beziehungen, man muss die auch nicht mögen. Aber wenn man halt auch gerade bei einem Scheißregime was für die Leute tun will, vielleicht im Land, muss man trotzdem mit dem reden. Also gut, man schickt halt nicht die Baerbock, aber ja. Derzeit prüft das BMI gemeinsam mit dem Kanzleramt die Möglichkeiten. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen und die Antwort steht noch aus. Okay, Ihre Ansicht ist klar geworden. Nun muss man dazu sagen, dass das Oberverwaltungsgericht Münster da ja anders entschieden hat. Zumindest hat es geheißen in einem Urteil, dass aufgrund des Bürgerkrieges keine individuelle Lebensgefahr mehr ausgeht für Bürger, die nach Syrien dann zurückgeführt würden. Ich glaube, das ist sicherlich so, dass man sagen kann, beispielsweise in Damaskus selber oder in irgendwelchen Großstädten selber wird gerade nicht mehr gekämpft und das könnte man vielleicht als sichere Region darstellen. Das mag sein. Und trotzdem ist die Voraussetzung dafür, und das hat das Gericht eben dann, das ist auch nicht Zuständigkeit des Gerichts, um ehrlich zu sein, hat das Gericht natürlich dann nicht gesagt, dass die Voraussetzung, um zum Beispiel Menschen nach Damaskus abzuschieben, die vielleicht gar nicht aus Damaskus geflohen sind, also wie schieben sie dann eine Region ab, sozusagen in Syrien, aus der sie weder stammen, wahrscheinlich haben Sie da weiterhin Angst vor, denn die ist Sollen wir Asylgrund und ihnen die erst einen Syrien sind nicht. Flughafen bauen? Oder wie stellst du dir das vor, Lamia? Die Ich haben da meine, ich Angst habe, vor. diese Leute haben Die haben keine eigene Schuld an der ganzen Misere. Ne? Die sind da nicht einfach Angst vor. irgendwie. Angst haben die davor, in Beirut ausgeladen zu werden, wo sie woanders gewohnt haben vorher. Ach, come on, ey. Auch das ist so eine Befindlichkeit, ja, die müssen wir echt nicht beachten, ey. Scheiß ich drauf. Die meisten Syrer sind vor Assad und dem IS geflohen. Das hat das Gericht natürlich nicht gesagt. Und das setzt auch voraus, dass wir weiterhin nochmal diplomatische Beziehungen zu Assad und diesem Regime aufbauen müssten. Okay, schauen wir noch mal auf die Situation in Deutschland, auf den aktuellen Fall. Da wissen wir, hätte es die Möglichkeit gegeben, den Täter nach Bulgarien zurückzuführen. Das wurde verpasst, das wird jetzt gerade aufgearbeitet, wie und warum es dazu kam. Aber das scheint ja tatsächlich ein strukturelles Problem zu sein. Schauen wir mal auf die Zahlen. Vom vergangenen Jahr gibt es Zahlen vom BAMF, wo man sagt, alleine wenn man nur nach Bulgarien guckt, also das ist nicht Syrien oder Afghanistan, von 8.000 möglichen Rückführungen nach Bulgarien haben nur rund 250 überhaupt stattgefunden. Was kann man denn da machen? Ja, tatsächlich, glaube ich, muss die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die gemeinsam abschieben, sozusagen, das muss besser laufen. Gar keine Frage, das muss besser laufen. Es ist auch schon besser gelungen, tatsächlich in der Vergangenheit durch unterschiedliche Gesetzesänderungen. Und gleichzeitig muss ich Ihnen sagen, ja, es ist zu wenig. Ich glaube aber auch, das liegt an sehr unterschiedlichen Facetten. Zum einen sind die Personen, ja, die tauchen unter, so wie in diesem Fall, die sind dann nicht mehr auffindbar. Das kann ich erst zunächst einmal niemandem vorwerfen, erst einmal. Aber es ist auch so, dass manchmal Papiere nicht ausgestellt werden, dann fehlen kurzfristig doch Papiere, dann geht der Flieger plötzlich nicht, weil der weiß Gott, warum auch immer ausfällt. Das sind sehr unterschiedliche Gründe, warum es dann nicht zu diesen Abschiebungen kommt oder es wird wieder Einspruch oder Widerspruch Aber ich eingelegt. Das meine, wir muss haben dann wieder alle geprüft diese werden. Anweisungen gesehen von den niedersächsischen Behörden, halt beim leichtesten Anzeichen von Widerstand, halt die Abschiebung abzubrechen, etc. Also eigentlich schieben sie nur PP. Leute ab, die sowieso gut mitspielen beim Amt. Das ist ja das. Ja, die dann zu Hause sind, wenn sie gesagt kriegen, sie sollen zu Hause sein. Ja, dann werden sie dann abgeholt und weggeschuckt und so. Ja, sicher haben die auch kein Recht da zu bleiben, nur das sind ja eigentlich nicht die dringendsten, die wir dann loswerden müssten, ne? Die Leute, die gut mitspielen eigentlich. Es wäre so easy. Man könnte die Leute natürlich einfach, wenn sie aufgegriffen werden, ausreisepflichtig sind, so lange irgendwo festsetzen, bis sie abgeschoben werden. Macht man aber nicht aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Man möchte kein geltendes Recht durchsetzen. Werden. In der Tat, da gebe ich Ihnen recht, das, was möglich ist, muss schneller gehen. Schauen wir uns, weil die Zeit ein bisschen davonrennt, auch noch auf einen anderen Aspekt, den ich wichtig finde in diesem Fall. Da geht es ja nicht nur um die Asylproblematik, sondern es geht auch um eine Islamisierung, also ein islamistischer Terror, der stattgefunden hat. Und das ist ja etwas, das sagen Sie zumindest auch, das ist etwas, was hier in Deutschland auch stattfindet. Sie haben in dem Zusammenhang mal von einer Turboradikalisierung gesprochen. Was meinen Sie damit? Ja, ich meine damit, dass es Verführer gibt, sozusagen in menschlicher Gestalt, also Menschen, die die Agenda haben, andere junge Menschen zu erreichen und per Moment mal, Gehirnwäsche Moment sie mal, von sind es einer Ideologie Ralf versuchen. und Peter und Konrad und Erwin? Sind es die? Das sind Verführer in menschlicher Gestalt. Also Also die sind auch manchmal dabei, das Mars. sind doch Das nicht ist ja mal das richtige Problem. Menschen, das sind nur, die haben nur menschliche Gestalt. Das sind die deutschen Dämonen, die die Leute turbo-radikalisieren. War nicht sie das auch, die schon mal Ärger gekriegt hat, weil sie jemanden eine Gestalt genannt hat? Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich mich nicht Sind schon auch erinnern. Einzelfälle. So wie sie das darstellt, sind das alles Einzelfälle, ne? Ja, die sind, ja, Ja, und vor allem die die Leute, kommen, die die kommen hier diese an und Radikalisierung. dann haben sie ihren dünnen Koran dabei mit den drei Seiten, wo drin steht, liebe alle Leute, und dann kommen die Deutschen und schreiben da neue Seiten mit rein, oder wie? Und turbo-radikalisieren die, oder was passiert hier? Islamwissenschaftlerin, erklär's mir. Versuchen zu überzeugen. Und das können sie tatsächlich relativ schnell. Wir wissen, wie solche Mechanismen funktionieren. Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau, das geht. Beziehungsaufbau und Er ist Vertrauensaufbau. wie so ein Influencer, wenn der neue Klamotten vorstellt oder die, ne? Beziehungsaufbau und Schminkstück gibt's, gibt's. Vertrauensaufbau. Komm, wie sie guckt. Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau. Ist so klar, das ist ganz klar. Aber das Das passiert nur hier, ne? ist Also. Und das ist das Wichtige, darauf müssen wir uns fokussieren. Ja, nicht irgendwie annehmen, dass die Leute schon mit diesen Ansichten näher gekommen sind, um hier ja gut, irgendwelche in Scheiße England und zu bauen. Frankreich passiert das auch, ne? So ist ja nicht. Ja, weil das sind natürlich Diese auch rassistische Radikalisierung. Länder, England und Frankreich, ist doch klar. Also, Ja, das stimmt natürlich. das ist schon muslimfeindlich und die Leute können da ja nichts machen. Und dann kommen die Leute und sagen, hier. Und wenn das jetzt so wäre, dass die hier alle vornehmlich hier radikalisiert werden, das wäre doch dann eigentlich erst recht der Grund dafür, die Leute gar nicht erst hier ins Land zu lassen. Da tun wir doch der Er ganzen Welt einen Gefallen. ist recht, keine Prediger oder so reinzulassen, Ist doch wenn hier, wir die nicht ja, verstehen. genau, am besten gar keinen Islam mehr in Deutschland haben. Das wäre doch eigentlich das Beste, oder? Weil wenn die hier in Deutschland ja vornehmlich oder in Europa hier so radikal wird, dann, ja, dann machen wir das doch einfach nicht. Und dann haben wir doch der ganzen Welt damit geholfen, oder nicht? Das wär doch super. Ist doch eine super, super Sache. Aber das Problem doch gelöst. Danke, Lamia Ich bin Gadur. dabei, Chris. Ich bin dabei. Es gibt neue Zahlen. Aber große Veränderungen bestehen nicht. Also die Thüringer Hochrechnung ist eigentlich sehr ähnlich. Das einzige Detail in Sachsen ist, dass die AfD in jeder Hochrechnung ein Stückchen an die CDU herankrebst, zumindest im ZDF. In der ARD gibt es immer noch einen größeren Abstand. Aktuell sagt das ZDF zu Sachsen 31,7%, CDU 31,4% AfD. Während die ARD mit einer neueren Hochrechnung sagt 31,6%, CDU 30,4%. AfD unverändert, Linke raus, FDP raus, Grüne und SPD und BSW drin in Sachsen. Und in Thüringen haben wir weiter das Bild, wenn du mir das richtige Bild zeigst. Genau, dass FDP, Grüne raus sind, BSW mit 15,7%. Die schnellste Verfolgerin der CDU mit 24,5 ist davor die AfD mit 31,2. Und dazwischen irgendwo noch dahinter da irgendwo noch die Linke mit 12,4 und die SPD mit 6,8%. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass in einem der beiden Länder, ich glaube es war Sachsen, die SPD sogar ein leichtes Plus hat. Ich frage ich mich halt, Sachsen, was ist falsch mit euch? 0,5%. In Sachsen aktuell der Zuwachs der SPD. Ihr müsst den Leuten helfen da in Sachsen. Ja, das stimmt da nicht. Zurück zu dem guten Standbild von Frau Kador. In der Regel sehr schnell bei jungen Menschen, gerade wenn sie in einer Lebensphase, sich in einer Lebensphase befinden der Orientierungssuche, also Fragen haben an die Welt und Antworten erhoffen über die Welt. Und wenn sie dann quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und mit genügend, ich sag's jetzt mal, krimineller und ideologischer Energie unterwegs sind, können sie natürlich solche Menschen sehr schnell manipulieren. Und wir sprechen hier, und deshalb sage ich es immer wieder, von Turboradikalisierung. Das geht binnen weniger Wochen. Wir kennen Fälle von So, nicht einmal drei aber Monaten. das trifft garantiert nicht auf alle schon mal zu. Das ist mal klar. So, Binnen you are weniger saying we Wochen. should close all mosques. Binnen weniger Wochen. Und Sie wissen das so Ja, gut, wir weil Sie den sollten Jugendlichen so in viel den nächsten paar Wochen Klimascheiß auch schon erzählt zugehen, haben, den Sie wahrscheinlich. geglaubt haben, ne? Sorry. Ja, wahrscheinlich. Wir haben die Jugendlichen ja auch so schnell radikalisiert. Ja, Ja, stimmt. genau. Und sie auf Straße gesetzt und so. Das geht wahrscheinlich binnen weniger Wochen, wenn die jungen Leute noch, was hat sie gerade Ja. gesagt, auf der Suche nach Orientierung sind, Genau. ihren Platz im Wenn wir ein Leben paar Euro dabei finden. kriegen, dann hilft das auch noch mal ein Dann sagen wir bisschen. denen direkt, die Welt geht unter und kämpft Ja. mal bitte. Ja, unglaublich, also. Turbo-Radikalisierung. Monaten, in denen junge Menschen plötzlich bereit waren, beispielsweise sich dem IS in Syrien anzuschließen. Was wäre da Ihr Ansatz? Was kann man hier in Deutschland machen oder was muss geschehen? Wir zunächst einmal feststellen, dass sich die Orte der Radikalisierung ein Stück weit verändert haben. Vor 10 Jahren haben wir es vor allen Dingen mit, ich sage das mal ganz platt, Hinterhofmoscheen oder irgendwelchen anderen Räumlichkeiten zu tun gehabt, wo man sich physisch getroffen hat. Das hat sich inzwischen verschoben, auch durch Corona bedingt. Durch den Shutdown hat sich alles in das digitale Format verschoben. Das heißt, vornehmlich wird im digitalen Raum radikalisiert. Und ich glaube, hier müssen wir unser Augenmerk stärker drauf legen, denn das sehen wir noch zu wenig, obwohl wir eigentlich alle wissen, ehrlich gesagt, wie toxisch und gefährlich das Internet sein kann. Kann mir vorstellen, dass wir zum Beispiel auch aufsuchende soziale Arbeit, so wie wir es im realen Leben kennen, zunehmend ins Netz verlagern. Also auch dort vielleicht Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, natürlich mit genügend Schutz, dort arbeiten lassen, in bestimmte Threads reingehen, in bestimmte Foren reingehen zu lassen. Ich finde aber auch, man muss die Plattform besser regulieren. Es kann eben nicht sein, dass man solche Verbrechen über Telegram oder über andere Kanäle planen und zwar minutiös planen kann und sich dazu verabreden kann. Also auch da finde ich, muss man die Plattformbetreiber vielleicht strenger rannehmen. Gibt es eine Dafür etwas? brauchen wir allerdings, und das möchte ich auch nochmal Und sagen wir unterstreichen, mal, es ist keine Ende zu Radikalisierung. Ende verschlüsselte Kommunikation, dann können die das immer noch. Wie willst du denn das in den Griff kriegen, wenn du nicht alle Chatnachrichten, die hier. Ach so, du möchtest komplette anlasslose Chatkontrolle durch KI oder was? Ja. Genau, stellst du dir Und vor. sie hat ja gerade schon gesagt, was dann passieren würde, wenn es diesen Internetraum nicht mehr gäbe. Dann gäbe es nämlich wieder die Hinterhofmoscheen. Und da ist dann jetzt was gewonnen? Ja. Und Und wie zum wir aus anderen. Hamburg gelernt haben, gibt es die Hinterhofmoschee in verschiedenen Formen auch heute noch. Und in Hamburg halt was ganz anderes als Hinterhof. Denkmalgeschütztes, prominentes Gebäude mit Minaretten, trotzdem zu, weil es voller Unsinn war. Sagen, mehr Kapazitäten, mehr Personal und mehr Geld. Das heißt, die innere Sicherheit, gerade auch was die Mehr Islamismus anbelangt. Geld, Geld, ja, mehr Geld, die Menschen leiden, Geld. Geld, Ja, Geld. und genau, und für die Monet, innere Sicherheit kann man halt nur Geld in Deutschland ausgeben, ne? Monet. Geld für Sozialarbeiter und Internetzensur. Geld für Heimreise, Lamia, das muss reichen. Also nicht für dich jetzt, aber für die Kollegen, die halt Stress machen. Oder glauben, sie müssten hier ihren religiösen Staat aufbauen oder irgend so Scheiß. Ja, oder Stress machen Heimreise. könnten und keinen Schutz mehr brauchen. Die auf jeden Fall auch. Weil wir Ja. schulden diesen Leuten nichts. Gar Sorry. nichts. Keinen Ich Cent. meine, dass wenn man sich einen gemäßigten Prediger vorstellt, jetzt von denen, der wird ja wahrscheinlich auch irgendwie das Familienbild predigen und so weiter. Das ist ja auch alles so ein bisschen gegen unsere Gesellschaft gerade, ne? Auch wenn man jetzt auch das natürlich kritisieren kann, dass das bei uns anders läuft. Aber es ist ja immer so ein bisschen anders eben, so ein bisschen anders, als wir das haben und wollen, wo wir darauf hinarbeiten und so. Es radikalisiert doch irgendwie automatisch auch, oder? Ja, hier mal einen richtigen Experten, nämlich den Ruth Koopmans. Und der hat zu Frau Kador Folgendes geschrieben: IS hat den Anschlag reklamiert. Der Täter stammt aus einem IS-Hochburg. Aber aufgrund von gar nichts vermutet Kador Einzelradikalisierung immer wieder diese faktenwidrige Bagatellisierung von islamistischen Strukturen. Inzellradikalisierung. Ich warte nur darauf, dass die Kracher um die Ecke kommt und sagt, das sind ja auch bei mir, es sind ja auch alles Incels und deshalb müssen wir die Computerspieler jetzt alle irgendwie in Lager tun. Ja, hier hat sich News mal ziemlich viel Mühe gegeben und einen langen Artikel über den Bürgermeister von Solingen geschrieben und wie der eben nicht nur für Öffnung und so weiter gearbeitet hat und für Integration und so weiter, sondern eben auch mit fiesen Tricks, indem er ja Leute verunglimpfte, Kritiker verunglimpft hat und so weiter. Der Artikel ist ziemlich lang, man kann mal so ein bisschen durchscrollen, wir haben 4, 5 Oberpunkte Ja, oder 6 aber sogar. also der hat das noch nicht alles gemacht. Sie vermischen hier natürlich alle möglichen Wir Sachen, vermischen natürlich die alle möglichen Sachen. alle Da, ja, irgendwie mit diesem wie so. ganzen Aspekt zu tun haben. Ich fand es vor allen Dingen interessant hier, die Fatwa für Frauen. Das ist irgendwie so ein Buch, was sie da beschlagnahmt haben in dieser Moschee. Oh Und mein diese Gott. Moschee war sogar irgendwie auf dem gleichen der gleichen Straße, wo später auch dieses Attentat stattgefunden hat, nämlich auch so eine Hinterhofmoschee in der Konrad-Adenauer-Straße. Ja, sieht man ja auch, dass sie da den Sachen mitteilen oder mitgeben, Und die war schon die bekannt ja dafür, also nicht. das ist schon Jahre her hier, ne? 2012 ist dieses Bild hier entstanden. Also es ist nicht von vergangener Woche, es ist von 2012. Na, das war alles schon klar, was das da für eine Geschichte ist. Ja, und Ja, auf dann jeden Fall regen sie sich ziehen die das drüber nochmal auf. so ein bisschen da, ja, Über dieses Bundstadt fassen das Braun, zusammen ne? Da ist sozusagen, irgendwie hier genau. dieser eine Typ hier, irgendwie der Chef davon, irgendwie der. Der hier, der hat das irgendwie gegründet. Bundestagsabgeordneter von der SPD. Genau, es sind speziell so ein Und paar die Leute und die haben dann auch Diakonie, die war ja auch die irgendwie da Kohle involviert. verteilt. Natürlich, ja, die Diakonie, die AWO, wohl auch dabei. Pfarrerin, ach genau, evangelische Kirche und die haben dann auch der Seenotrettung und so weiter sich stark gemacht und ja, sicher, das ist natürlich sozusagen zusammengefasst und versucht irgendwie das Ganze nachzuvollziehen. Ja, wie, nicht unbedingt, wie das passieren konnte da in Solingen, sondern eben, welche Stimmung da so geherrscht hat und ja auch hergestellt wurde. Eben auch mit einer ganzen Menge Geld, ne, vom Staat und von diesen Demokratie-Leben-Dings haben da auch einige von den Ja, und hier ging Organisationen es um was diese gekriegt und so. Handschlagverweigerung, wo sie irgendwie so ein Buch gemacht haben. Comic-Broschüre oder was. Mein Chemielehrer wollte mir aus Sicherheitsgründen das Kopftuch verbieten. Ja. Verbieten. Ja, genau, ist hier so ein Buch da draus. Die Auszug aus der Fotolove-Story. Broschüre, ja. Die Fotolove-Story aus der Da ist Bravo. passiert, ja. Oh Mann. Ja, Meinem als Sohn wurde in Chemielehrer der muss man Schule gesagt, du vorsichtig bist nicht von Deutschland. Wie viele Generationen lang soll das so weitergehen? Und wieso gibt es im Souvenirläden immer noch keine Tassen mit dem Namen Mohammed? Wir müssen Vielfalt endlich akzeptieren. Ja, das war halt so ein Pamphlet, was die rausgegeben haben da, ne? Also Ja. Propagandamaterial natürlich, ne? In der Welt offen. Ja. Mehr so Mord Rhein-Westfalen. Okay, ja, es ist echt lange. Ja. Ich habe es, glaube ich, die Woche über auch gelesen, aber kann mich nicht mehr genau erinnern. Das Ja, Wichtigste kann haben die, man glaube ich, sich mal gesagt. durchlesen, weil wie gesagt, wäre auch mehr so ein Lesetipp Und hier hat man so sozusagen. ein paar Punkte von der Chefin von der Bild irgendwie. Stand hier Chefin, keine Alter. Ahnung, ob die. Alter. Wie will man denn so irgendwas regeln? Also, Wir ja, wir fanden, fragen jetzt ja, der jeden Titel Tag, war ein was hat der anderer, glaube ich, Kanzler als ich heute das für die gespeichert innere habe. Sicherheit getan? Ja, der Titel war, als ich das gespeichert habe, hieß das irgendwie, es reicht oder irgendwie sowas. Okay. Aber gut, Aber inhaltlich die ist es wohl Punkte, das die sie Gleiche. hat, ne, das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste Jo. hier, eine umfassende Aufrüstung der Sicherheitskräfte mit deutlich mehr Polizisten und deren Ausstattung modernster Ausrüstung und Technologie. Die erforderlichen Mittel dafür müssen Bundes- und Finanzminister umgehend bereitgestellt werden. Können wir Ja, uns keine nur Ahnung, über weiß die ich Leute nicht. Also. rauskriegen? Dann braucht man das eigentlich nicht. Also, Ja, das ist eben. zum Beispiel eine Änderung unserer Kultur, die dann dadurch erfolgt und was wir ja eigentlich nicht wollen. Ne? Ja, Also, ich meine, das kann es ja nicht das sein, dass ist man jetzt so sagt, auch. ja, das sind die Leute mal hier, wir leben jetzt halt in einem Staat, wo man sich nicht mehr bewegen kann und alles hier irgendwie. Ja, da müssen wir das Die Militär nicht Hälfte dieses dazu holen, Landes die ist jetzt halt klar bei der war. Polizei und bewacht uns jetzt hier mit irgendwie militärischen Mitteln oder so. Wir brauchen eine Politik der Nulltoleranz, wie sie in New York in den 90er Jahren Unmöglich. erfolgreich umgesetzt worden ist. Das bedeutet hartes Vorgehen gegen jede Art der Kriminalität, massive Polizeipräsenz und Fahndungsdruck. Ja, also wenn das Das halt daran ausortet, dass unser öffentlicher Bereich halt nur noch aus Polizei besteht, also ja eben, ne? Das dann wie würden die ist bei meisten Leute Solingen ja wahrscheinlich gar nicht sagen, nee, dann geben, brauche ich diese oder? Vielfalt hier nicht haben. Also das Ja. Problem auch gelöst. Ein Messerverbot in der Öffentlichkeit. Ja, bringt nichts. Die haben auch diese Woche schon gesagt, die IS-Leute, dass sie dann einfach mit Hämmern losgehen, ha. Und so ist das ja auch. Nehmen sie sich halt ein anderes Mittel. Umfassende digitale Ermittlungsmöglichkeiten für Polizei und Geheimdienste und wir endlich unsere peinliche Abhängigkeit von USA beenden. Ja, super. Anstatt dass man das irgendwie problematisiert, dass irgendwie wir uns hier komplett nackt machen müssen, damit, weil ja irgendwie irgendwelche Leute das halt missbrauchen für ihre Sachen. Da sagt man dann, ja, wir müssen da mitspielen, hallo? Es gibt vor allen Dingen Wir jetzt müssen immer ja auch noch. die Privatsphäre abschaffen, weil wer braucht das schon? Braucht doch kein Mensch, braucht doch Privatsphäre. Ja, soweit ich weiß, gibt es auch Fahndungs- und Ermittlungshürden für Ermittlungen gegen Bürger des eigenen Landes oder so. Deswegen Ja, werden das ja schon auch mal gerne mal, sowieso, ja. deswegen werden ja gerne mal ausländische Dienste irgendwie Ja, gefragt deswegen gibt es ja auch diese gewesen. Five Eyes, damit die Ja. Engländer dann auf die USA-Bürger gucken können und die USA-Bürger auf die Engländer und so, ja. So, ne? Das kommt auch noch Five mit dazu, Eyes, ja. Burgers and Ja. Fries. Ist vielleicht gar nicht hier erfasst worden, einfach Eine hier. Justiz, die Strafrahmen voll ausschützt, Ausländerbehörden, die in solchen Fällen konkret die Aufenthaltsberechtigung entziehen. Ja, eigentlich müssen wir noch viel mehr Leuten die Aufenthaltsberechtigung entziehen. Wir haben ja auch schon endliche Leute, die keine Aufenthaltsberechtigung mehr haben. Ich hasse Lückenlose Videoüberwachung auf allen Volksfesten und Bahnhöfen und Überprüfung des Jugendstrafrechts. Also, das Ende, das macht gar nichts besser irgendwie. Das ist, ja. dann, Und die dann kannst du so Bahnhöfe werden doch schon videolücklos Video sehen, wie sie überwacht, dann weil. rummorden oder was, na bestens. Ne? Wir können noch Captain Hindsight irgendwie vielleicht hier einstellen, der dann immer kommt und sagt: Ich glaube, auf diesem Kamerabild habe ich gesehen, wie jemand in den Hals gestochen wurde. Ja, Ja. super. Ja, und damals mit der RAF, da hat der Schmidt bestimmt nicht so reagiert, dass er irgendwie den ultimativen Polizeistaat aufgebaut hat mit Überwachungsmaschinen und so. Das ist irgendwie Quatsch. Ja, Das da hat auch man nicht. damals schon was hochgefahren, aber das war natürlich Ja, schon. Ja. nicht so, dass man irgendwie gesagt hat, ja, die Raffi ist ja jetzt hier überall und kann jederzeit zuschlagen und deswegen, ja, brauchen wir jetzt keine Privatsphäre mehr oder so und Sie haben dann so Schleierfahndung eingeführt, ja, oder es dieses kam den blöde. Leuten schon so vor, damals schon. Also, Ja, ich heute habe kommt es den Leuten durchaus nicht mehr so Leute, die vor, ist gesagt aber haben, viel dass ihr mehr könnt nicht dran. Rechte Ja. aushebeln, nur um gegen diese Leute vorzugehen. Also, das gab es damals auf jeden Fall. Ja, und die Stadt Hannover, hier meine Heimat, hat auch schon nachgezogen. Wird jetzt auch ernst gemacht. Juhu, das ist der Waffenverbotszonen werden Hannover. ausgeweitet. Die Ja. Waffenverbotszonen am Steintor und nördlich des Hauptbahnhofs Hannover werden ausgeweitet und miteinander verbunden. Ihr habt ja Nach eine einem Nebelschmutze. Ratsbeschluss gehören künftig auch der Hauptbahnhof und drei Stadtbahnstationen zu dieser Bannmeile. Seit knapp Um 5 Jahren nur 21 bis vor 6 bestehende Uhr. Waffenverbotszonen. So lange ist das schon wieder her. Das Kommt mir aber gar nicht so nicht. lange vor. Das ist ja noch besser, ey. Ja. Das war, so, habe ich nicht auf Uhr geguckt. Oder meine Uhr geht falsch. Oh, tut mir leid. Keine Ja, ich hätte Absicht. ja schon mal gesagt, es geht ja größtenteils darum, dass man die Leute durchsuchen darf dann. Und dann werden die Ja, halt ich durchsucht. weiß nicht. Jo. Ja. Aber ja, Verbot gilt für Waffen im Sinn des Waffengesetzes. Wie ist es, wenn ich um kurz vor 9 anfange, jemand abzustechen? Reicht das, wenn ich dann um Punkt 9 fertig bin? Oder habe ich da irgendwie Kalkulanz? Also Tja. von, das ist bestimmt ein mildes Urteil dann. Nie gehabt. Verbot. Die AfD hat ja schon gesagt, sie wollen irgendwie im Zweifel Migranten vom Besuch von solchen Veranstaltungen ausschließen. Was ich auch Ja, es wird, wieder glaube ich, auch eine schwierig. Idee Also finde, ich wo auch ich komische denke, Ideen, dass ey, hier ihr seid ja Weidel alle wieder irre. gesagt hat, Schickt doch ey. die Leute, die Oh. Stress machen, nach Hause und Ende. Ja, und Ja. apropos Hannover, gestern durfte ich hier wieder Zeuge werden. Ich war in der Innenstadt und da war wieder so eine Palästina-Demo. Dieses Mal haben sie die irgendwie durch so eine ganz enge Straße da irgendwie durchgezwängt und die Polizisten sahen ziemlich verloren aus. Und da habe ich mir schon gedacht, meine Güte, war das überhaupt geplant oder sind die jetzt einfach durchgelaufen? Weil am Ende von dieser Straße ist nämlich so ein Zara-Geschäft und da hatte ich schon mal gesehen, dass da so ein Graffiti dran war und die stehen irgendwie auf der Boykottliste. Also so eine Klamottenkette, irgendwie Zara heißt die. Und ja, und das war schon wieder so ein martialisches Auftreten, ne, von diesen Leuten und ringsherum lauter Kopftuchmädchen, die das gefilmt haben. Für Social Media. Haben wir was Also. dazu? Ja, schräg. Ja, und das war dieser Presseclub und da hatten sie die zwei Iranerinnen, aber ganz andere Iranerinnen, nämlich einmal die Fatina Kelani von der NZZ und einmal die Isabel Shayani von Öffentlich-Rechtlichen. Und noch zwei Herren. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, der eine war von der Zeit. Bei dem anderen weiß ich es nicht mehr. Und ja, der Titel war nach Solingen, wie kann uns der Staat besser schützen? Und hier war halt im Endeffekt auch wieder der Tenor, ja, Radikalisierung und Männer, Männer, Männer. Über Männer wurde da auch wieder viel geredet. Die Shayani hat halt gemeint, dass ja die Männer keine Perspektive haben und so. Und das hatten wir letzte Woche schon, hier diese Samira S. oder wie die hieß, hier auch aus Hannover, die da den Polizeibeamten, hier den Bundespolizisten im Hauptbahnhof abgestochen hat, schon 2016. Und die war ja da auch vom IS animiert und das war eine in Deutschland geborene Gymnasialschülerin. Also jetzt niemand, der hier irgendwie auf eine perspektivlose Zukunft irgendwie schaut in diesem Land. Und auch kein Mann. Und auch niemand, der im Krieg gelebt hat, wie Frau Schajani auch meinte, die haben ja nur nichts als Krieg, kennen ja nichts als Krieg, kennen die ja. Ja, und trotzdem turbo radikalisiert. Ja, also das ist alles Quatsch. Und Ablenkung halt. So nach dem Motto, ja, wir müssen ja mal auf uns gucken, was wir alles falsch machen. Also so, das hat jetzt ja keiner so gesagt, aber das ist ja der Tenor von dieser ganzen Scheiße. Und ich finde das auch immer so lustig, dass wenn es um Migration und Islam geht und so, da muss man immer noch mal diesen Disclaimer mitschicken. Ja, aber die allermeisten, die sind ja okay und so. Aber wenn du dann mal wieder irgendwie darüber redest, über die Männer, dann kannst du dir das sparen, ne? Das ist vollkommen unnötig. Du sagst einfach, ja, Männer hier, diese jungen Männer. Und Shayani meinte, die ja irgendwie ein Messer brauchen, irgendwie als Statussymbol oder so. Vollkommener Quatsch. Also, ich meine, wir waren ja auch mal junge Männer, das ist bei uns ja schon ein bisschen her, aber. Ja, genauso gut könnte man irgendwelchen Afghanen irgendwas nachsagen, dass sie das in ihrer Kultur haben, weil oder ne, oder die Syrer oder so. Das ist Quatsch, Ja, das das ist wäre keine. rassistisch, wenn man das sagen würde bei denen. Ja, und so ist es irgendwie schlechter rassistisch, das sagen die nur nicht. Ja, aber es geht halt ohne Disclaimer, ist alles ganz prima. Kann man einfach sagen, Männer, und dann wissen alle Bescheid. Ach so, können wir uns darauf einigen, Männlichkeit böse, ja. Oh. Männlichkeit böse und Deutschland muss sich ändern. Ja, gut. Gut, dass wir zusammengesessen haben. Und da haben sie sich drüber aufgeregt, also die Kelani hat jetzt nicht so eine gute Figur gemacht. Also war jetzt auch nichts, wo man sich. Also jetzt nicht, wo ich sagen würde, wäre ich nicht ihrer Meinung, aber die Argumente, die sie gebracht hat, waren einfach nicht sehr stark. Sie meinte irgendwie, dass wir den Leuten keine Sprachkurse eigentlich geben müssen, weil heutzutage hat ja jeder eine App, wo man irgendwie reinreden kann und dann spuckt die das auf Arabisch wieder raus und so. Und sie meinte, so habe ich selber mit meinen Verwandten getestet. Ja. Aber es waren alles nur so Randsachen. Normalerweise hätte man diesen Leuten halt wirklich sagen müssen, nein, diese Sachen, die ihr immer wieder runterbetet, diese Scheiße von wegen, die Leute, das ist hier diese Gesellschaft, die Leute irgendwie radikalisiert, weil die hier nicht angenommen werden und keine Perspektive haben und so. Keiner hat die dazu gezwungen, hierher zu gehen. Ja, nee, das ist auch nicht Und die Gesellschaft, das sind irgendwelche Prediger, die die kommen zu. auch mit diesen Einstellungen hierher und diese Einstellungen sind größtenteils halt darauf zurückzuführen, meinetwegen von der Auslegung von ihrem Buch, dass sie da nicht die richtigen Sachen von ignorieren, aber die Sachen stehen da nun mal drin in diesem heiligen Buch von denen. Und die nehmen das halt nun mal ernst. Und wenn wir die in unser Land reinlassen, dann wird es hier unsicherer. Ganz einfach. Und da muss man sich halt von verabschieden. Und muss man jedes Mal immer wieder die Frage stellen, brauchen diese Leute irgendwelchen Schutz? Nein, brauchen sie spätestens. Also brauchen sie aktuell auf jeden Fall nicht mehr, also haben sie sich nicht mehr aufzuhalten und auch keinen Spurwechsel und auch keinen, ja, aber wenn wir die doch integrieren, wir brauchen doch irgendwelche Zuwanderung, brauchen wir doch. Ja, Nein. für mich als Unbeteiligten ist es echt schwer zu unterscheiden zwischen einem normalen Moslem und einem Islamisten. Wüsste ich jetzt Ja, gar das nicht ist so auch nicht genau. möglich. Ich verstehe ja die Sprache auch nicht und so Ja, weiter. ich meine, es Ne? gibt ein paar Anhaltspunkte, also zum Beispiel, wenn die Frauen nicht mit dem Kopftuch rumrennen, dann könnte man ja meinen, dass das schon mal ein guter Indikator wäre. Könnte man meinen, ja. Würde ich Oder auch sich so die Männer sehen, keinen Bart wachsen lassen, bis sonst wohin. Jo. Aber da gibt es ja auch genug Leute, die das direkt als schlimmes Vorurteil und so ablehnen Ja. wollen. Und irgendwie die Leute, die das sehen, diese Sache, diesen Zusammenhang irgendwie in eine Linie stellen mit irgendwelchen Leuten, die früher gegen Juden gehetzt haben oder so. Also. Ja gut, da weiß ich ja nicht, ob man an diesem Kaftan, wie das Ding heißt, da schon den Islamisten erkennt und nicht den Moslem nur sozusagen. Wie gesagt, ich habe zunehmend Schwierigkeiten, da vernünftig zu unterscheiden. Also, Zunehmend, ja. ja, weil das Problem halt auch Immer ist, mehr vermischt halt, ne? das Problem ist halt auch, dass die angemessene Reaktion der Moslems auf die Taten der Islamisten ein ums andere Mal ausbleibt oder sehr klein ausfällt. Und dann sehen wir wieder Leute, die in Neukölln Zuckergebäck verteilen, wenn Ja, aber schreckliche es ist ja Dinge auch vollkommen passieren. klar, dass wenn man jetzt eine Demo anmelden würde, egal als wer, gegen diesen Kram, dass das dann erst recht eine Ziellinie von irgendwelchen Islamisten wäre. Also da kann man sich auch gleich eine dicke, bitte Ja, hier reinstechen, gab's aber wohl trotzdem heute, habe ich irgendwie gelesen, dass das Scheibe in den Hals tätowieren. 500, 600 Züge hätten sich jetzt noch getan Die Frage dagegen. ist, hat man bei Deutschen damals auch unterschieden, als die Alliierten gesagt haben, nee, was da in eurem Kopf drin ist, das ist für die ganze Welt so schädlich, dass wir euch bekämpfen müssen. Hat man da auch gefragt, ist das jetzt ein Nazi oder ein richtiger Nazi oder ein halber Ja, schon Nazi teilweise, oder? ne? Die nicht so Das ganz man schlimmen hat's Nazi hat man ja probiert, wieder ja. eingestellt und so Ja, im aber nicht, als man Nazi-Dienst. Bomben auf Hamburg geworfen hat. Nee, Da dann sind die natürlich Leute nicht. einfach verbrannt. Ja, das ist richtig. Hey, ich Ja, will so das nicht rum ist es nicht, relativieren. ja. Die Deutschen haben das über sich selber gebracht, aber genauso bringen die Muslime durch ihren fehlenden Widerstand gegen die internen Extremisten das über sich selbst im Zweifelsfall. Ja, ist dann eine Idee gekommen, wie man den Staat besser, wie der Staat uns besser schützen kann? Nicht so wirklich, ne? Mehr Geld. Nehmen den Leuten Freiheiten weg, dann wird Ja, das alles genau. besser. Vielleicht noch Steuern erhöhen oder so. Kultur ändern. Und den Herrn habe ich noch dabei. Okay. Mal gucken, ob er besser ist als Frau Kadua. Messeranschlag in Helge fehlt Solingen, noch. ruhig Hat und Helge sachlich nichts gesagt? analysieren. Hat Helge nichts dazu gesagt? Noch nicht, nee. Bundestag ist wieder in zwei Ah, in Wochen. so. Das ist bei mir um die Ecke. Da können Sie sich mal einen AfD-Mann im Spiegel anschauen. Das ist so Ja, es wäre aber nicht verkehrt. schlecht, wenn er mal die Fresse halten würde, ne? In so einem Moment. Also, weiß ich nicht, wie das sonst so ist, aber. Helge, oder wie? Ja, sicher. Ich brauche das Gequatsche gerade Ja, nicht. wir wissen Also. ja noch nicht, was er dazu sagt. Also ich möchte jetzt ihm auch nichts unterstellen. Ja, Hin und okay, wieder hat vielleicht er ja ist auch er. mal einen lichten Moment. Okay. Drücken wir ihm die Daumen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Wie Konstantin. cool. Ja, wir wollen nun über das alles sprechen mit Konstantin Kuhle, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag. Herr Kuhle, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Herr Kuhle, wir haben das heute Vormittag im Laufe der Berichterstattung schon mal gesagt. Man hörte schon an diesem Wochenende sehr viel von der Opposition. Man hörte gestern und auch heute vom Bundeskanzler dann auch einiges von der SPD, von den Grünen und von der FDP hörte man noch nicht so viel. Was sind denn Ihre Konsequenzen? Was sind denn Ihre Forderungen nach dem Messerangriff am Freitagabend? Wenige Tage nach diesem schrecklichen Anschlag in Solingen muss man sich zunächst klarmachen, dass es immer das Ziel von Terrorismus ist, Unfrieden und Unruhe in der Gesellschaft zu stiften. Und deswegen haben wir als Gesetzgeber, deswegen hat die Bundesregierung, deswegen haben alle Verantwortlichen zunächst einmal die Pflicht, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht heiß zu reden und in einen Überbietungswettbewerb mit Vorschlägen einzusteigen, sondern ruhig und sachlich zu analysieren, was ist geschehen, wo müssen Dinge in Deutschland verbessert werden. Und wenn wir dann herausgefunden haben und herausgearbeitet haben, was diese Punkte sind, dann auch entschlossen zu handeln, aber sich vor die Kameras zu stellen und gleich erstmal loszulegen, das ist, glaube ich, in einer solchen Situation, wo Todesopfer zu beklagen sind, nicht angemessen. Haben Mann, andere Mann, aber gemacht, Mann, muss man sagen. als Henning wäre Wüste das werden zum Sie auch gleich ersten hören, hat Mal sich auch heute ganz. passiert. Als wäre das nicht der x-te Vorfall in einer langen Reihe von Vorfällen, Ja. Konstantin. Auch Jetzt sehr lange. möchtest du immer noch Bedenkzeit. Und nachdem die Politiker aus deiner Regierungskoalition uns x-mal belogen haben mit jetzt hier Abschiebeoffensive, haha, jetzt zeigen wir es denen, aber jetzt geht's aber los, also gleich, Moment, die Grünen bremsen wieder. Nach all dieser Zeit kommst du und sagst, jetzt wird aber überhastet reagiert. La, la, la. Ja, finde ich auch komisch, weil in der Zeit, in der er ruhig und sachlich ausspricht, haben andere Leute schon 30 Argumente gewechselt, so ungefähr, ne? Also, weil ja auch vieles schon klar ist. muss ja nicht alles nochmal durchkauen. Ja, okay, lass mal so eine Analyse hören. Kanzler hingestellt und hat beispielsweise gesagt, wir müssen jetzt auch knallhart analysieren, wo auch Fehler geschehen sind, auch in der eigenen Politik und das auch benennen, transparent machen. Ich frage deshalb nochmal, natürlich hat man jetzt heute an diesem Montag nicht die Lösung, aber gibt es zumindest Dinge, auch als Regierungspartei, auf die Sie jetzt auch kritisch blicken wollen, wo Sie sagen, da müssen wir hingucken? Ja, unbedingt. Und das beginnt zunächst einmal mit dem Motiv des Täters. Der gewaltbereite Islamismus ist ein Riesenproblem in Deutschland. Wir haben in den vergangenen Jahren den Islamismus zu sehr aus dem Blick verloren. Und wir haben insbesondere eine Gruppe aus dem Blick verloren, die jetzt zum wiederholten Male in Deutschland gewalttätig geworden sind. Und das sind Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind. Ich bin in einer Regierungskoalition Fraktionsvorsitz. Wir haben beim Islamismus nicht richtig hingeguckt. Warum bist du noch Politiker? Wer sowas sagen muss, sollte eigentlich seinen Hut nehmen, nicht wiederkommen. Nichts gegen dich persönlich. Ja, ich bin jetzt nicht Kapitulation. Aber der ganze Verein, der sich eingestehen muss, bei einer Gefahr, die jetzt gerade wieder mehrere Menschen das Leben gekostet hat, einfach nicht so genau hingeguckt zu haben. Weil man wollte ja auch lieber die anderen als Nazis beschimpfen, die davor warnen und abwiegeln und sagen, wir schaffen das und den ganzen Scheiß. Das heißt, ihr habt da nicht hingeguckt, ihr habt weggeguckt. Und dafür gehört ihr alle raus aus politischen Ämtern, wenn diese Einsicht der Wahrheit entspricht. Sind, die als Asylbewerber oder in anderer Funktion nach Deutschland gekommen sind und die dann hier über das Internet, die über den Einfluss terroristischer Organisationen radikalisiert werden. Und hier müssen wir uns ganz verschärft auseinandersetzen mit der Bekämpfung von Islamismus. Wer in Deutschland zu solchen Gewalttaten aufruft, der muss das Land wieder verlassen. Wer sowas über die sozialen Medien macht, der muss mit konkreten und empfindlichen Sanktionen rechnen. Und deswegen beginnt die Auseinandersetzung. Er muss auch das Land wieder verlassen. Ist das so schwierig, endlich mal einzusehen, dass es nicht anders geht, Konstantin? Ja, die sind ja gar nicht unbedingt im Land, heißt es, ne? Ja, aber er kommt wieder mit diesem, die werden ja hier radikalisiert, Argument ja. Um die Ecke. Mhm. Ist mir scheißegal, die Leute, die sich radikalisieren, die gehören auch nicht hierher. Außer vielleicht Pierre Vogel, den werden wir nicht los. Aber für so Leute finden wir eine Lösung. Das sind nicht genug, die können wir irgendwo auf einer Insel vielleicht oder so. Wo die als Selbstversorger leben können. Mit dem Thema Islamismus. Es muss dann weitergehen mit dem Thema Abschiebungen. Wir haben ja gesehen, dass der Täter von Solingen längst hätte abgeschoben werden können aus Deutschland. Ich habe null Verständnis dafür, dass jemand, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, in Deutschland. Der Mann ist doch Jurist, oder? Warum stellt er sich dumm? Er weiß doch ganz genau, was für ein System dahinter steckt. Wie viele Klagen und Aufschiebungen und ich meine, wir kennen alle, der kommt aus Niedersachsen, er müsste doch dieses Dokument aus Niedersachsen mit einmal Nein sagen und sich versuchen, vom Polizisten loszureißen, endet die Abschiebung, müsste er doch kennen. Warum lügt er uns hier was vor? Ja, nee, ja gut, das ist ja Niedersachsen, da hat er, da hat er keinen Einfluss mehr. Der Mann hat ein großes Stück Kador-Torte gegessen, sagt der Hinkelstein. Ja, das ist wohl wahr, weil nämlich, also ich glaube, er ist ein Fan von ihr. Er hat sie auf jeden Fall, bevor sie in den Bundestag eingezogen ist, für die Grünen schon mal eingeladen zu einer Veranstaltung von der FDP. Da hatte ich auch eine Einladung für, aber die war mitten in einer Woche da. Also im Bundestag für eine Infoveranstaltung, wo es auch um diese Geschichte ging. Und ich glaube das schon, dass er halt auch der Meinung ist, ja, das klappt alles. Integration und so muss halt besser werden und dann hat auch kein Problem. Sozialleistungen bekommt, das muss dringend geändert werden, damit Abschiebungen auch stattfinden. Und ich erlaube mir auch den Hinweis, wir haben ja auf Bundesebene die Abschieberegeln schon einmal verschärft, richtigerweise. Diese Regeln müssen aber von den Ländern auch angewandt werden. Und ich erwarte, dass es hier eine Aufarbeitung auch auf der Ebene der Länder gibt. Und wenn die Länder dazu nicht bereit sind, dann muss der Bund auch mehr Kompetenzen im Bereich der Abschiebungen erhalten, beispielsweise indem die Bundespolizei in ihrem eigenen eigenen Zuständigkeitsbereich Abschiebungen einfach selber durchführen kann. Und über diese Fragen müssen wir jetzt sprechen. Ordnung und Kontrolle in der Migrationspolitik, Bekämpfung des gewaltbereiten Islam. Über diese Fragen müssen wir jetzt sprechen. Da muss ich immer an den Tod aus Monty Pythons Sinn des Lebens denken. Ihr Amerikaner redet immer nur. Ihr redet und redet und wollt darüber reden und dieses. Und dann nimmt er die Leute halt einfach kurzerhand alle mit, egal ob sie von der Lachsschaumspeise gegessen hatten oder nicht. Und ja, reden, reden, reden, reden, dann ist halt irgendwann Kalifat. Ja, ich, wie gesagt, das, die meisten Sachen liegen auf Hand oder sind bekannt und ja, die Probleme. Ja, also das, was er da jetzt am Ende gesagt hat, ist ja auf jeden Fall richtig, weil dann hättest du auch dieses Niedersachsen-Problem nicht mehr. Das ist ja gerade so, dass die Länder sich das ja nicht von aus der Hand nehmen wollen. Und das wäre schon sinnvoll, wenn die Bundespolizei da mehr Befugnisse hätte, was die Abschiebung angeht. Das würde auf jeden Fall einiges verbessern. Okay, das ist mal ein konkreter Vorschlag, ne? Ja. Verbessern, ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, oder sagen wir es mal so, ich weiß, weil ich es aus seinem eigenen Mund auch schon gehört habe, quasi nicht aus irgendeinem Video oder so, sondern live in einem Raum, dass er sich dessen auch schon länger bewusst ist. Also diese Sache mit dem, ich habe da ja auch schon mal drauf hingewiesen, diesen komischen Blüten, die das da teilweise trägt, wenn irgendwelche Landespolizeien da die Leute irgendwie nach Nordrhein-Westfalen dann karren müssen aus Niedersachsen. Das ist schon ein komischer Aufbau. Und ja, aber den kannst du halt nur verändern, wenn die Länder da mitspielen. Und das sollten sie jetzt mal tun. Wir müssen jetzt reden, kannst du das ja auch heißen, die anderen müssen jetzt mal langsam Gesprächsbereitschaft zeigen oder so. Ja, so verstehe ich das auch. Ich meine, die FD, Entschuldigung, Chris, aber ich erwarte von dieser Fraktion überhaupt nichts in der Richtung. Das hätten sie schon vor einem Jahr oder vor anderthalb machen müssen. Sie haben die Frau Ackermann als Antidiskriminierungsbeauftragte mitgetragen, die hauptberuflich genau diese Sachen verschleiert seit Jahren. Ob bei den Medienmachern oder jetzt in unserem Dienst. Ihr müsst diese Leute auch mal benennen, Konstantin. Ihr müsst die das erst möglich machen und die das immer weiter treiben und die seit Jahren jede Diskussion vergiften über das Thema, egal wie viele Leute auf dem Weihnachtsmarkt umgefahren werden, wie viele Frauen begrapscht werden, wie viele junge Frauen ihr Leben verlieren. Es ist halt, ihr habt diesen Leuten immer die Stange gehalten und sie haben euch immer gesagt, macht einfach weiter. Hört nicht drauf, was der Pöbel sagt, das sind alles Nazis. Wie wär's, wenn ihr diesen Ratgebern jetzt mal öffentlichkeitswirksam die Verträge kündigt? Und auch den Vollzug von Abschiebung. Herr Kuhle, was Sie sagen, ist insofern interessant. Ich gehe davon aus, dass auch Sie das Statement von Bundeskanzler Olaf Scholz gerade eben verfolgt haben. Der hat als allerersten und als akut wichtigsten Punkt die waffenrechtlichen Regeln erneut angesprochen, die Sie jetzt gar nicht benannt haben. Sie sagen ganz klar, nein, wir müssen auf das Asylrecht gucken, was auch jetzt, glaube ich, auch aus der Opposition als erste Forderung so kommt. Ich frage mal ganz direkt, waren Sie mit dem, was der Bundeskanzler eben gesagt hat, zufrieden und auch mit dieser Priorisierung zufrieden, die er vorgenommen hat? Ich bin sehr zufrieden damit, dass die Bundesregierung jetzt gemeinsam überlegt, was die richtigen Maßnahmen sein können im Bereich der Bekämpfung des Islamismus, im Bereich der Bekämpfung von Abschiebungen, die schlichtweg nicht durchgeführt werden und wo über Monate hinweg die Beendigung des Aufenthalts in Deutschland einfach nicht stattfindet. Und dann kann man gerne auch über das Thema Waffenrecht sprechen. Aber ich bin nicht einverstanden damit, wenn man jetzt so tut, dass Messerverbote oder waffenrechtliche Regelungen, dass die jetzt im Zentrum der Debatte stehen müssten. Unnötige Waffenrechtsverschärfungen sind kein Ersatz für Ordnung und Kontrolle in der Migrationspolitik. Man kann über alles sprechen. Wenn es kluge und konkrete Vorschläge gibt, dann schauen wir uns das als Gesetzgeber an, auch im Bereich des Waffenrechts. Aber wir sollten jetzt nicht mit Pseudomaßnahmen im Waffenrecht davon ablenken, dass wir im Bereich der Migrationspolitik ganz andere Aufgaben haben. Herr Kuhle, was glauben Sie, wie einig ist sich die Ampelregierung in dieser Frage in der nächsten Woche und in den nächsten Wochen? Ich meine, zuletzt gab es bei den unterschiedlichsten Themen ja doch auch eklatante Auseinandersetzungen innerhalb der Regierung. Glauben Sie, erwarten Sie, dass Sie in diesem Fall, wo, ich glaube, das kann man schon so sagen, ein großer Teil des Landes auch erwartet, dass jetzt dort sich etwas verändert, dass die Regierung sich einig ist, dass man geschlossen ist? Oder können wir uns darauf gefasst machen, dass es schon in den nächsten Tagen erneut auch wieder interne Auseinandersetzungen geben wird? Ich erwarte, dass alle politischen Kräfte in Deutschland, Regierung und Opposition, gemeinsam daran arbeiten, dass bestehende Regeln durchgesetzt werden. Wir haben mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich erwarte, dass man konstruktiv zusammenarbeitet. Das haben wir gesehen. Das haben wir jedes Mal bei allen Verschärfungen gesehen, wie im Hintergrund Außenministerium, Wirtschaft, wer auch immer von den Grünen die Sachen wieder einkassiert hat. Oder dann die grünen Teile der Landesregierung. Alle eure Verschärfungen sind verpufft, weil der grüne Koalitionspartner diese Regelungen hintertreibt. Und das wisst ihr auch ganz genau. Und jetzt wollt ihr uns sagen, diesmal, also wir haben Abschiebungen, richtige Abschiebungen wurde noch nie versucht. Was habt ihr dann die letzten 2 Jahre gemacht? Uns Theater vorgespielt? Ich habe langsam den Verdacht. Das Recht in Deutschland verschärft in diesem Jahr. Wir haben auch das Asylrecht verschärft. Das war eine richtige Maßnahme. Jetzt muss man gucken, ob man noch weitere Verschärfungen vornehmen kann. Eine habe ich genannt. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn Menschen Sozialleistungen bekommen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. An all diesen Stellen kann man gut zusammenarbeiten. Das umfasst auch Fragen des Waffenrechts. Aber wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass der Gesetzgeber mit einigen schnellen Handstreichen im Bereich des Waffenrechts dazu beiträgt, dass es solche Taten wie in Solingen, dass es die in Zukunft nicht mehr geben wird. Wir haben eine Gefahr des gewaltbereiten Islamismus im Land. Wir müssen uns um Deradikalisierung kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass diejenigen, die ihre Terrorbotschaften verbreiten, keinen Anklang finden, gerade bei jungen Muslimen. Darum müssen wir uns kümmern. Und dann kann man sich gerne auch noch über das Waffenrecht unterhalten. Und wenn es da sinnvolle Maßnahmen gibt, dann schaut die FDP sich diese Maßnahmen an. Aber bitte lassen Sie uns nicht den Eindruck erwecken, ein bisschen Waffenrecht und dann wird das schon. Das ist, glaube ich, nicht das, was die Menschen von uns erwarten. Konstantin Kuhle. Ja, die Menschen erwarten, ey. Wenn man nach den Menschenerwartungen immer nur spricht, weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist auch vordergründig irgendwie nur. Von welcher Partei war diese Frau, die damals gesagt hat, immer reden die von ihren Sorgen und Nöten, die Bürger. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Die fällt mir dabei immer wieder ein. Ja. Was haben die Leute in Solingen denn für Sorgen und Nöte? Das ist so ein Clip, den haben wir auch die beiden Affen gehabt. Erinnerst du dich noch nicht? Nee, kann ich nicht sagen. Erinnern. Doch, ganz sicher. Haben sich gefehlt das, haben. Das war halt so ein kurzer Interview-Ausschnitt und ihr sagt halt, also das ist ziemlich wortlaut gewesen. SPD sagt der Hinkelstein und Christi sagt es auch. Ja. Die erinnern sich alle. Hatten wir, Chris, ganz sicher. Okay. Wir werden immer gefragt, was ist mit den Sorgen und Nöten der Menschen? Was haben die denn für Sorgen und Nöten? Ja. Ja gut, ja, jedenfalls. Ich verstehe das nicht, genau. Genau. Hier haben wir noch eine Dame von der FDP. Elfi Hendricks. Dieses Mal aus Brandenburg, die Katja Adler, und die sagt, nicht das Messer ist das Problem, es ist der Islamismus, der dazu ungehindert einwandern kann. Nicht doch. Will die jetzt, wo die AfD so erfolgreich ist, sich anbiedern, ha? Rechtsoffen. Nee, das will sie natürlich nicht. Also die Katja Adler ist schon länger vernünftig. Und das hier ist eine Zeitreise, die uns der Mama mitgebracht hat. Ach jo, das habe ich irgendwie mich vertan. Das ist ein uralter Artikel. Nee, es war aber ganz interessant eigentlich, weil ich habe es auch erst nicht gemerkt, aber als es dann losging mit jetzt nach der Silvesternacht und hier nicht stand Silvesternacht von 2016, dachte ich, okay, ist das ein alter Artikel? Und scroll ich hier hoch, ah ja, Tatsache. Und dann liest er sich eigentlich erst recht lustig, weil sie halt auch schon sagen, ja, jetzt nach der Silvesternacht ist ja jetzt null Toleranz und die Leute wissen irgendwie Bescheid, da muss sich was ändern und Spoiler-Alarm. Es hat sich nichts verändert. Steht da nicht oben. Gealtert, wa? Geil, das ist nichts als verbale Kraftmeierei. Möb. Jeder Täter bekommt schlicht das Gesetz zu spüren, ist auch irgendwie schlecht gealtert in den 8 Jahren. Bewährung. Und wenn wir nach Großbritannien schauen, wissen wir, was uns erwartet. Mhm. No. Ja, und da haben sie es ja dann verschärft. An allen möglichen Ecken. Reform des Sexualstrafrechts. Residenzpflicht für anerkannte Flüchtlinge. Schnelle Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Aberkennung des Flüchtlings- oder Asylstatus schon bei Bewährungsstrafen. Verschärfung der Videoüberwachung und so weiter und so fort. So weiter und so fort, ja. Verstehen. Kritik ohne richterliche Zurückhaltung. Ja, okay. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, müssten wir eigentlich nur die Gesetze wieder in Kraft setzen, die wir ja, schon haben. Die heute nicht beachtet werden momentan, genau. Mhm, genau. Und das war 2016 auch schon so. Und das war auch schon 2016. Und das heute auch so. Komm, dann mach die Zeitreise komplett und mach den Link kurz auf, den ich eingestellt habe. Dann können wir uns nochmal zusammen anschauen, weil es so schön war. Blast from the past. Okay. Hoppala. Als ich das Gesicht gesehen habe, wusste ich sofort wieder auch. Ohne was wir wollen. Ohne. Ist mir hängen geblieben. Ja, der andere war besser, das war ein YouTube, aber vielleicht geht's auch hier. Ah ja. Nicht richtig, dass man da immer. Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Kann das nicht verstehen. Und ich denke mir auch wenn sie Sorgen und Nöte haben, dann haben sie auch noch lange nicht das Recht, mit Heil Hitler durch die Straßen zu laufen. Geil, ne? Was haben die denn für Sorgen? SPD. Ja. SPD. Trotzdem leider erfolgreicher, als man sich das vielleicht erhofft. Ja, gut, wie der Zusammenhang natürlich sagt, meint sie natürlich da über irgendwelche Rechtsextremisten jetzt zu reden. Pegidas und so. Ja, aber auch die können ja Sorgen und Nöte haben, oder? Ja, das ist natürlich wahr, ja. Aber muss man zu ihrer Ehrenverteidigung natürlich noch dazu sagen. Ja, und das hier war auch meine Schlagzeile hier von Zeit Online. Zehntausende Tote laut CIA bei Taylor Swift-Konzerten verhindert. Und da dachte ich mir so, okay, zehntausende Tote. Also, ich meine, beim ganzen 9-11 sind, glaube ich, weniger als 10.000 Leute gestorben. Und wenn du aber einen taktischen Atomsprengkopf irgendwo klaust und den dann dahin bringst und dann wie der Mülleimermann in The Stand irgendwie damit angefahren kommst, dann geht das Ding hoch vor dem Stadion. Das kann schon klappen mit 10.000. Okay. Ja, das war es auch schon dazu. Ja gut, ich meine, ich bin froh, dass die Leute da drauf aufpassen, damit wenigstens solche Sachen verhindert werden. Toll, toll, dass noch nicht alles sowas gelungen ist mit einer Bombe oder so, ne? Also, bist du aber ein Tippgeber für einen Bombenanschlag in Brasilien, kannst du jetzt zumindest nicht mehr X benutzen, um den Tipp rauszugeben. Weil hier dieser Lord Voldemort-Verschnitt und von Amtsrichter da in Brasilien, der sich vorher schon mit Musk angelegt hat, hat jetzt ernst gemacht und hat Twitter für brasilianische Teilnehmer gesperrt. Das ist irgendwie eine Strafe, die knapp irgendwie $8.000 beträgt, wenn du es über VPN tust. Und sehr geil finde ich halt das ZDF, das hier um die Ecke kommt mit Brasilien sperrt X, was das mit Trump zu tun hat. Nichts hat nicht damit zu tun, dass Lula da Silva im Endeffekt ein linker Diktator ist, den ihr gefeiert habt, als er an die Macht kam und der jetzt halt zeigt, wie er mit Oppositionellen umgeht, indem er ihnen einfach die Plattform wegnimmt, auf der sie als letztes irgendwie frei über seine Politik und über den Widerstand dagegen sprechen konnten. Und das ZDF sagt, das liegt auch an Trump. Weil der Musk hat halt die bösen Rechten weitermachen lassen. Der Alexandre de Moresch, der Richter hat gefordert, dass er rechtsextreme Accounts schließt. Und wir wissen ganz genau, was das bedeutet. Nämlich der Alexandre de Moresch scheint auch ein Freund des ehemaligen Twitter zu sein, wo man einfach mal Leute, die unbequeme Sachen gesagt hatten, Nazi genannt hat. Und dann wurden die gesperrt von Jack oder seinen deutschen Freunden oder wem auch immer. Musk bezeichnete die Forderung als gesetzwidrig. Die Online-Plattform kam der Aufforderung nicht nach und zahlte auch die verhängte Geldstrafe nicht. Jetzt ist es abgeschaltet worden. Die Regierung von Präsident Lula und der Vorsitzende des obersten Gerichtshofs Moresch sehen sich einer aus ihrer Sicht existenziellen Bedrohung gegenüber, der gezielten Untergrabung der noch jungen brasilianischen Demokratie. Dies wäre ohne den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro und indirekt auch ohne Ex-US-Präsident Donald Trump so nicht denkbar gewesen. Das Märchen von der gestohlenen Wahl, das das Vertrauen des brasilianischen Wahlsystems und damit in die Demokratie in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Und der Bolsonaro hat sich sowieso Trump zum Vorbild genommen und überhaupt und sowieso. Brasilien schaffte, was den USA bis heute nicht gelungen ist, den größten internen Angriff auf die Demokratie und das Wahlsystem erfolgreich zu bekämpfen. Bolsonaro wurde mit einem Amtsverbot belegt. Wer die Lüge der angeblich gestohlenen Wahl verbreitet, muss mit Strafen rechnen. Also hier geht es auch wieder eher darum, bringt endlich den ordentlichen Mann ins Gefängnis, nicht darum, gibt den Brasilianern eigentlich Freiheit. Ja. Kritiker sprechen von Zensur. In wenigen demokratischen Ländern dürfte eine einzelne nicht gewählte Person so viel Macht haben wie der Richter des obersten Gerichtshofs, Alexandre de Moraes. Kritiker werfen ihm Zensur, Willkür und eine diktatorische Macht würde vor. Stell sich vor, der Richter, der wäre in Polen. Dann würden wir dem aber die Hölle heiß machen, so wie wir das mit den Polen gemacht haben. Moraes kann Verhaftungen, Razzien und selbstständig die Blockade von Online-Inhalten anordnen, die gegen bestehende Gesetze verstoßen. Dazu hat ihm das oberste Wahlgericht im Oktober 2022 im Umfeld der Wahl weitreichende Befugnisse erteilt. Ja, so haben wir das damals auch gemacht. 31 bis 33. Ja, ne? Also, wisst ihr, Trump ist schuld, dass die Brasilianer nicht füttern können. Niemand sonst. Trump und Bolsonaro vielleicht. Aber auf keinen Fall Lula da Silva oder sein durchgedrehter Richter. Und nun schalten wir nach Frankreich. Genau, Emmanuel Macron hat nämlich die Leute darauf hingewiesen, dass die Festnahme von dem Pavel Durov natürlich kein Anschlag auf die Freedom of Expression oder so ist. Weil in Frankreich wird das ja geachtet. Genauso wie die Innovationen und der Spirit of Entrepreneurship. Und das bleibt auch so. Ja. Und wir sind ja ein Staat, wir sind ein Rechtsstaat. Freiheiten werden geschützt mit dem Rechtsstaatsprinzip auf sozialen Medien und im echten Leben. Und wir schützen unsere Bürger und respektieren ihre Rechte. Und deswegen ist es jetzt hier, die Judikative muss jetzt in kompletter Unabhängigkeit das Recht umsetzen. Und wir haben ihn jetzt gefangen genommen hier auf französischem Boden, weil es da eine Nachforschung gibt. Und das ist keine politische Entscheidung. Weil nur der Richter muss das jetzt entscheiden. Ja, ein laufendes Verfahren oder was, ja. Naja. Ja, die Frage dazu war natürlich direkt, ja, wer macht denn eigentlich diese Gesetze, die da enforced werden? Wer macht die denn? Ja, der Richter oder was? Ja, und das ist ja diese Woche auch gekommen, irgendwie so ein Brief von dem Mark Zuckerberg. Ja, wollte ich darauf hingewiesen haben, auch mit dem Link, ja, nicht nur mit dem Tweet hier eigentlich nur von dem Pretzel. Da haben ja verschiedene auch darauf hingewiesen, dass der egal, wo es herkommt. Auf jeden Fall hat er zugegeben, dass sie da bei Corona irgendwie einen sich eingemischt haben und in der letzten Wahl weiß ich nicht genau auch, was. Ja, mit der Laptop-Geschichte, das hat der Zuckerberg ja genau. Auch schon mal bei Joe Rogan erzählt. Jo. Ja, und wohl mehr als ihm lieb war. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ätzend ist, wenn der Staat auf dich zukommt und. Ja, du willst jetzt auch keine kriminellen Leute unterstützen oder so. Er ist ja auch ein lieber Kerl wahrscheinlich oder so. Ne? Von daher möchte er allen Leuten entgegenkommen. Ja, das ist dann schwierig und hat es in dem Fall gemacht und hat jetzt aber gesagt, er möchte in Zukunft da mehr, wie soll man sagen, mehr Stärke zeigen und so. Ne? Mehr Unverrückbarkeit. Fände ich besser, dieses... Ja, Facebook bin ich ja auch nicht mehr, aber da gibt es ja auch diese komischen Sticker, die da verteilt werden, von wegen hier fragwürdig und so weiter. Da finde ich es schon besser, dass man so Community-Anmerkungen machen kann, wie auf X eben. Ja. Auf jeden Fall fragt sich der Pretzel, warum denn die ganzen besorgten Linken dazu nichts zu sagen haben, die Elon Musk am liebsten einsperren würden. Ja. Das ist dann wieder so ein Ding, was unter den Teppich fällt von diesen Leuten. Ne? So. Das sind sie. Oh. Ja, die, oh, nette Story. Man trifft sich immer zweimal, heißt eine alte Weisheit aus dem Westernfilm. Pärchen mit dem Kaffeewagen, ey. Wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass Korrektiv versucht hat, Steinhöfel anzupumpen wegen Falschbehauptungen über Korrektiv in seinem Buch. Inzwischen kennen wir ja auch eins der Probleme, die Schraven oder seine Frau mehr mit dem Buch hatte. Sie wurde darin als gebürtige Bottropperin bezeichnet oder wird. Obwohl sie gar nicht in Bottrop geboren ist. Das war wirklich eine der Ansprüche, die Korrektiv an das Buch gestellt hat. Die wollten das Buch deswegen vom Markt ziehen. Das ist lächerlich. Ne? Naja, da waren noch andere Sachen dabei. Aber das war halt eine der Sachen, die sie da bemängelt haben an dem Buch. Da lässt sich halt schon ein bisschen die Dünnhäutigkeit ablesen. Ja. Und der Steinhöfel hat, da hatten wir ja, glaube ich, auch drüber gesprochen. Der Steinhöfel hat ja gesagt, zum Dank beschäftigt er sich einfach mal jetzt mit der Gemeinnützigkeit von Korrektiv. Und siehe da, eine Woche später erscheint ein Artikel von Roland Tichy. Korrektiv nennt sich gemeinwohlorientiertes Medienhaus, das Demokratie stärkt. Jetzt zeigt sich, Spendengelder und Steuermittel werden für dubiose Geschäfte eingesetzt, bei denen immer wieder Geschäftsführer Schraven auftaucht und die zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen könnten. Da wird doch nicht jemand recherchiert haben. Uiuiui. Warum doch nicht so schwierig? Ja, dann kommt eine relativ lange Zusammenfassung des Ganzen mit hier, naja, die ganzen Preise, die sie bekommen haben, die Recherche von dem Geheimtreffen in Potsdam und so weiter und so fort. Und der Neophyt sagt, er ist als Bottropper angepisst. Wusstest du, dass in Bottrop der Herr Schraven mit seiner Frau eine Kaffeebude betreibt? Das ist eine der vielen Firmen, in deren Leitung er unterwegs ist. Dann ist er Mitgeschäftsführer eines in Bochum registrierten Unternehmens namens B, Institut für digitale Bildung. Auch keine große Sache, aber immerhin mit einem kleinen bilanzierten Fehlbetrag von 2.539,99 Euro bei einem Eigenkapital von 0 und einem Umlaufvermögen von immerhin 404.263,96 Euro. Eine eher fragwürdige Bilanz, die nicht von besonderer kaufmännischer Geschicklichkeit spricht. Von deutlich größerem Umfang sind seine Umtriebe bei der Korrektiv Verlag und Vertrieb für die Gesellschaft UG haftungsbeschränkt. Auch hier ist Schraven Geschäftsführer. Das Unternehmen ist eine Tochter der gemeinnützig firmierenden Korrektivmutter. Über die Tochter werden Geschäfte abgewickelt, die durch die rechtliche Auslagerung vor der Öffentlichkeit weitgehend verborgen bleiben und der Gemeinnützigkeit würde möglicherweise widersprechen. Das wissen wir ja, bis hier wissen wir das ja alles, ne? Was hier erzählt wird, mehr oder weniger bis auf die Beträge natürlich, aber dass es verschiedene Tochtergesellschaften gibt, dass es halt eine nicht gemeinnützige GmbH unter der Korrektiv gibt und so weiter und so fort. Nur kurz eine Nachfrage, gab es das nicht bei dieser diese anderen Organisation für moderne Schönheit oder wie hieß das nochmal? Institut für politische Schönheit? Schönheit, ja. Gab es da nicht auch so ein Konstrukt? Habe ich so im Hinterkopf. Also es ist ja, so, ich denke, dass viele von diesen NGOs mit solchen Konstrukten arbeiten. Korrektiv ist nur das erste, wo jetzt halt, wo man halt den schlafenden Hund geweckt hat und da mal jemand hinguckt. Dann wird halt gesagt, okay, Gemeinnützigkeit ist halt selbstlose Forderung der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet. Dem muss man sich widmen. Dafür kann man dann die Quittungen ausstellen, die man so gerne ausstellt. Und dann haben wir das, was wir, worüber wir schon gesprochen haben, dass der Pierre Omida von eBay halt da viel Geld reingesteckt hat. Soros mit der Open Society Foundation, Schöpflin Stiftung, Hate Aid, Mercator Stiftung. Seit 2019 flossen über eine halbe Million Euro von der Mercator. Mit 624.000 Euro war der deutsche Steuerzahler der zweitgrößte Unterstützer von Korrektiv im Jahr 2022. Konkret steuert das Land Nordrhein-Westfalen stolze 362.000 Euro bei. Weitere 262.000 kamen direkt und indirekt aus dem Bundeshaushalt. Darunter auch Zuwendungen der Bundeskasse Halle, die dem Finanzministerium unterstellt ist. Von daher droht keine Gefahr. Allerdings wirbt Korrektiv aggressiv auch um Einzelspenden von Privaten. Und genau hier droht Gefahr, wenn die Gemeinnützigkeit in Frage gestellt wird. Und dann erklärt er, warum macht man sowas im Endeffekt? Weil man halt als Verein ja kein Geld oder als gemeinnützige Organisation kein Geld verdienen darf, macht man halt noch so eine Tochter. Und die Tochter soll halt Gewinne machen. Wird also hier Geld gescheffelt? Ja, das war doch ursprünglich mal diese Dienstleistungs GmbH, hieß sie, glaube ich, Kollektiv Dienstleistungs GmbH. Hm. Weil da hatten wir nämlich damals vor Jahren schon. Es gibt auf jeden Fall ein paar mehr davon. Soweit ich weiß. Also, weiß jetzt nicht, ob das die gleiche ist. Gewerbliche Tochterfirma von Korrektiv. Ja, die ist auch nicht an das Redaktionsstatut gebunden. Kriegt doch wohl Fördermittel und eben auch Zuwendungen von verschiedenen Stellen und so und geben dann als gemeinnützige Gesellschaft ihrer eigenen Tochter Kredite oder so. Das war, glaube ich, genau darum geht es nämlich. Das ist der eigentlich neue und eigentlich auch gefährliche für Schraben gefährliche Teil an der Recherche, zu dem wäre ich jetzt gekommen. Besonders pikant wird es, weil der erwartete unternehmerische Erfolg der Flottentochter auf dem Markt nicht zu sehen ist. Im Gegenteil, die Bilanz für 2022 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von immerhin 254.798,98 Euro aus. Waren die Gehälter zu hoch? Wie auch immer. Die Gesellschaft ist überschuldet, auf Deutsch pleite. Sie müsste Konkurs anmelden. Schraven hätte längst zum Amtsgericht gehen müssen. Hätte, Fahrradkette. Wie der prominente Ruhrgebiet-Sozialdemokrat Peer Steinbrück sagen würde. Denn die privatwirtschaftliche Pleitefirma hat ja eine reiche Mutter, die gemeinnützige Korrektiv. Und diese springt für die Schulden der Flottentochter ein. Das heißt, das Geld, das über Spenden und von diesen Stiftungen und was weiß ich reinkommt, liegt im Tresor von Korrektiv gemeinnützig. Und Korrektiv, ich will Geschäfte machen, macht einen Verlust von 250.000 Euro und kriegt daraufhin aus diesem Spendenkredit. Immer wenn sie was brauchen, nehmen sie sich was raus und schreiben das als Kredit der GmbH, der Ding ist ja hier mal auf. So ist es auch vorstellbar, aber gut. Und jetzt wird es endgültig dubios, denn mit der Gemeinnützigkeit ist es nicht vereinbar, Geld an eine Privatfirma zu verleihen, schon gar nicht auf Nimmerwiedersehen. Und der Vierfachgeschäftsführer Schraven sitzt in beiden Firmen als Geschäftsführer. Dazu kommen noch die Kaffeebude in Bottrop und die Digitalbildungsunternehmen in Bochum, alle von ihm geführt. Quer durch das Ruhrgebiet könnte er die Geldströme dahin lenken, wo sie vielleicht ihm, aber sonst keinem gemeinen Nutzen dienen. Also bei der Kaffeebude ist die Gefahr eher gering, denn da ist ja auch noch seine Frau führend tätig und wird schon auf das Familiensilber aufpassen. Rechtsanwalt Steinhöfel wundert sich schon, warum die Finanzbehörden des Landes NRW der leichtsinnigen Mutter die Gemeinnützigkeit nicht entzogen haben. Das wäre das Mindeste. Weitere böse Gedanken liegen nahe. Konkursverschleppung ist ein Straftatbestand. Tja. Also, gerade diese Tochterfirma ist zwar gerade nicht konkursgefährdet, sie hat aber Geld. Aber die gemeinnützige Mutter verfügt nach einer glatten Verdopplung in nur einem Jahr über Gewinnrücklagen von fast 1 Million Euro und hat sich bereit erklärt, weiter einzuspringen. Das ist höchst seltsam, denn gemeinnützige Unternehmen sind nicht dazu da, Kapital anzusammeln und oder zu verleihen, dann wären sie ja eine Bank. Sie müssen die durch Spenden erhaltenen Mittel siehe oben für die selbstlose Förderung der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet ausgeben. Die gemeinnützige Korrektive aber stellt diese Mittel der Wirtschaftstochter zur Verfügung. Schraven ist von Raums Korrektiv, zahlt alle Schulden der Tochterunternehmen. Und so wird Korrektiv demnächst Fakten checken müssen. Aber nicht bei anderen, sondern im eigenen Geschäftsgebaren. Oder aber David Schraven benutzt bei der Steuererklärung etwas Zaubertinte, wie sie für die vielfältigen deutschen Mittelständler entwickelt wurde. Allerdings diesmal ohne Grundgesetz DNA, dafür aber mit den Grundsätzen der Bilanzierung sowie des Steuer- und Gemeinnützigkeitsrechts. Das wäre mal ein Verein gewesen, der die Nancy hätte verbieten können, wa? Das wäre doch mal angebracht gewesen. Aber gut, es kommt vielleicht noch vom Staatsanwalt. Schauen wir mal, ich gehe mal davon aus, dass das nicht folgt. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt jemand prüfen darf. Es gab ja mal diesen Fall mit den Steuerprüfern in Hessen, wo sogar Gutachten angefertigt wurden, ob die nicht vielleicht verrückt sind, weil die falschen Leute prüfen wollten. Könnte ich mir ja auch vorstellen, dass die sagen, nee, bei Korrektiv guck dir bitte nicht so genau hin oder so. Weiß ich nicht. Ja, genau, wenn gar kein Prüfverfahren vorgesehen ist, wieso sollten sie ihre Gemeinnützigkeit abgenommen bekommen? Ne? So, ist ja nicht geprüft worden, gab es kein Prüfverfahren. Also, eins nach dem anderen, junger Mann. Oh, ich sehe gerade hier, willkommen ETAK, du warst beim Auszählen als Wahlhelfer in Thüringen. Das Ist vorbildlich, ja. Bravo. Aber schade, dass im Wahlkreis Jena 2 die Linke das Direktmandat gewonnen hat. Damit sieht es aus, als würden die wohl doch einziehen. Wir können ja gerade mal gucken, was hier so... Oh, wir haben auch neue Hochrechnungen. Thüringen. Die Linken haben ein bisschen abgegeben auf 11,9%. Die AfD 33,4%. Die CDU hat auch ein bisschen abgegeben auf 23,8%. Die SPD bei 6,0, die Grünen bei 3,4, die FDP bei 1,2 und der BSW oder das BSW bei 15,5, sonstige 4,8%. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist damit weiterhin eine demokratische Koalition nur dann möglich, wenn die Linke mitspielt. Das heißt, eine Mehrheit hätten CDU, BSW, Linke. Und für die Linke und oder BSW plus SPD würde es in keinem Fall reichen. Regierungswert hätten auch AfD und BSW und AfD und CDU natürlich. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass der Höcke nicht Ministerpräsident am Land ist. Ja, das sieht die bestimmt schon gut an, also kann man gut vorstellen. Und das ZDF macht es richtig spannend, was Sachsen angeht. Momentan die CDU bei 31,5%, die AfD bei atemberaubenden 31,4%. Also was atemberaubend von der Spannung her. Wir sind gespannt, was da noch passiert. Die Linke mit 4,3 raus, die Grünen mit nur noch 5,1% weiterhin drin. Die SPD leider 7,6%. Die FDP 0,9 und BSW 11,5%. Die FDP hat 3,6% verloren, die Grünen 3,5% und der SPD-Gewinn in Sachsen ist immerhin geschmolzen und wir sind jetzt bei minus 0,1. Hart gebeutelt die Linke mit minus 6,1 in Sachsen und schauen wir mal auf die Koalitionsmöglichkeiten. Also Schwarz, Grün, SPD funktioniert nicht, Schwarz, nur BSW funktioniert nicht, Schwarz, BSW und SPD würde funktionieren und wahrscheinlich auch Schwarz, BSW und Grüne würden funktionieren. Was nicht funktioniert, ist Schwarz, Rot, Grün und natürlich gäbe es auch hier die Möglichkeit für CDU und AfD, die gleichen Sitzanzahlen haben dann. Also stärkste Fraktion sind dann beide. Die könnten natürlich zusammen regieren. Die AfD bräuchte aber auch mehr als einen Partner, wenn sie die CDU nicht kriegt. Genau wie die CDU mehr als einen Partner braucht, wenn sie die AfD nicht nimmt. Nun denn, ich wäre für Minderheitenregierungen, aber was weiß ich schon, ich doofer Demokrat. Da müsste man bei jeder Sachforderung dann eine Mehrheit aushandeln, aber das ist wahrscheinlich... zeigen mir einen Vogel, wenn ich ihnen damit komme. Sarah entscheidet. Ach ja, ich weiß nicht. Ja. Die Ruhrbarone. Genau, hier gibt es ganz interessanten Artikel hier von Antje Jelinek. Und die ist wohl eine Einfrau-Punk-Band. Ö-Arks. Urks. Und wurde hier von diversen Konzerten ausgeladen, unter anderem auch von einem Benefiz-Konzert, wo sie extra den Standort gewechselt haben, damit sie da quasi nicht mehr teilnehmen braucht. Und das Ganze liegt daran, weil sie auch einen Instagram-Kanal wohl betreibt, wo sie sich zu politischen Themen äußert. Und da gab es hier so anonyme E-Mails nicht so richtig anonyme E-Mails an die Betreiber. Und da stehen dann so Sachen drin wie, hey, ich habe gesehen, dass Öax im September bei euch spielt. Ist euch klar, dass ihr damit einer selbsternannten Antifeministin, die sich offen transfeindlich und islamophob äußert und nebenbei auch noch keine Gelegenheit auslässt, um Rassismus zu verharmlosen oder sogar zu leugnen, eine Bühne bietet? Sie verkehrt mit Faschos, mit Corona-Leugnern, spricht Frauen Gewalterfahrungen ab, alles öffentlich. Ich denke, wer sonst stabile Punkbands zu sich einlädt, vertritt auch bestimmte Positionen und hoffe deshalb, dass ihr die verbleibende Zeit nutzt, um euch irgendwie von der Person zu distanzieren. Für Arschlöcher, ey. Nicht unmöglich sind. Ja, und dreimal dürft ihr natürlich raten, was, Was ist mit Antifeministin? Was meint der, woran liegt der, Entschuldigung, Antifeministin? Ja, weil sie nicht das bloße Dogma befolgt und zwei Geschlechter sieht. Korrekt. Ja, okay. Also sie ist halt nicht woke und sie sagt auch so Sachen wie, dass halt nicht alle Befindlichkeiten von Frauen irgendwie gleich so ein Riesending irgendwie sind und dass man es auch nicht zum Männerhass irgendwie verkommen lassen muss. Aber das ich habe halt gesehen, dass beim September bei euch ein Jude spielen soll. Ja, offen transfeindlich und islamophob. Also transfeindlich ist natürlich klar, die Frau ist wohl Biologielehrerin von Hauptberuf. Oh. Und das war praktisch gar nicht anders. Und meint so Dinge wie, dass es zwei Geschlechter gibt, ja. Und die hat hier sogar einen Artikel dann verlinkt, den sie auch geschrieben hat, wo sie ganz, ganz intensiv auf dieses Trans-Thema eingeht. Also die hat sich dazu qualifiziert und ausführlich geäußert, aber bei solchen Leuten ist es natürlich einfach nur feindlich, feindlich, feindlich, wenn man nicht sagt. Verkehrt mit Faschos. Alles ab. Ich meine Punk, ey. Punk steht ja nicht wie nichts anderes für klar vorgegebene Denkräume, die man nicht verlassen darf. Also da, nun, haben wir Tradition. Ja, bei Islam. Auf diese Art und Weise hat Punk keine Zukunft. No future, verstehe. Bei Islamophob geht es natürlich um, wenn man halt mit offenen Augen durch die Welt geht und sieht, dass halt eben der Islam eine große Bedrohung für alles ist, was irgendwelchen Punkern natürlich auch. Also Punk gibt es da nicht im Islam. Was ist aus 1, 2, 3, 4 geworden und los geht's und Krach und so. Ich habe aber gestern irgendwo gehört, dass in Syrien gibt es ein Alkoholproblem. So. Und dann heißt es hier irgendwie Corona-Leugner, also die Dame ist wohl auch Apothekerin und oh mein Gott. Und also keine Impfgegnerin oder so. Sie lästerte Gott auf unglaublich infame Weise. Ja. Ja, genau. Und im anderen Brief hieß es noch irgendwie Höcke-Verharmlosung oder so. Oh Gott. Sie hat ihn einen Menschen genannt. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war natürlich auch absolut hanebüchener Krempel und es ist ja noch nicht mal so, dass sie ein Fan von ihm ist. Aber das muss man ja auch nicht sein. Ach, und Nein heißt Nein, genau. Sie hat geschrieben, und diese Awareness-Teams, und da geht es ja auch irgendwie drum, sie hat geschrieben, dass das halt übertrieben ist und dass diese ganzen Kleinigkeiten, dieser ganze Kleinscheiß, dass man sich damit nicht beschäftigen sollte. Also dieses Nein heißt Nein sollte halt nur für ja, ab einer gewissen Schwelle halt natürlich greifen und nicht schon irgendwie, weil wir haben uns irgendwie beim Tanzen berührt oder so, sagt sie jetzt zwar nicht so, aber so interpretiere ich das halt. Und diese Aware-Macht, ne, die kennen wir ja auch. Und sie meint in dem Artikel sogar, dass es angeblich auch viel Geld kosten würde, diese Awareness-Teams. Da weiß ich jetzt nicht so, was sie da irgendwie bei den Bankern da irgendwie machen. Ich dachte, das wäre mal so eine freiwillige Selbstkontrolle in der Art, dass irgendwelche sich selbst berufen und sich dann da hinstellen und das irgendwie kontrollieren, das die Awareness-Sachen, die man sich da gegeben hat und auch diese Geschichten wieder. Also ich muss dazu ja mal sagen, wenn solche Subkulturen sich selber solche Sachen da irgendwie, solche Regeln geben, dann frage ich mich ja immer schon, was denkt ihr denn, was für Leute da verkehren in eurer Subkultur? Also ihr meint also alle die Leute, die die gleichen Hobbys haben wie ihr, sind alle irgendwelche Lüstlinge, die sonst was anstellen oder wie? Also manche von denen haben sogar Videospiele gespielt. Vertrauen ist nicht so groß in der linken Blase, ich weiß schon wieso. Und da hat sie sich natürlich mal dagegen geäußert und das ist ja auch absolut, das ist ja auch eine von unseren Kernthemen. Wir haben uns ja auch intensiv mit diesem ganzen, dieser ganzen Nein-Hast-Nein-Thematik befasst und ich werde halt, glaube ich, jetzt auch mal folgen, weil es klingt echt ganz vernünftig, was hier so vorgeworfen wird. Ich glaube, die hat gut Ahnung. Ich kannte auch die Musik noch nicht, die werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal anhören. Dann hoffe ich einfach mal, dass diese ganze Aktion für die gute Dame nur ihre Bekanntheit steigert und ja, weil soweit ich das sehe, ist sie hier komplett reflektiert und vernünftig und auch so, dass man halt wirklich möchte, dass es den Leuten besser geht und nicht schlechter, weil dieses Ganze sich reinsteigern in diese Bedrohungsszenarien und aus jeder Mücke einen Elefanten machen und so. Total, ne? Das ist ja auch nicht zuträglich für niemanden. Also. Am Ende sind es gewaltbereite Nazis, das ist auch gut, ne? Okay, sie tritt mit einem Drumcomputer auf. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man das macht, allein in einer Punkband. Aber sie tritt mit einem Drumcomputer ja, auf. Hätte ich drauf kommen können, aber oder war jetzt nicht oder so genug für mich, so ein Drumcomputer. Ja, wenn du dann nur Punk mitmachst, dann brauchst du ja auch noch nicht mehr viel können. Ich bin gegen Punk, so jetzt weiß es. Punk ist scheiße. Aber egal. Nächstes Thema, nächstes Glück. Ja, nun zu etwas völlig anderem. Männer. Das ist das patriarchale System. Wer das Übel ausrechnet? Der Welt. Immer schon Langeweile, ne? Wer sowas ausrechnet. Ja, den kennen wir noch, den Typen. Der hat ja ein Buch geschrieben und mit so einem Buch über die angeblich so teure Männlichkeit, da kannst du natürlich in sämtliche öffentlich-rechtliche und solche Leute hier von der Volkswagen-Stiftung, kannst du natürlich da reinkommen, ne? Also, die so, küssen dir die Hand und sagen so, ach, du bist der Meinung, Männer sind scheiße. Ja, komm her hier, erzähl's uns allen, wie scheiße die Männer sind. Ja, genau. Also, ich weiß nicht mehr, wer der Typ ist, aber das wird ja auch nicht eingeblendet. Dieses schöne KI-Bild hier ist auch wunderschön. Ja. Na, das ist auch überhaupt super. Also, klasse Idee, kann man nichts dran aussetzen. Das wahrscheinlich ist das wirklich ein Linker, der sich gerade über keine Ahnung was aufregt. Das KI generiert. Seit einigen Jahren werden immer mehr Bücher veröffentlicht, die die Auswirkungen des Patriarchats auf die gesamte Gesellschaft thematisieren. Ja, die thematisieren die, aber die zeigen die nicht. Und die stellen die nicht da, sondern die fantasieren das herbei, damit man hier an der Gesellschaft rumwursteln kann und seine Kulturkämpfe damit rechtfertigen kann. So berechnete beispielsweise der Wissenschaftswissenschaftler Boris von Hiesen. Wirtschaftswissenschaftler. Dass das patriarchale System die deutsche Gesellschaft jährlich 63 Milliarden Euro kostet. Ja. Genau, hat er in seine Excel-Tabelle so eingetragen und dann ich bin 64 und dann, sorry, ja, ne? Und dann hat er gehigh-fived mit den ganzen anderen Leuten mit den Klimakipppunkten, die auch gerade ihre Werte in ihre Excel-Tabelle eingetragen haben. Männer verursachen laut Statistik doppelt so viele Verkehrsunfälle, werden viermal häufiger drogenabhängig und haben einen 30% höheren ökologischen Fußabdruck. Oh, im Leben nicht. Doch, das ist doch auch wieder eure Milchmädchenrechnung. 30% höheren Bedarf der Männer. Die haben auch einen höheren Bedarf. Wenn sie größer sind und stärker sind und ja, mehr Durchsatz einfach haben. Ich wette, der hat sich da gar nicht so nah mit beschäftigt, sondern hat einfach irgendwie angenommen, dass so viele Leute SUV fahren und so ein Bullshit. Das steckt ja meistens dahinter. Also das Buch, was er da vorgeschrieben hat, war Mann am Steuer, wie das Patriarchat die Verkehrswende. Ach nee, das kommt noch. Das kommt jetzt als nächstes. Also erstmal, das Patriarchat kostet ganz viel Geld und als nächstes kommt, wie das Patriarchat die Verkehrswende. Ja, das werden sie auch wieder Sachen treißen. Danke, fucking Heine Verlag. Früher habe ich bei dir noch Fantasy-Bücher gekauft. Jetzt es ist auch wieder Fantasy hier. Ja. Aber High-Fantasy, ohne Bezug zur Wirklichkeit. Den hohen Preis für die toxische männliche Verhaltensweisen tragen somit alle. Och, Männer selbst, ja, damit reden sie sich damit heraus. Ja, wir wollen doch nur auch, dass es den Männern doch auch gut geht. Die leiden doch auch so sehr. Bullshit. Zählt mir doch keinen Dreck. Ihr wollt die Leute aufhetzen und eure Kulturkämpfe durchziehen. Und Männer sind euch, interessieren euch einen Scheißdreck, interessieren die euch. Arbeitet in der Männerberatung. In meiner Praxis in Darmstadt begleite ich Männer in einem vertrauensvollen, geschützten Setting. In der Regel sind es Lebenskrisen, die Klienten zu mir führen, Paarprobleme, Trennung, häusliche Gewalt, Überforderung als Vater oder Übergang in den Ruhestand. Und er hat auch schon im Jahrbuch für die Männer der Gegenwart mitgeschrieben, zusammen mit Texten von Mito Sanyal. Super. Ein Männeraufbruch-Jahrbuch. 32 Impulse für Männer auf der Suche. Ja, und warum hört eigentlich eure Liste hier auf? Kommt doch mal als nächstes mit, wie viel mehr Nettozahler Männer sind. Wie wär's damit? Ach, das passt uns nicht in unser Narrativ, ja. Scheiße, was? Mit einer Empfehlung von Katja Berlin. Was ist mit Katja Berlin? Und Konstantin Wecker, hat's auch gelesen und er fand's wunderbar. Boris von Hiesen nutzt die Sprache der Mächtigen, das geht, um uns zu zeigen, wie sehr das Patriarchat und überkommene Männerbilder und sollen schaden. Ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten Welt. Ist auch der Teunert hat es gelobt. Nächstes fragt man sich denn hier, wie sinnvoll ist so eine Rechnung? Das möchte ich beantworten mit Für euch ist es sehr sinnvoll. Für euch ist es unglaublich sinnvoll, weil ihr damit eure Kulturkämpfe ja rechtfertigen könnt. Für alle anderen Leute ist es überhaupt nicht sinnvoll. Verbrennen Männer nur Werte. Verbrennen Männer nur Werte. Geschrieben aus einem Haus, das wer gebaut hat? Oder schaffen sie auch welche? Schaffen Männer irgendwelche Werte? Hat das schon mal jemand gehört, dass ein Mann auch irgendwelche Werte geschaffen hat? Haben wir da noch nie von gehört, ne? Ein Must-Read. Ein Wirtschaftswissenschaftler erklärt die Negativbilanz des Patriarchats. Dieses Buch hat schmerzlich gefehlt, denn wer nichts anderes überzeugen kann, tut es dies. Jedermanns Geld. Danke, Boris von Hesen. Deine Stevie Schniedel. Von Pink Stinks. Oh Gott, ernsthaft? MeToo sagt, Boris von Hesen geht es nicht um Schuldzuweisung. Nein. Sondern nein. Darum, dass es allen Geschlechtern besser geht. Ja, absolut. Ihr kostet uns 63 Milliarden, ihr Arschlöcher, benehmt euch. Genau, und keine Schuldzuweisung. Wenn wir die Lektion dieses Buches gelernt haben, können wir die 63 Milliarden Euro, die das Korsett der klassischen Männlichkeit uns jährlich kostet, in Gerechtigkeit, Solidarität und glücklich sein investieren. Glücklich sein. Yes. Oh mein Gott. Ja. Verbrennen Männer nur Werte oder schaffen sie auch welche? Verbrennen sie nur Werte oder schaffen sie auch welche? Was für eine Frage, ey. Was ich frage sie ganz direkt, die ganzen Afrikaner, die wo es hierher kommen, schaffen die auch? Ja, genau. Setz halt mal in deinen Satz vielleicht irgendwie andere Gruppen ein und frag dich, ob du das dann immer noch machen würdest. Als nächstes fragt man dann, sind Männer die Schuldigen und Frauen die Opfer des Systems? Des Systems. Frauen sind doch Women, also Niggers of the World. Ne? Ja. Wem helfen die geschlechtstypischen Rollenmuster und was hält sie aufrecht? Wo liegen die Konfliktlinien und welche Rolle spielt der sozialökonomische Status einer Person? Also Männer sind auch zu reich, ne? Lass uns mal ändern. Wieder Milieu betrachten. Und welche Männlichkeit wird heute gebraucht? Weil sie sind zu nichts zu gebrauchen, diese Männer, aber die haben auch viel zu viel Geld und das müssen wir ihnen wegnehmen. Und viel zu viel Eigentum. Das müssen wir ihnen auch wegnehmen. Aber wir haben noch nie irgendwas geschaffen. Und die Frauen haben mehr Kaufkraft als die Männer, obwohl sie weniger Geld verdienen, aber die Männer haben noch nie irgendwas geschaffen. Noch nie. Ja, und dann ist hier ein also, Mensch von der Frankfurter Schule. Von vom Institut für Soziologie Universität Frankfurt am Main, also von der wortwörtlichen Frankfurter Schule. Ja. Professor Dr. Sarah Speck. Ja, könnte ich schön Kreiswichse machen, ne? Die ist damit dabei. Und die Flassbürler, von der ich ehrlich gesagt, also ich meine, der hat immer nur so Mikro-Weisheiten, die sie irgendwie raushaut und das meiste ist auch irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes. Also vielleicht bin ich auch einfach nur nicht schlau genug, um diese Kritiken von der zu verstehen, aber... Sollte ich mir einen Aphorismen machen oder so? Statt den richtigen Texten. Moderiert vom Deutschlandfunk Kultur und die gute Nachricht ist, es ist noch nicht passiert, es findet am 10. September statt und es wird einen Livestream geben. Yay. Können wir uns noch schön angucken, den Scheißdreck. Ich muss mal besaufen. Ja, absolute Frechheit. 10. Also. Was für ein Tag? Das ist ein Dienstag, glaube ich. Okay. Ein Dienstag in 2 Wochen. Also wir können uns auch etwas Pulver mitbringen. Ja, und so ähnlich ist es auch mit den Vorwürfen vor Gericht, wenn man behauptet, ja, da wäre jetzt was gewesen, der hätte einen angepackt oder so. Da sagt hier ein Strafrechtler, habe ich jetzt gerade vergessen, wie der heißt, ja, dass sich effektiver Männer nicht ausschalten lassen, sozusagen. Und halt ja, dieser ganze Artikel ist ein ziemlicher Paukenschlag. Also, weil der sagt ja im Endeffekt, es gibt jede Menge Falschanschuldigungen. Was sagt er hier, jeder dritte Fall oder so? Ja, und diese Zahlen, die immer veröffentlicht werden, sagt er, glaubt er nicht, ne? Er sagt, die in ihrer Aufruhrambulanz untersuchten Frauen hätten sich die Verletzung zu einem erheblichen Teil selbst beigebracht. Zu einem erheblichen Teil. Das ergebe einem Drittel der Fälle von falschen Beschuldigungen aus, ja. Ja. Die Begründung hat dann, glaube ich, auch davon irgendwie was. Die Medien berichten nicht gerne darüber aus Sorge, als frauenfeindlich kritisiert zu werden, ja, sag bloß. Untersuchung über eine geringe Quote von Falschbeschuldigungen lässt er nicht gelten. Selten seien alle Strafverfahren Ja, und er weiß dann aber darauf Strafverfahren, weil man Lüge beweisen musste, Geständnisse seien rar. Ja, dass vor Gericht nicht unbedingt irgendwie Aussage gegen Aussage steht, sondern der Richter das glaubt, was da vorgetragen wird. Ich glaube da das eben, dann kann er auch daraufhin die Leute verknacken. Da gibt es dann keine Aussage, die dagegen steht. Ja. Nee, das funktioniert eigentlich nicht so. Aber gut, und sie sagt ja eigentlich auch, dass die Polizei, lass nochmal lesen hier, okay, er sieht mögliche Motive, Frauen seien manchmal psychisch krank, was gerne als Folge des Übergriffs dargestellt wurde. Werde. Ja. Mal wollen sie Rache üben, das kennen wir auch als diese ganzen Fälle. Mal in einem Trennungskrieg den Partner zum Auszug zwingen, ja. Der Kollege hat mal gesagt, die Frauen machen einen nach der Beziehung immer so fertig, weil sie sich das bestätigen wollen. So nach dem Motto, ja, war doch richtig, dass ich ihn abgeschossen habe, der taucht ja doch nichts oder so. Überhaupt ja. Gäbe es keinen effizienten Weg, keinen effizienteren Weg, einen lästigen Mann auszuschalten, als ihm einen sexuellen Übergriff zu beschuldigen. Manche Frauen wollten auch einen sexuellen Flirt kaschieren. Ich wurde vergewaltigt, klinge besser, als ich bin fremdgegangen. Genau, das haben wir auch schon seit Jahren. Ja. Zu weinen, und das sollen ja aber auch die Zahlen sein, da in Indien, wo es ja auch mal heißt, da wäre so eine Vergewaltigungskultur, weil es da so viele Fälle gibt. Und da gibt es ja dieses riesen Tabu wegen außerehelichen Geschichten. Und da hat man ja auch mal diesen Artikel, wo es hieß, dass ganz viele von diesen Sachen dann halt sind so, ach so, ja, war außerehelich, sind wir irgendwie erwischt worden, ja, dann wollte ich das ja gar nicht, damit ich hier nicht mein Gesicht riskiere hier in der Gesellschaft, da genau, wurde ich jetzt halt vergewaltigt, dann kann ich mein so Gesicht behalten und dann sind halt die Männer schuld, dann hast du hinterher so eine Statistik und die ganzen Leute wedeln damit und tun so, als wäre irgendwie in Indien der Teufel los. Ja. Zuweilen kämen falsche Vorwürfe auch unbewusst zustande unter dem Einfluss von Drogen oder suggestiver Befragung, okay. Ja, wie gut, dass wir das alles auslagern wollen an irgendwelche NGOs. An irgendwelche feministischen. Tja. Für die zu Unrecht Beschuldigten seien die Folgen gravierend. Der soziale Tod tritt sofort ein. Ja, klar. Wer gar in Haft lande, stehe dort auf der untersten Stufe. Zum Glück hinterfragten Gerichte falsche Anschuldigungen stärker als Polizei und Staatsanwaltschaft, die wir alle auch noch schulen wollen aktuell. Na, also Polizei und Staatsanwaltschaft wird ja immer nur gesagt, die müssen alle geschult werden. Es gibt so viele wenig Verurteilungen. Alle Schulen hier, die müssen geschult werden, die wissen ja gar nicht, die können ja gar nichts erkennen. Dadurch kommt es zu einer hohen Quote von Freisprüchen bei Sexualdelikten, ja, sowas aber auch. Also es ist gar nicht so, wie uns immer erzählt wird, dass die Leute alle sagen, nee, da war doch nix und so weiter und so fort, sondern die nehmen das natürlich alles ernst und das landet dann hinterher vor Gericht und da ist es dann so, ja, wo sind die Beweise, ja, gibt keine, ja gut, dann Freispruch. Das empöre zwar viele, zeige aber das Funktionieren der Kontrollinstanz. Ja, das haben wir noch und da wird seit Jahren dran geschraubt, bei jeder sich passenden Gelegenheit. Und auch bei jeder sich nicht passenden Gelegenheit wird da dran geschraubt. 24/7 gibt es Leute, die von der Regierung bezahlt werden, um nur sowas zu machen. Super tolle NGOs. Er empfiehlt sogar einen Lügendetektor, krass, ne? Ja. Überzeugen. Gibt es was überhaupt eingesetzt in Deutschland? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich wusste ja auch noch nicht von. Ich dachte, das gibt es nur im Film, Lügendetektor. Die Hauptlehre lautet, für weiter Polizisten, Staatsanwälte und Richter müssen die Unschuldsvermutung bei Sexualdelikten wieder ernster nehmen. Ach so, das komplette Gegenteil von dem, was wir aktuell tun und wo wir hinrudern? Das komplette Gegenteil davon? Ja, das wäre mal richtig, ne? So sollten den Frauen zwar mit Einfühlsamkeit und Verständnis begegnen, aber auch alles ermitteln, was die Behauptung erschüttern könnte. Ja, natürlich, so wäre das sinnvoll, aber das Gegenteil davon wollen wir tun. Und alle Leute tun einfach so, als wäre das ja sowieso nur Patriarchat und weiß ich nicht was und eh unfair. Ach, dann ist das ja praktisch so, als müsste die das nochmal durchleben oder so, ne? Das ist keine frauenfeindliche Schikane, ja, genau. Zudem empfiehlt der Professor, Glaubwürdigkeitsgutachten zu Belastungszeugen einzuholen und Beschuldigte am Lügendetektor zu testen. Naja. Der Aufwand sei es allemal wert, um ein Fehlurteil zu verhindern. Ja, ein Fehlurteil in dem Fall ist schon krass. Aber da wird ja mit den Achseln gezuckt und wieder gesagt, ja, die Männer sind doch so stark, ihr seid doch so stark. Sei es hier, was riecht euch also auf? Einfach nichts Falsches machen so, dann ist doch alles okay. Und Falschbeschuldigungen gibt es doch eh nicht. Auf so eine Art, weil ich gucke in die Zeitung und da steht nichts von Falschbeschuldigungen. Ja. Also kann ja nicht sein. Also. Ja, schreibt ja keiner was sowas, klar. Das Zitierkartell. Ja, und zu Johnny Depp und Amber Heard hat ja in Deutschland auch niemand irgendwas anderes berichtet, außer dass die arme Frau von den Depp-Fans irgendwie verarscht wird. Ja, auch schlimm für die, glaube ich. Ja, hier schreibt die Scherz-Bergmann-Anwaltschaft, also die Presse, die Anwälte von Till Lindemann von Rammstein. Hier als ja, ich finde das immer so lustig, diesen Namen von denen. Stell dir mal vor, du kriegst ein Schreiben vom Anwalt und da steht ganz groß Scherz oben drüber als erstes. Ja, nun. Muss man ja dann trotzdem leider ernst nehmen, den Scheiß. Seit dem 15.05.24 veröffentlicht der Norddeutsche Rundfunk den gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung produzierten vierteiligen Podcast Rammstein Row Zero. Wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Ja, genau, hatten wir ja auch darüber geredet, als er rausgekommen ist. Und hatte ich mich auch schon sehr gewundert. Also selbst als Laie. Ich glaube, ich hatte diesen Zap-Beitrag gesehen, wo sie da Ausschnitte irgendwie von gebracht haben und dachte mir schon so, okay, das behauptet ihr jetzt alles wieder? Ja, dann viel Glück. Also klingt für mich nach ganz schön wieder so wieselweichen Sachen irgendwie, wo es da irgendwie dann ja so dargestellt wurde, als hätte man sich ja nicht wehren können und so. Und er kommt dann auch hier. Wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Till Lindemann in Folgen 1 und 2 hatten wir bereits zwei einstweilige Verfügungen erwirkt. Das heißt, die beiden Folgen sind schon mal offline, denke ich mal. Ja, die sind weg, ja. Ja, nunmehr wurden zwei weitere einstweilige Verfügungen erlassen. Mit Schluss vom 21.08. wurde dem NDR verboten, den Verdacht zu erwecken, unser Mandant habe sexuelle Handlungen an einer als Kaya R. bezeichneten und zu diesem Zeitpunkt bewusstlosen Frau ohne deren Zustimmung vorgenommen. Wie geschehen in Folge 4 des Podcasts? Ja, also Verdachtsberichterstattung, ne? Oder beziehungsweise ja, also Märchenerzählerei wohl. Zuvor war dem NDR mit Beschluss vom 14.08. verboten worden, in Bezug auf unseren Mandanten den Verdacht zu erwecken, er habe während seiner Zeit als Leistungsschwimmer in der DDR zu gedopten Athletinnen gehört. Wie in Folge 3 des Podcasts geschehen. Damit sind alle 4 Folgen weg. Nicht schlecht, ne? Das ist ja auch mal eine schöne Anschuldigung. Also. Jo. Das nennt ja, der hat ja in der DDR gestopft, von daher. An dem erforderlichen Mindestbestand an Beweistatsachen fehle. Damit konnten gegen alle 4 Folgen des NDR-Podcasts Rammstein Rosiro 1 die Verfügung wegen unzulässiger Verdachtsberichterstattung durchgesetzt werden. Ja. Glückwunsch, ne? Finde ich nicht schlecht. Also, damit ist der Fall jetzt irgendwie abgeschlossen. Und zwar mit einem praktischen Mehrfachsieg jetzt hier von, ja, für den Rammstein. Ja, gut, theoretisch könnten sie natürlich das rausschneiden, was sie jetzt hier beansprucht haben, und dann den Rest weiterhin online lassen. Aber ich denke mal, der Schaden ist eh angerichtet, ne? Also. Ja, dann ist nur nichts mehr da, ne? Von dem Inhalt sozusagen. Nee, ich meine jetzt auch der Reputationsschaden für den Lindemann, weil ich meine, dieses ganze Zeug, was ja immer so im Raum rumwabert, das hat ja jeder mal dann irgendwie gehört, ne? Und eigentlich müsste die Reputationsschaden auch zum NDR zurückgehen, ne? Also in meinem Ansehen ist das auch ein bisschen so, aber es ist ja nicht, gilt ja nicht allgemein, ne? Es wird ja nicht viele Leute so. Wenn das mitkriegen. Ja, wir hatten diesen einen Typen, das ist doch vom NDR, glaube ich, gewesen, dieser Korrektiv-Mitgründer, der auch auf der Republika-Bühne war. Ja, ist der Peters oder was? Nee. Das ist ein Mitgründer von Korrektiv, der ist da aber nicht mehr bei Korrektiv. Da hat man doch auch diesen Statement von ihm, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass man ihn nicht gefragt hat. Weil er hat auch den Preis auch mit vergeben an Korrektiv. Mhm. Aber wie hieß denn dieser Daniel Drepper, heißt er, glaube ich. Ja, hätte ich es auch nicht gewusst. Ja, und das machen wir hier bei Wikipedia aktuell. Wikipedianische Kultur. In Zusammenarbeit mit dem Archiv der Deutschen Frauenbewegung gibt es hier so Zoom-Meetings. Achso, da muss man alles falsch schreiben, ne? Kultur mit OU. Eine Stärke der Wikipedia ist, dass Artikel zum Parlamentarismus, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Archiv der Deutschen Frauenbewegung oder auch zum Begriff der Demokratie dank allen Autorinnen und Autoren gut ausgearbeitet sind. Aber es ist uns allen klar, dass die Wikipedia nie abschließend fertig sein wird, ja. Weil wir unsere Geschichte natürlich immer noch verändern müssen, auch im Sinne der deutschen Frauenbewegung. Diese Kultur-Digitalveranstaltung wird uns virtuell nach Kassel führen. Gemeinsam mit dem Archiv der deutschen Frauenbewegung wollen wir uns den Müttern des Grundgesetzes und weiteren Frauen annähern, die die demokratische Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten maßgeblich beigetragen, begleitet und verändert haben. Ja. Das Grundgesetz. Stimmt, mit jede Menge Geschichtsglitterung und. Wir haben noch dagegen gehalten, dass auch Pflichten für Frauen mit ins Gesetz sollten. Und da hat eine von den Müttern des Grundgesetzes, hat da so eine CDU-Frau, hat da ganz schön ordentlich getrommelt und angesagt, dass die Frauen ihre Zustimmung verweigern würden und so weiter. Also die hatten auch damals schon ganz schön Stimme. Der 75. Geburtstag des Grundgesetzes ist ein würdiger Anlass. Und die Bedeutung unserer Verfassung für Frauenrechte und die Frauen- und Gleichgeschlechter. Was zum Teufel ist Gleichgeschlechtergeschichte? Geschlechtergeschichte. Achso, Geschlecht. Ja, okay. in den Blick zu nehmen. Frauen- und Geschlechtergeschichte. Ja. Das Archiv. Frauen und andere. Andere Flinter. Das Archiv der Deutschen Frauenbewegung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Kassel. Zu den satzungsgebenden Aufgaben zählt eine Unterhaltung einer Spezialbibliothek und eines Archivs. Ist das etwa diese Bibliothek und das Archiv, wo keine Männer rein dürfen, auch nicht, um mal eine Lampe auszuwechseln und oder irgendwas zu reparieren oder so? Die Durchführung eigenständiger Forschung im Bereich der historischen Frauen- und Geschlechtergeschichte, das Angebot, Kultur- und Bildungsprojekte zu organisieren, um die Sichtbarkeit und den Bewusstsein für die Bedeutung der historischen Frauenbewegung zu fördern. Oder größer zu machen, als sie eigentlich war. Hm. Würde ich da mal anfügen, vorsichtig. Wie auf Wikipedia eben. Meiner Vermutung nach 2024 jährt sich die Gründung zum 40. Mal. Oh Gott, die ist so alt wie ich. Ja, und dann gibt es jetzt halt irgendwelche virtuellen Veranstaltungen, wo man sich anmelden kann. Ein paar haben ja auch schon stattgefunden. Diese retten. Ist die etwa Weibsburg anwesend? Papierautobahn, Diskussionen. Yes. Schiplegerheide. Diskussion. Sophie. Das sind ja nur Namen, ne? Was ist das? Anmeldung, meinst du? Ja. Kann auch sein. Ja, also Namen von Leuten, die die Diskussion gestartet haben. Den Diskussionsinhalt musst du wahrscheinlich draufklicken. Habe ich das jetzt mal verstanden? Okay. Ja, mach nicht. Wiki loves Demokratie. Love you long time. Ist ja gut, dass die Demokratie am Leben ist. Oh, die Kolumne geht zu Ende. Ja, wir verabschieden uns schon wieder von einem Grundpfeiler praktisch unseres Taz-Konsums. Noemi Molitor hört auf. Keine Einblicke mehr in die queere Lebenswelt Berlins. Ja, sie schreibt wie immer über sich, als hätte man bei der letzten Kolumne irgendwas anders machen müssen. Und von dieser Verkäuferin in der Tankstelle in Arizona, die gesagt hat, stay safe out there, was sie direkt natürlich mit der Gesetzgebung in Arizona in Verbindung gebracht hat. Queere Menschen werden dort zwangsgeoutet vor ihren Eltern. Queeres Wissen wird aus Bibliotheken entfernt und so weiter. Wir sprechen in letzter Zeit viel über genderqueere Kinder und Trans-Kinder. Über intergeschlechtliche Kinder sprechen wir kaum. Wenn ich diese Kolumne mit einem Wunsch beenden darf, dann, dass sich auch die feministische und queere Bewegung den Kämpfen der Inter-Bewegung anschließen. Und zwar informiert und mit Accountability Buch geführt werden soll da offensichtlich. Dass Inter-Organisationen zu Rate gezogen werden, wenn wieder die nächsten SportlerInnen diskriminiert werden und wenn gegen die Menschenrechte von Kindern verstoßen wird. Obwohl wir in Deutschland inzwischen das Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung haben. Also wenn die nicht mit Chemie vollgestopft werden und schon auf die OP vorbereitet werden, so ungefähr, und man denen nicht zugesteht, dass das ganz wichtig ist und keine und fragt, ob das vielleicht nur eine Phase ist. Das Gesetz sieht Ausnahmen vor und die Erlaubnis für kosmetische Eingriffe wird weiterhin erteilt, anstatt nicht pathologisierende Beratungen anzubieten. Seit ich vor 2 Jahren beim Konzert von Sister Queens, einem Rap-Projekt für Mädchensternchen und junge Frauensternchen, inklusive Intersternchen und Transsternchen-Girls und genderqueere Kids war, geht mir ein Song nicht mehr aus dem Kopf, den 3 der Teilnehmenden uns entgegensangen. Guck dahin. Darin heißt es, und ich sag, guck dahin, und du schaust schnell wieder weg. Der Saal hörte den Song zum ersten Mal und sang nach der ersten Strophe sofort mit. Wir sprangen von den Sitzen, wir weinten und die drei jungen Menschen auf der Bühne sangen von Selbstbehauptung. Vorbilder können auch jünger sein als man selbst. Guck mal dahin. Die Schönheit der queeren Zeitrechnung. Oh mein Gott. Tschüss, Noemi. Und nimmer weniger von diesen kleinen bunten Pillen. Sonntags oder Samstags. Das mit dem Räucherstäbchen ist nicht unbedingt gut, glaube ich. Tanzen geht. Die Schönheit der queeren Zeitrechnung. Hat die denn schon angefangen, die Zeitrechnung? Die queere Zeitrechnung, weiß ich nicht. Woran sieht man, es ist der Kalender Regenbogenfarben oder was? Das kann man ja gestalten. Der läuft noch auf die Hälfte der Zeit. Also bis 12 Uhr und dann wieder rückwärts. Und dann das könnte auch sein. No. Und aber nur if you feel like. Ja, tschüss Noemi. Ne? Was macht sie jetzt? Hat sie nicht geschrieben, ne? Hat sie nicht geschrieben. Nicht wie die andere letzte Woche, die hat ja gesagt, ihr könnt mich auf meinem Patreon finden. Noemi findest du vielleicht beim nächsten Konzert von Sister Queens, dem Rap-Projekt für Mädchensternchen, junge Frauensternchen, inklusive Intersternchen und Transsternchen, Girls und genderqueere Kids. Adi, Tatze jubelt da so Kolumnisten durch, ne? Das ist schon... Test, also die Kanten sind das, ne, oder was? Die Hängermie hatte ein bisschen länger was zu tun, aber in letzter Zeit, die waren ja ganz schnell wieder weggemacht. Ich denke da immer an den alten Phil aus Berlin, der da sagt, kannst du auch mal eine Jazzplatte kaufen, das ist ein bisschen wie Spenden. So ähnlich ist das mit der Tat. In der Tat. Phil Taggart übrigens, das unterschätzte Genie von Berlin, der Mann ist so lustig. Okay. Einer der lustigsten Komiker, die dieses Land hat und kaum einer kennt ihn. Gleichzeitig auch noch. Der lustigste in Deutschland zu sein, ist ja auch eigentlich nicht so schwer. Nee, also. Nicht so schwierig. Konkurrenz. Sein über Jahre gelaufener Comic Didi und Stulle kann ich auch nur extremstens empfehlen. Okay. Und, mal gucken, ja. Phil Taggart. Phil mit F, I und L. Okay. Ja, hier mal den Gaming-Part, den diesmal ich mitgebracht habe, und zwar Bandai Namco. Ist ja eine Firma. Namco? Okay. Ja, das stimmt. Ist Spiele, ne? Genau, die stellen ja die Souls-Reihe zum Beispiel her, ja, da kenne ich die auf jeden Fall von. Was sie sonst noch so machen, weiß ich nicht, aber. Sie publizieren Souls-Reihe die Souls-Reihe. Mhm. Ach, sie publizieren die nur, okay. Ja, die machen ich weiß nicht, ob Spiele noch zu denen gehört, da müsste ich gucken. Ja, okay. Also ich bin derjenige, der am wenigsten Ahnung von Gaming hat, man merkt es schon. aber auf jeden Fall haben die sich jetzt hier so ein DEI-Programm verschrieben, wie hier die X-Nutzerin uns mitteilt. Und da geht es wohl größtenteils um die Haare von Charakteren. Und da stören sie sich natürlich an vor allen Dingen dem wie heißt es? Dreadlocks, natürlich. Ach so, ja, echt? Und das Geschlecht besteht aus biologischem Geschlecht, Gender Identity, Sexual Orientation und Gender Expression. Also quasi die woke Linie. Aber so richtig. Und dann wird auf irgendwelche Lokalisierungen hier hingewiesen. Lokalisierungsprobleme und gut, das ist ja sicherlich auch was sicherlich eine Rolle spielen sollte, wenn man jetzt so ein Spiel übersetzt, das denke ich mal schon. Accessibility. Ja, Accessibility. Aber eliminating difficulties in playing ist schon. Ja, gerade wenn man die Souls-Reihe irgendwie hat, dann ist ja eine so ein Game, das du auch blind spielen spiele. Kannst, oder Taub oder so. Ich weiß aber auch nicht, wie das hieß. Also letzte Tage bei Game 2. Where everyone can play easy. Also die Souls-Reihe ist auf jeden Fall kein Spiel, keine Spiele, wo everyone Also Zugangsmöglichkeiten und ja, Support für irgendwelche Behinderungen oder so, finde ich schon nicht schlecht eigentlich auch in Games. Könnten die sich ein bisschen angewöhnen auch. Klar, es darf natürlich nicht zu easy werden dann. Aber du musst ja auch nicht im Blindenmodus spielen. Ja, aber gerade die Souls-Spiele, da ist nun mal der Anspruch, also der auch das, was die Leute zieht, der Schwierigkeitsgrad. Okay. Und da, denke ich, wird sich Fromm auch nicht reinreden lassen. Hm. Sonst funktioniert es auch nicht, sonst ist es langweilig. Okay. Ja, das ist noch gut geregelt. Was passiert, wenn man es nicht versteht? Können wir nicht eingehen? Aber immerhin sagen sie ja, dass zumindest bei Fällen, wo es halt nicht passt, dass man da der Kunst den Vorrang geben soll. Wenn jetzt eine Schule ländlichen Japan ist, dann kann man halt die nicht vollstopfen mit Leuten aus allen Kontinenten. Und da sollte man dann doch bitte lieber dann... It will be extremely unnatural in reality. Und am Ende der Kommentar, Overseas Motherfuckers, who more than likely don't play the game, bitching about dreadlocks. Und ich sag, guck dahin und du schaust schnell wieder weg. Guck dahin. Customization, but legal? Nee, kannst du nicht lesen. JFC? This is ridiculous, ja. Ich dachte, die Chinesen wollen das irgendwie anders haben, oder ist das nicht für Japan? Japaner. Achso, Japan, okay. Die wollen halt jemand hat ihnen erklärt, wenn du das jetzt nicht mitmachst, dann bist du auf dem Markt, jetzt auch langfristig Verluste allein, bla bla bla. Ja, wahrscheinlich, ne? Die haben noch nicht gemerkt, dass der Wind sich gedreht hat. Erstaunlich. Ist doch sonst immer so weit vorne bei allem. Ja, hoffentlich eins der seltenen Beispiele dann oder so, dass sich das jetzt dann auch wirklich mal dreht. I realize that not expressing something may nullify the existence of certain person, even before it leads to discrimination. Oh Gott. Ja, die ganze Woke ist, Stuff, ne? Echt. Ja. Ja, WinFuture vermeldet, dass es größere Webseiten beginnen, ihre Inhalte vor Crawlern, insbesondere vor irgendwelchen KI-Crawlern, zu sperren, die jetzt hier vor allen Dingen Apple betreffen wohl, die das irgendwie auch recht intensiv machen. Auch unter anderem deswegen muss ich sagen, ja, wenn ihr diese Daten selber nicht habt und nicht kreieren kriegt oder sowas, dann müsst ihr uns die bezahlen. Ne? Also wir wollen, glaube ich, am ehesten Kalas dafür haben, dass sie da, das zulassen, das Crawling sozusagen, dieses Intensive über die KIs. Das ist so hier der Tenor. Mal gucken, wie das weitergeht. Ne? Apple Crawler. Ja. EU-Kommissionspräsidentin ist da, glaube ich, ne? Von der Leyen, Ursula von der Leyen, ruft zur Auswahl der Atomkraft auf, heißt es hier bei web.de. Ja, das hat die sicher wirklich gemacht. Welches ist die Frage? Moschee oder Atom? Ja, sie hat die Frage aufgelassen, ob sie das auch für Deutschland warum nicht kombinieren. Atommoschee. Atommoschee, ja. Angereichert. Islamkraftwerk. Ist das nicht ihre Wuthülle? Blaue leuchtende Moschee in Hamburg, oder? Ja, also europaweit ist das im Kommen und wird gepusht und so. Und ja, irgendwo habe ich jemand anders meinte, dass sie alles demnächst, was nicht mit Atomstrom hergestellt wurde, sowieso als klimaschädlich irgendwie einordnen werden. Das ist zwar ein bisschen, fand ich auch ein bisschen übertrieben oder habe ich noch nicht so geglaubt, aber. Wer weiß, was sie noch alles machen und Atomkraft wird jetzt auf jeden Fall gepusht. Ja, schön, dass wir die Dinger schon mal auf den Müll geworfen haben. Können wir neue bauen, ne? Wenn wir wieder ein bisschen Geld ausgeben, ist immer prima. Dann kann man Volkswirtschaft wieder ankurbeln damit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so einfach welche bauen können und auch Leute haben, die dann betreiben können und so. Tja, wenn die Regierung mal wechseln würde, würde das ziemlich schnell starten, glaube ich, aber okay. Außerdem, ob sie die Rückkehr zur Nutzung der Atomkraft in Deutschland für angebracht hält, sagte die CDU-Politikerin in der Rede nicht. Das war ein Zufall, aber auch. Sie hat es noch nicht gesagt, ne? Das ist auch so eine Nicht-Aussage im Prinzip. Ja, wie ihr wisst, darf man ja neuerdings zu Hause Cannabis anbauen, Gedächtnispflanzen halten, züchten, ziehen, wie auch immer. Aber wenn man das in der Gemeinschaft machen will, mit einem Verein für seine Mitglieder, dann muss man einen Antrag stellen und Anforderungen erfüllen. Und dann dauert das und kostet Geld. Ich habe schon von ihm so ein Bruderpaar oder so gehört, die hatten da schon 50.000 oder 80.000 Euro reingesteckt. In diesen ganzen Quatsch, um das zu beantragen. Ja, ich drücke Ihnen den Daumen, dass sich das hinterher rechnet. Ich befürchte nämlich nicht. Ne? Also, dementsprechend machen das auch nicht viele Leute. Insgesamt sind hier, glaube ich, das ist aber im Bundesland, glaube ich, MacPom oder so, sind eben nur 10 Anträge eingegangen, ja, von irgendwelchen Vereinsanwärtern, die dann so gemeinschaftlichen Anbau realisieren wollen. Aber es ist noch nicht entschieden. Sie überlegen sich das zurzeit noch. Studieren noch die Gesetze und warten noch auf Bußgeldkatalog oder so, den der Lauterbach, glaube ich, gerade zusammenstrickt. Ja, es ist ein ewiges Gezerre jetzt an dem Thema. Ne? Besser finde ich das nicht als vorher. Give them people freedom. He said, kill it before it grows. Ja. He said, kill it before it grows. Corona-Schriftverkehr. Ach, hat Angelika wieder persönlich eingegriffen, ja. Ja, ist echt interessant. Also es gibt neue E-Mails. Da hat ja auch wieder die Aya Velasquez wohl so mit anderen Leuten irgendwie da eine ganze Menge an E-Mails zutage gefördert aus der Zwischenregierung und Teilen des Expertenrates. Und da steht halt drin, dass halt massiv von der Regierung auf die Veröffentlichung einen Einfluss genommen wurde, dass man wirklich also in manchen Fällen davon sprechen kann, dass hier den Leuten Angst gemacht werden sollte. Professor Kleinschnitz, Chef der Neurologie an der Uniklinik Essen, wundert sich, die Zahlen zu Long-Covid sind nicht belegt. Auch die Vermischung von Long-Covid und dem chronischen Erschöpfungssyndrom sind hier problematisch. Das chronische Erschöpfungssyndrom kann nicht nur durch Infekte hervorgerufen werden. Die Ursache ist letztlich unklar. Kleinschnitz, der zu Long-Covid geforscht und hunderte Patienten behandelt hat, stört sich auch an den Kinderzahlen. Vielen Pädiatern ist es schleierhaft, wie diese Daten zustande kommen. Kleinschnitz sieht in der Long-Covid-Politik der Bundesregierung eine klare Taktik der Angst. Dass die Angst vor Long-Covid politisch erwünscht gewesen war, wurde Wochen später klar. Am 29. August 2022 erklärte Karl Lauterbach vor dem Rat seinen Plan, wie man Jugendliche und junge Erwachsene zu weiteren Impfungen bewegen könne. Es gelte jetzt, sie in Angst und Schrecken zu versetzen, mit einem Furchtappell, der jüngere Personen für die Folgen einer Long-Covid-Infektion sensibilisiert. Wir erinnern uns alle an die inzwischen historische Pressekonferenz mit Karl Lauterbach und Margarete Stokowski, wo sie leise und fast sterbend irgendwie in ihr Mikrofon gehaucht hat, wie schlimm das alles ist. Doch das war mit dem Expertenrat nicht zu machen. Das Gremium sprach sich einhellig dagegen aus. Der Rat sei in seiner wissenschaftlichen Arbeit unabhängig gewesen, beteuert das Kanzleramt auf Anfrage. Man habe lediglich Stellungnahmen, falls gewünscht, redaktionell geprüft. Ja. Und, wir haben nur das Komma gesetzt. Ne? Das Komma gesetzt und die Punkte über das I gemacht. Und das mit Doppel S, wo es nicht hingehört hat. Ja, und es gibt genauso halt Hinweise darauf, dass die Regierung genau wusste, dass die Bildung nicht funktionieren wird. Der Expertenrat sagt halt, der Aufbau der digitalen Kompetenzen werde noch Jahre dauern im Mai 2022. Es droht ein deutlicher Rückschritt in der Qualität des digitalen Unterrichts. Aber auch das war am Ende nicht wichtig, offensichtlich. Ja, krass. Ich kann mich an so ein Gespräch erinnern. Neulich habe ich eins gesehen, noch über diese Corona-Geschichten von so einer Frau, die wohl im Labor und so arbeitet. Und die meinte an einer Stelle in den Protokollen, hätte es geheißen, ja, der Wieler könnte jetzt auch noch nicht sagen, wie es weitergeht, der wartet noch auf den Zeitplan aus dem Kanzleramt oder so. Boah. Also die Merkel hat schon ihre Finger auf jeden Fall drin gehabt. Ne? Die Leute verstehen das nicht. Ich wollte nur das Beste. Ich liebe doch alle Menschen. Lüg nicht. Ja, aber Freude, Leute. Freude setzt die Energien frei. Jubel. Was wir... Ja, oder ich muss mit der Klaus-Schwab-Stimme vorlesen, wahrscheinlich am besten. Jubel, Jubel, Freude. Joy unlocks the energy to solve the many big challenges facing the world. Sagt uns hier das World Economic Forum. Mhm. Oh, joy can you will eat the bugs and you will feel a lot of joy. And it will unlock the energy to be happy. Joy unlocking energy. Also praktisch Kraft durch Freude. Nee, doch. Ja, doch. Ne? Kraft durch Freude. Energie durch Freude, klar. Kraft durch Freude. Hallo World Economic Forum. Was ist mit dir los? Kaufst du jetzt eine Kreuzfahrtschiffsflotte und baust Prora fertig? Oder was genau ist hier passiert? Ja, dass euch das aber auch immer wieder rauspurzelt, so ein Scheiß, und keiner da drauf gucken kann. How can leaders keep the spirit of Davos alive? Ja, ja. Zum Abschluss habe ich noch was zum Thema Freude freigeben. Und das bringt uns Funk. Hubbeln. Das MDR, also Lutz Olaf schreibt hier, das MDR-Jugendredakteure wollen es mal wieder wissen. Masturbationstipps für kleine Jungs auf TikTok. Man könnte zum Beispiel mal eine Gurke. Schauen wir mal. Aber macht man das nicht mal mit Apfelkuchen heute? Scheinbar nicht. In Deutschland mit Gurken dann wahrscheinlich. Ich dachte, die Gurken werden durch den Safter gezogen. Ja, hör einfach auf Funk. Die sagen dir, wie das geht. Ja, kauf dir doch bitte ein Kilo Mett. Das ist viel realistischer. Wenn deine Eltern zuhören, dann Video besser für später speichern. Den Jürgen würgen, Palme wedeln, 5 gegen Willi spielen, den Kasper klatschen. Egal wie du es nennst, so wird's noch besser. Die hier brauchen wir später noch. Aber nicht, was du jetzt denkst. Erstens, Stellung wechseln. Das bringt mehr Abwechslung rein. Im Sitzen oder Liegen ist ja Standard. Aber hast du schon mal im Stehen, im Knien oder in der Kapitänspose gemacht? Tipp 2. Oh. 18 Euro. But why? 36 Cent. Warum soll ich das machen? Und stimmt, der Psychodad berichtigt mich. Bitte kein Kilo Mett, sondern bitte gehacktes. Aber nur ein Thema. Mario. Ohne Brötchen. Ja, aber klar, natürlich. Also man sollte auch mal auf dem Rücken liegend vielleicht oder Kopfstand oder beim Purzelbaum machen. Also mal unter uns. Je nachdem, man Lust hat. Macht doch, was du willst. Oder? Bodylotion. So wird alles flutschiger und du kriegst nicht so leicht runde Stellen. Aber Achtung, nimm am besten eine ohne Parfüm und für sensitive Haut. Jetzt die Gurke. Am besten du nimmst eine, die ein bisschen breiter ist. So wie die hier. Zuerst Gurke aufschneiden. Dann mit Löffel oder Messer das Wässrige ausschaben. Die Hilfe! Hilfe! Ja, ich will das nicht mehr. Eben aus. Oder nicht? Grün und Uff. Ach ja, wunderbar. Wer soll denn da reinpassen? Der hat doch gesagt, du sollst eine dicke nehmen. Großmann. Auch so breit und so tief sein wie, naja, deine Gurke. Wie du dieses Kunstwerk benutzt, das muss ich dir jetzt aber nicht erklären, oder? Doch, du füllst es mit einer leckeren Mischung aus Hackfleisch, Paprika, Zwiebeln. Dann schneidest du es noch in der Mitte durch, füllst die Schiffchen, tust es in den Backofen, ein bisschen Käse drüber. Lecker, lecker, lecker. Ja. Und die bessere schmutzigen Idee. Gedanken kannst du dir wohin spielen. Also ich bin nicht gut, solche Spielereien. Was ist das los? Ja, das ist eher nicht in unserer Tradition, das ist mehr so aus Amerika. Die machen sowas mit Lebensmitteln. Ne? Bei uns ist das eher nicht so gerne gesehen, glaube ich. Oder? Du kannst es doch noch essen danach. Kannst du es auch vielleicht besser jemand anders servieren oder so? Ja, ey, dass die Leute sich nicht mal, du kannst dir doch so ein günstiges, so ein Suppenhuhn holen. Das lässt du auftauen, bis es schön warm ist. Du musst aber auch eine Klemme auf die Nase setzen, glaube ich. Ja, genau. Bitte die über 18 Euro okay. Bitte hierhin überweisen zu uns. Wir machen das mit dem Suppenhuhn, das funktioniert besser. Markus Bastian Schaufler hat eine gute Idee. Stell vor, Jean Pütz damals in der Hobbitee. So, ich habe die Gurke schon mal in der Mitte durchgeschnitten. Sie können das so auch mit einem Buttermesser machen, so eine Gurke ist ja nicht so ein Wider. Und dann führen Sie langsam Ihren erregierten Penis. Ja, ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall. Der war ja auch kein Kind von Traurigkeit, der Jean. Der hat vielleicht auch ab und zu mal eine gute Gurke. Karriere bei wie hast du den Funk gestartet? Schönen Pütz-Kanal. Das wäre auch lustig, Jean Pütz bei Funk. Müsste aber schon lange her sein, ne? Zusammen mit Bob Ross. Bob Ross malt dann Jean Pütz an. Oder er malt ihm was zu essen. Das wäre auch schön. Sie können sich diese Frusips auch selber zu Hause herstellen. Mit etwas Wasser aufgegossen ist das ein kalorienarmer Trink. Für heiße Tage. Die Seife ist er aufgegangen, glaube ich. Den hat er richtig lange gemacht. Aber die Frusips waren auch immer ein Frusips, reiner. Fruchtsirup oder was? Ja. Okay. So, dann schauen wir mal nach Wixen kommt Sachsen. Sage ich jetzt mal ganz provokant. Ja, nochmal ein Abschluss Hochrechnung oder was? Genau, wir haben bei der ARD eine Hochrechnung von 2027. Hier liegt die CDU mit 31,8%, 1% vor der AfD mit 30,8%. Okay. Die Linke ist in Sachsen raus, die Grünen krebsen bei 5,2%, leider immer noch gerade so herum. Die SPD 7,5%, Sachsen, was ist genau mit euch los? Aber immerhin sind wir immer noch im Minusbereich für die SPD hier. Und der BSW bei 12%, andere 8,5%, FDP. Dementsprechend hier nach der ARD-Hochrechnung raus. Dann schauen wir mal Sachsen. Was sagt denn die... Oh, hier hat es einen großen Sprung gegeben. Dieses Kopf-an-Kopf-Duell im ZDF ist vorbei. Ja. Die CDU liegt mit 31,5% vor der AfD mit 30,4%. Okay. Die Linke 4,8%, am Ende noch auf dem Weg in den Landtag. Die Grünen haben auch zugelegt, jetzt wieder 5,5%. Ich denke mal, das sind die Briefwahlstimmen. 7,6% die SPD, 11,5% das Bündnis Sarah Putin-Knecht. Ja. Genau, hier die SPD minus 0,1%, die Grünen 3% verloren, die Linke 5,6% verloren, die CDU 0,6% gewonnen, aber hier konnte in Sachsen die AfD dann nur 2,9% plus draus machen. Wir schauen noch mal kurz auf die Regierungsbildung in Sachsen. Weiterhin ist es so, dass Rot, Grün, Schwarz nicht funktioniert. Mögliche Lösungen wären, wenn die Linke reinkommen sollte oder über Direktmandate entsprechend, wäre eine BSW-Linke-CDU-Koalition möglich oder eine BSW-Grüne-CDU-Koalition oder eine BSW-Grüne-Linke, BSW, Linke, CDU wäre auch möglich oder natürlich eine Koalition mit der AfD. Und in Thüringen haben wir in der ARD die letzte Hochrechnung von 20.29 Uhr. Linke 12,9, AfD 32,8, CDU 23,8, SPD 6,1, Grüne 3,3, FDP 1,2, BSW 15,5. Und das sieht beim ZDF ziemlich genauso aus. Die Unterschiede sind im 0,1-Bereich. Ja, auch nicht schlecht. BSW, SPD, CDU reicht nicht. CDU, BSW, Linke würde reichen. AfD, CDU würde reichen. Und AfD, BSW würde reichen. Ja, wenn ich einen Spiegel machen würde, würde ich morgen titeln: Die Königsmörderin oder so. Kubicki hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Ampel hat ihre Legitimation verloren, sagt Kubicki. Okay. Höcke sagt, das dämliche Brandmauergerede müsse jetzt endlich aufhören. Ja. Es hat auf jeden Fall gerumpelt. Was sagt denn Ricarda Lang dazu? Gibt es da schon was Neues? Ja, die habe ich jetzt gleich. Die macht hier noch Konkurrenz der anderen Dame, die wir vorhin hatten. Was sind ihre Sorgen? Und Kubica hat übrigens auch noch geschrieben im zweiten Teil von dem Tweet: Die Menschen haben den Eindruck, diese Koalition schadet dem Land und sie schadet definitiv den Freien der Freien Demokratischen Partei. So, aber nun zu der anderen Landschadererin. Ja. Aber Frau Lang, ich hatte Sie nach dem Sicherheitsbedürfnis gefragt und daran anschließend die Frage, ist die grüne Migrationspolitik heute Abend hier in Sachsen und Thüringen nicht klar gescheitert? Na, was meint ihr? Steht ja drüber, nicht genug erklärt. Auf keinen Fall ist es die grüne, das muss man wissen, das hier rechte Umtriebe, Fake News, Elon Musk, Donald Trump. Narrativ. Nein, denn ich glaube nicht, dass das Thema ist, das die Menschen hier am meisten umgetrieben hat. Ja, glaubt sie nicht, dass das das Thema war, was Ricarda die Menschen glaubt, ist, am meisten umgetrieben hat. Ja, die sind dann so unbeliebt im Osten wegen ihrer Weltfremdheit. Ne? Es ist plötzlich taucht es wieder auf. Da war es wieder. Das Phänomen. Also ehrlich, ist es schon wichtig für die Leute. Solingen ist keine Stadt in China, Ricarda. Tja, ja, ich weiß auch nicht, was die sich davon versprechen, so ganz allgemein. Das war's schon. Wollte nicht noch mehr sagen. Gut. Da haben wir es ja schon hinter uns, obwohl ganz schön viel eingereicht worden war. War jetzt nicht besonders umfangreich. Ja, vielleicht nächste Woche, wenn sie dann dabei sind, irgendwelche Koalitionen zu schmieden oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wagenknecht ein bisschen Probleme damit hat, in Thüringen oder in Sachsen, was mit den Grünen was zu machen. Ich glaube, der Oskar hat recht. Der nächste Satz wäre gewesen: Das, was die Leute wirklich umgetrieben hat, war der Klimawandel. Ja, wahrscheinlich. Und die Wagenknecht gewählt haben. Ne? Ja, also ich habe jetzt ja nur diesen Ausschnitt gesehen, aber ich würde mal tippen auf die Inflation durch den Ukraine-Krieg und die Unsicherheit. Weil also hier die so wenig Wohnraum da ist oder irgend so ein Scheiß. Ja, man müsste schon ein bisschen landesspezifisch auch was sagen können. Oder die Brandstifter, die uns allen hier Angst gemacht haben, mit ihrem Populismus oder so. Ja, der Rest hat auch irgendwas von Brandstiftern geschrieben über Solingen und ich habe nochmal extra nachgeguckt. Aber das hat da gar nicht gebrannt. Da sind Leute niedergestochen worden. Ganz also, komisch. 1993 war es, glaube ich. Ich weiß nicht, was mit dem. Ja, aber das ist ja nun nicht aktuell. Ich glaube, er meinte die Brandstifter schon eher metaphorisch. Ach so. Die jetzt halt das Thema für sich entdecken und bla und Hilfe, Hilfe, die Nazis kommen. Ja, überflüssig echt mittlerweile. Einfach nur überflüssig. So. Was das größte Problem ist, sieht man ja. Ne? Da, wo die meisten, da wo mehr Leute umkommen. Die Nazis haben angeblich auch welche auf dem Gewissen, aber so langsam irgendwie dreht sich das Verhältnis halt. Mindestens mal. Ne? Okay. Der Dan fragt nach dem Donnerstream diese Woche. Da muss ich einen Strich durchmachen. Ich habe so viel um die Ohren. Diese Woche wird das leider nicht bei mir klappen. Weiß nicht, ob die anderen beiden Herren zu zweit auftreten wollen. Aber ich packe das nicht. Weiß ich auch nicht genau. Wenn wir was ganz Tolles finden vielleicht, ne? Yes. Ich hätte ja was. Ja, wie gesagt, ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr zu zweit streamt, wenn ihr das wollt. Oder vielleicht hat Abel Zeit. Man fühlt sich so unkomplett. Apropos unkomplett, Preis. Verdammt nochmal, wo immer du bist. Small Preis. Oh, sag mal, wo du bist und sag mal, dass es dir gut geht. Wir machen uns schon ein wenig Sorgen. Und alle, die ihn kennen und irgendwelche Kontakte haben, können das ja mal versuchen, ihn mal in unsere Richtung zu schubsen. Ansonsten Knicklicht, Miete pro Kopf, thatsafespace.net und Mammon-Magazin, sehr gut. Genau. Das ist doch nicht Kinder, geht in den Wald und verteidigt die Freiheit, ne? Schmettert mit dem Kulturmarxismus. Und denkt dran, morgen genug Salz mitzunehmen von der Wahl heute Abend. Da habt ihr wieder auf Jahre hin genug zum Pökeln und Einsalzen und für die Salzgurken und wofür man das alles braucht.